Herbert Rosendorfer, Deutsche Geschichte, Volume 7, von plänkelnden Fürsten und herannahenden Türken. Ein Langenmüller-Hörbuch, gelesen von Gerd Heidenreich. Erstes Kapitel. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges war in Deutschland und nicht nur in Deutschland nichts mehr so, wie es vorher gewesen war. Die katholische Seite hatte den Krieg verloren, die protestantische Seite ihn nicht gewonnen. Das Deutsche Reich gab es noch, stark angeschlagen und verwundet, vor allem wirtschaftlich geschwächt. Der einzige Vorteil aus dem Frieden von Münster und Osnabrück für das Reich war, dass in gewisser Weise der verbleibende Rest, geografisch und institutionell gesehen, festgeschrieben und umrissen war. Die Regeln der Diplomatie, die in den folgenden Jahrhunderten das Scharnier aller Politik zumindest in Friedenszeiten bilden sollten, beruhten auf den mühsamen Errungenschaften des westfälischen Friedensinstruments. Dass die Reichsgewalt, die Macht des Kaisers, in rasantem Sinken begriffen war, konnte davon allerdings nicht aufgehalten werden. Vermutlich bewirkte nur das immer zu beobachtende politische Beharrungsvermögen, dass das Reich die Katastrophe von 1618 bis 48 um 1,5 Jahrhunderte überdauerte. Die kleinen oder sogar winzigen Territorialherrschaften wurstelten recht und schlecht vor sich hin. Sie waren, sofern nicht Reichsstädte oder geistliche Fürstentümer, Aufsplitterungen von ehemals größeren Gebieten. Die nicht unbedeutende Landgrafschaft Hessen zum Beispiel, eines der größeren Fürstentümer Mitteldeutschlands, spaltete sich durch Erbteilung nach dem Tod des letzten gesamthessischen Landgrafen, Philipps des Großmütigen, 1567 in vier Teillandgrafschaften auf: Hessen-Kassel, Hessen-Marburg, Hessen-Rheinfels und Hessen-Darmstadt. Hessen-Kassel bildete schon in der übernächsten Generation vier Unternebenlinien aus, das eigentliche Kassel, Rothenburg, Eschwege und wiederum Rheinfels. Vom eigentlichen Kassel spaltete sich dann in der übernächsten Generation Hessen-Philippsthal ab, das sich dann in Philippsthal und Philippsthal-Barchfeld teilte. Und selbst das landkärtlich kaum bemerkbare Rheinfels teilte sich ein weiteres Mal in Rheinfels und Rheinfels-Wahnfried, was selbstredend nichts mit Richard Wagner zu tun hatte. Mit Hessen-Darmstadt lief es nicht besser. Diese Linie brachte die Seitenäste Butzbach-Homburg, aus welchem der durch Kleist berühmte Prinz stammte, von dem noch die Rede sein wird, Braubach, Itter und Bingenheim hervor. Alles mehr oder weniger selbstständige Fürstentümer, die nur ganz theoretisch weiterhin dem fernen Kaiser in Wien unterstanden. Mit der Selbstständigkeit der Nebenlinien war es manchmal allerdings eine ungeklärte Sache. So zum Beispiel behauptete der Landgraf von Hessen-Homburg, dessen Fürstentum praktisch nur aus der Kleinstadt, heute Bad Homburg bei Frankfurt, bestand, dass er, abgesehen von der Zugehörigkeit zum Reich, selbstständig, also reichsunmittelbarer Fürst sei. Sein Bruder, der über größere Ländereien gebietende Landgraf von Darmstadt, sagte aber, keineswegs, Homburg sei nur eine Apanage. Dem Bruder und seinen Nachkommen seien nur die Steuereinkünfte aus Homburg und, damit das Geld ordentlich fließt, der Sitz dort in der Burg zugestanden worden, nicht die Landesherrschaft. Der Fall beschäftigte das im Westfälischen Frieden neu geregelte Reichskammergericht, und zwar an die 100 Jahre lang. Keine ungewöhnliche Prozessdauer bei diesem Gericht. Der Rechtsstreit ging letzten Endes zugunsten Homburgs aus. Dass solche kleinen Territorialherrschaften keine weltpolitische, häufig nicht einmal eine reichsinterne politische Tätigkeit entfalten konnten, liegt auf der Hand. Oft genügte das, was die Zwergpotentaten aus ihren wenigen Untertanen herauspressen konnten, nicht für die als standesgemäß betrachteten Aufwendungen. Zumal sich gerade viele dieser Duodezfürsten bemüßigt sahen, mit den großen Höfen zu wetteifern und überdimensionierte Klein-Versailles und dergleichen bauten. Das großartige weitläufige Schloss in Rudolstadt leisteten sich die Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt, die weltpolitisch kaum über die Tischkante ragten, und wenn man das Schloss der noch unbedeutenderen Grafen von Hohenzollern in Sigmaringen betrachtet, fällt einem nur der Begriff Größenwahn ein. Nicht selten ernährten daher die Einkünfte den Minimallandesherrn nicht, und er musste in die Dienste der großen Staaten treten, Als Soldat selbstverständlich, das heißt natürlich als General oder Marschall. Ein anderes Handwerksgerät als eine, im realen oder übertragenen Sinn, Mordwaffe in die Hand zu nehmen, galt als unschicklich. Die erwähnten Landgrafen von Hessen-Homburg etwa standen entweder, wie Kleists Prinz, in preußischen Diensten oder verdingten sich, wie dessen Söhne und Enkel, als Generäle in den reichen und erstarkenden Niederlanden, die damals bereits dekretiert Ausland waren. Es war bei solchen Militärdiensten für fremde Mächte nicht selten unvermeidlich, dass der Söldner, ob General oder Gemeiner, gegen sein eigenes Land kämpfen musste. In späteren Zeiten wäre das als Hochverrat betrachtet und bestraft worden. Damals stieß man sich nicht daran, denn es war keineswegs definiert, was das eigene Land war. Vaterland und Heimat waren vage Begriffe, hingen wohl mit Sprache, Sitte, auch Konfession, familiärer Bindung und Herkunft zusammen. Eine Staatsbürgerschaft im institutionellen Sinn gab es nicht. Die kam erst spät im 19. Jahrhundert, mit der Verfestigung nicht der Nationalstaaten, aber der allumfassenden Verwaltungshoheit der Staaten auf und mit deren immer stärker werdendem Anspruch auf Regelung aller Lebensbereiche, was selbstverständlich mit zunehmender Bevölkerungsdichte notwendig wurde. Ein gewisser Vorläufer der Staatsbürgerschaft war allerdings die sehr wichtige Institution des Bürgerrechts in den Städten. Was die Söldner jeder Rangstufe anbetraf, so galt der Spruch: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing, und das wurde rechtlich und gesellschaftlich ohne weiteres hingenommen. Die wenigen größeren, mehr oder weniger zusammenhängenden Herrschaftsgebiete innerhalb der Reichsgrenzen, nach eigenem Verständnis eigentlich schon Staaten, nämlich die habsburgischen Erblande mit Böhmen und damals auch noch Schlesien, sowie dem nicht zum Reich gehörenden Ungarn, soweit nicht türkisch, dann Kurbrandenburg, wozu die fränkischen Besitzungen Ansbach und Bayreuth, die niederrheinischen Fürstentümer und das staatsrechtlich gesehen außerhalb des Reiches gelegene Herzogtum Preußen, der ehemalige Deutschordensstaat, gehörten, Kursachsen, Kurbayern und die Kurpfalz, sie alle betrieben meist ohne schlechtes Gewissen und vor allem ohne Rücksicht auf die Reichsinteressen eine eigene Politik und gebärdeten sich außenpolitisch als nahezu souverän. Mit einigen Einschränkungen sind zu den verwaltungs- und wirtschaftskräftigeren Territorien Braunschweig, das sogar bald die Kurwürde erlangen sollte, die beiden größeren Teillandgrafschaften Hessen, also Hessen-Kassel und Darmstadt, Baden und Württemberg zu zählen, sowie die großen geistlichen Kurfürstentümer Köln und Mainz, das geistliche Kur-Trier war völlig unbedeutend, und die Schweiz der damaligen Zeit, das wirtschaftlich gut verankerte Salzburg. Nicht zu vergessen in diesem reichspolitischen Spiel sind die nicht geografisch, dafür in ihrer Wirtschaftsmacht bedeutenden Städte, deren bürgerliches Selbstbewusstsein im selben Maß wuchs, wie das Ansehen der erblichen Potentaten sank. Namentlich die in der freieren protestantischen Luft atmenden Hansestädte Hamburg, Bremen, Lübeck, aber auch Nürnberg, Augsburg sowie Köln erwuchsen zu politischen und kulturellen Zentren. Der Dreißigjährige Krieg war, wenngleich in krassen Machtkampf ausartend, ein Religionskrieg gewesen. Der Westfälische Friede brachte die Anerkennung der neuen Konfession, regelte den Status quo und teilte das Reich in katholisch und evangelisch. Diese Konfessionsgrenzen blieben unverrückt bis ins 19. Jahrhundert. Die Bevölkerungsbewegungen der Jahrhunderte übersprangen die Grenzen kaum. Erst der gewaltige Strudel im und nach dem Zweiten Weltkrieg verwischte sie hier und dort. Die Anstrengungen der katholischen Gegenreformation blieben so gut wie wirkungslos. Das hing wohl auch damit zusammen, dass in jener Zeit der beginnenden Aufklärung nicht nur der Wert der Konfession, sondern der der Religion überhaupt in Frage gestellt und zunehmend zur privaten Angelegenheit des Einzelnen wurde. Wie wenig die Konfession in der Politik bedeutete, zeigt etwa, dass sich das katholische Habsburg die folgenden Jahrhunderte, sogar über das Ende des Alten Reiches hinaus, auf das evangelische Kursachsen, später Königreich, in dem jedoch nur der König, nicht das Volk, katholisch war, verlassen konnte. Das katholische Kurbayern hingegen in stetem politischem Gegensatz zu Habsburg stand und im 18. Jahrhundert durch das protestantische Preußen vor dem Untergang gerettet wurde. Seltsam ist auch, dass gerade in jener Zeit, in der das alte Reich sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, ein nicht zu übersehender deutscher Patriotismus entstand. Einer der Fürsten, die das historische Bild der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts prägten, der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, begründete seine Politik gegenüber Schweden und Frankreich damit, dass er, sein Land und seine Macht deutsch seien. Es scheint mir symptomatisch, dass der Patriotismus deutscher Prägung, der später zum überheblichen Deutschtum pervertierte, gerade in Kurbrandenburg, dem Kernland des Preußens des 19. Jahrhunderts, so früh manifest wurde. Dass dieser durchaus begrüßenswerte Patriotismus, eine Art gesunden Deutschtums, mit dem, was viel später Hugo von Hofmannsthal Wert und Ehre der deutschen Sprache nannte, zusammenhing, ist klar. Die Sprache prägt das Bewusstsein. Den Wert und die Ehre der deutschen Sprache haben die, man mag sie in ihrer zum Teil kuriosen und krausen Struktur sehen, wie man will, die Dichterzirkel und Schulen der Barockzeit gefördert und gefestigt. Ein Signal war, dass der damals junge Christian Thomasius 1688 zum ersten Mal an einer deutschen Universität in Leipzig eine Vorlesung statt auf Latein in deutscher Sprache hielt. Er wurde daraufhin von der protestantischen Obrigkeit gemaßregelt, sollte deswegen sogar verhaftet werden und konnte gerade noch auf brandenburgisches Gebiet entfliehen, wo er zum eigentlichen Begründer des Ruhmes der Universität Halle wurde. Dieser Thomasius war überhaupt ein bemerkenswerter Mann. Ihn hier am Anfang der historischen Erzählung von den Zeitläuften des ausgehenden 17. und des beginnenden 18. Jahrhunderts ausführlicher zu erwähnen, gilt nicht nur seiner Beispielhaftigkeit für den Geist seiner Zeit, sondern auch seinem wohl kaum zu überschätzenden Einfluss auf die Geistesgeschichte der folgenden Jahrhunderte. Thomasius, 1655, also kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg in Leipzig geboren, studierte Philosophie und danach Jurisprudenz in seiner Vaterstadt und in Frankfurt an der Oder, dessen Universität jüngst vom großen Kurfürsten reorganisiert worden war, lehrte, gerade 30 Jahre alt, in Leipzig an der juristischen Fakultät, musste nach dem erwähnten Eklat fliehen und lebte und wirkte danach bis zu seinem Tod 1728 in Halle an der Saale. Thomasius war ein ebenso scharfsinniger wie praktisch denkender Geist, oft von verblüffend frischer Frechheit und insofern Begründer des kritischen Journalismus. Im Gegensatz zur anderen deutschen Säule der frühen Aufklärung, nämlich Leibniz, von dem gleich noch die Rede sein muss, hat sich Thomasius nicht den Naturwissenschaften zugewandt, dafür aber in der Philosophie und der Jurisprudenz reinen Tisch gemacht, wobei, wie so oft, ihm nicht das Verdienst der Erfindung neuer Denkformen zukommt, vielmehr jenes, diese neuen Denkformen erfasst und sozusagen kodifiziert zu haben. Die wichtigste rechtliche, soziale und politische Errungenschaft war die, soll man sagen, Erfindung oder Entdeckung des Naturrechts, das besagt, dass dem Menschen, ob als Einzelnem oder in der Gesamtheit, ein vorbestimmtes, unverlierbares Recht zukomme, gegen das kein von welcher geistlichen oder weltlichen Obrigkeit auch immer willkürlich verfügtes Gesetz verstoßen dürfe. Das Naturrecht ist also nichts anderes als die später postulierten und sogenannten Menschenrechte. Hugo Grotius, der große niederländische Gelehrte, war der Vater des Gedankens vom Natur- oder Vernunftsrecht. Samuel von Pufendorf hat die Lehre fortentwickelt. Thomasius hat, in seiner praktischen Denkart, den nicht anders als revolutionär zu nennenden und allen Obrigkeiten selbstverständlich höchst verdächtigen naturrechtlichen Gedanken auf die gesellschaftlichen Gegebenheiten angewandt. Religion und Moral, lehrte er, haben mit dem Recht nichts zu tun, seien Privatsache. Glaube könne, eigentlich eine Grundweisheit, nicht durch Befehle oder Gesetze verfügt werden. Selbst bekenntniswidriger, das heißt nicht konfessionsgebundener Glaube, müsse toleriert werden, und so fort. Es muss in Thomasius' Denkentwicklung wie beim Dominospiel gewesen sein. Ein Gedanke nach dem anderen fiel. Thomasius räumte die bis dahin immer noch herumgeisternde aristotelisch-scholastische Philosophie vom Tisch, dazu die unbestrittene Geltung des römischen Rechts. Er bestritt jede Autorität in Sachen des Glaubens. Letzten Endes war seine Lehre die Postulierung des freien Geistes. Dass er mit Nachdruck und sogar mit einigem Erfolg gegen Folter- und Hexenprozesse polemisierte, versteht sich nach alledem von selbst. Thomasius kämpfte mit den Mitteln des Witzes. Vielleicht verhinderte das seinen Nachruhm bei den traditionell bierernsten Nachdenkern der Geistesgeschichte. Das ändert nichts daran, dass dieser Mann an der Schwelle der Aufklärung nicht genug zu loben ist. Zum Amüsement seien denn auch einige der barocken und notabene deutschen Titel seiner Schriften zitiert. Scherz und ernsthafte, vernünftige und einfältige Gedanken über allerhand lustige und nützliche Bücher und Fragen. Ein Periodikum, erschienen ab 1688. Ernsthafte, aber doch muntere und vernünftige Gedanken über allerhand auserlesene juristische Händel, 1720-21. Vernünftige und christliche, aber nicht scheinheilige Gedanken und Erinnerungen über allerhand gemischte philosophische und juristische Händel, 1723-26. Historie der Weisheit und Torheit, 1693. Das Wort einfältig im ersten zitierten Titel bedeutet nicht, wie der heutige Anklang vortäuscht, dumm oder beschränkt, sondern schlicht, einfach, im Gegensatz zu vielfältig, im übertragenen Sinne wohlverständlich, so wie 100 Jahre später noch Kant das Wort verwendete. Es ist hier nicht Raum genug, um nebenbei die Geschichte der Wörter und ihrer Bedeutung auszubreiten, daher bei vorliegender Gelegenheit nur dieses Beispiel dafür, dass man alte Schriften immer mit der vorsichtigen Lupe des Bedeutungswandels der Wörter lesen muss, selbst die der Literaturheroen der Klassik. Wenn Goethe von Gemütlichkeit spricht, meint er zeitgemäß nicht den behaglichen Bierstammtisch unter schmiedeeiserner Lampe, sondern die erfüllte Seelenlage, den Ausdruck des Gemüts, gemütvoll. Und wenn Lessing oft von Witz spricht, meint er den scharfen kritischen Geist, nicht die Kürzestgeschichten von Graf Bobby. Christian Thomasius starb, wie erwähnt, 1728 in Halle. Ohne ihn wäre die deutsche Geschichte anders verlaufen. Er hat Wege gewiesen. Leipzig, die große bürgerliche und Kaufmannsstadt, zudem als Universitäts- und Bücherstadt ein Zentrum des Witzes und damals schon eines der Musik, wenn es auch noch dauern sollte, bis Johann Sebastian Bach es rückschauend betrachtet zu deren Universalmetropole machte, Leipzig hat das Verdienst, in weniger als einem Jahrzehnt zwei Männer hervorzubringen, die nicht nur ihr Jahrhundert geprägt haben, den eben gewürdigten Thomasius und den 9 Jahre älteren Gottfried Wilhelm, seit 1709 sogar Freiherrn von Leibniz, geboren am 1. Juli 1646. Gelernter Jurist, aus Neigung Philosoph und Schüler von Thomasius' Vater, dem Philosophen Jakob Thomasius, deutscher Patriot, der seine hauptsächlichen Schriften allerdings in Französisch verfasste, Spintisierer und zugleich scharfsinniger, nüchterner Naturwissenschaftler, eitler Weltmann und akribischer Mathematiker, weitgereister Universalgelehrter, unermüdlicher Briefeschreiber, kurzum, eine barocke Erscheinung. Und eine Gestalt aus der Gedankengeschichte der Menschheit nicht wegzudenken. Sein Leben sei kurz skizziert. Nach juristischen und philosophischen Studien in seiner Vaterstadt und dann in Jena, wo er schon einige juristische Schriften auf Lateinisch veröffentlichte, trat er, obwohl Protestant, in den Dienst des Kurfürsten von Mainz, Johann Philipp von Schönborn, was dessen Minister Johann Christian von Beuneburg vermittelte, ein zum Katholizismus konvertierter Diplomat und, aber das ist eine andere Geschichte, ein Intrigenopfer der Jesuiten. Leibniz begleitete Beuneburg auf einer Gesandtschaftsreise nach Polen, was ihn sogleich zu einer merkwürdigerweise mathematisch fundierten Schrift über Polens Geschichte und Verfassung inspirierte. Er wurde 1670, erst 24 Jahre alt, Revisionsrat am Oberappellationsgericht in Mainz, begab sich dann mit Beuneburgs Sohn auf dessen Kavaliersreise durch Europa. Solche Kavaliersreisen, ein Terminus technicus, kamen damals auf, auch ein Zeichen individueller Mobilität, die manchmal eine solche des Geistes mit sich brachte, freilich nur für die besseren Stände. Junge Adlige bereisten, stets mit einem Hofmeister und nicht selten einer Dame mit breit gefächerten Aufgaben an ihrer Seite, oft das ganze westliche und südliche Europa, namentlich die Hauptstädte und städtischen Glanzpunkte Rom, Paris, London, Venedig. Noch zur Zeit seiner Tätigkeit am Gericht in Mainz hatte Leibniz die erste seiner naturwissenschaftlichen und hypothetischen Schriften veröffentlicht. In Paris und London trat er mit den bedeutendsten Naturforschern in Verbindung, so mit Huygens, Boyle, Collins, Mariotte, Arnaud, Malebranche, mit dem nur wenig älteren Newton nur brieflich. In Holland traf er den wohl eigenartigsten Denker seiner Zeit, Spinoza, und führte ein langes Gespräch mit ihm. Leibniz besuchte auch Rom, das Rom der militanten Gegenreformation, wo der Katholizismus, der soeben gut die Hälfte seines Glaubensvolkes, seines Einflussgebietes und vor allem seiner Einnahmen endgültig verloren hatte, seine Wunden leckte, über aussichtslosen Racheplänen brütete, sich aber auch, getragen von vernünftigen Kirchenmännern, zu erneuern und zu verjüngen versuchte. Leibniz war als Sachse sozusagen selbstverständlich Protestant. Doch der Katholizismus übte offenbar auf Protestanten, wenn sie in Rom waren, eine geheime Anziehungskraft aus, die vielleicht nur auf dem unstreitig vorhandenen Glanz der barocken Inszenierungen beruhte. Man denke an Goethes merkwürdige Hinneigung dazu auf seiner italienischen Reise. Leibniz erlag ebenfalls dieser Faszination, die in ihm, er dachte immer analytisch, Gedanken und sogar Pläne zu einer Wiedervereinigung der katholischen und der protestantischen Konfession hervorbrachte, freilich völlig illusorisch. Aber es zeigt dies die Tendenz Leibniz zu Universalität und Harmonie, sein eigentliches Gedankenzentrum. Er suchte die Weltformel, die alles umfassen und erklären sollte, wie 200 Jahre nach ihm Einstein. Dass weder der eine noch der andere sie fand, liegt wohl nicht an ihrem Unvermögen, sondern daran, dass es diese Weltformel nicht gibt. Leibniz' freilich nur theoretische Überlegungen zur Konfessionseinheit, die er später vertiefte und in seiner Schrift Systema Theologicum darlegte, brachten ihn dennoch in den Verdacht des Kryptokatholizismus, der so weit ging, dass man über eine geheime Konversion spekulierte, und zwar noch im 19. Jahrhundert. Dazu trug Leibniz' Beziehung zum ehemals evangelischen Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels bei, einem politisch völlig bedeutungslosen, aber vergleichsweise geistreichen Duodezfürsten, er hielt sich lieber in Venedig als in seiner Residenz Rheinfels auf, der offen katholisch geworden war, sowie seine Verbindungen zu den Jesuiten, an denen ihn jedoch mehr deren damals erstklassige Drähte nach China interessierten. Es war nämlich durchaus nicht so, dass Engstirnigkeit und Geistesfinsternis nur auf katholischer Seite herrschten. Die protestantische Orthodoxie war darin ebenfalls nicht von schlechten Eltern. Und gerade der damals aufstrebende Pietismus konnte sich an Selbstgerechtigkeit und Frömmelei gut und gern mit dem katholischen Weihrauchgewölk messen. Zwar verbrannten selbst die strengstgläubigen Lutheraner keine Ketzer, wohl aber, dies sei doch angemerkt, durchaus diejenigen, die sie für Hexen hielten, selbst zu Leibniz' Zeit noch. Die Reformierten allerdings verbrannten auch Ketzer. 1676, 30 Jahre alt, verließ Leibniz Mainz und den Dienst des Kurfürsten und ging nach Hannover. Diese Stadt, vormals nur eine, wie wohl nicht unbedeutende Provinzstadt der braunschweigischen Herzöge, war seit 1636 Residenz der Linie Braunschweig-Celle des Welfischen Hauses und stieg langsam zu einem kulturellen Mittelpunkt Norddeutschlands auf. Leibniz wurde Bibliothekar des Herzogs. 1678 Hofrat. Er behielt dieses Amt bis zu seinem Tod bei und befasste sich im Zusammenhang damit mit der Geschichte des Welfenhauses. Um deren Quellen zu studieren, reiste er für längere Zeit abermals nach Italien und nach Wien. In Rom wurde ihm sogar angeboten, Bibliothekar des Vatikans zu werden. Das lehnte er ab, weil er dazu offen zum katholischen Glauben hätte übertreten müssen. Das Hauptaugenmerk Leibniz in dieser zweiten Hälfte seines Lebens galt dem Ausbau seines philosophischen Systems und der Naturwissenschaften, vor allem der Mathematik. Der Zentralpunkt des philosophischen Systems ist das, was selbst der nur randständig Interessierte mit dem Namen Leibniz verbindet, die Monade. Leibniz hat diese ohne Zweifel geistreiche, aber doch etwas krause Lehre zunächst ansatzweise in seiner Schrift zur Theodizee ausgebreitet, um sie dann 1714 in einer knappen, nur 90, zum Teil ganz kurze Paragraphen umfassenden Arbeit in französischer Sprache zu komprimieren. Er hatte nicht vor, diese Abhandlung zu veröffentlichen, der er keinen Namen gab. Der Titel Monadologie taucht erst in der 1720, also nach seinem Tod, erschienenen deutschen Übersetzung auf. Ich habe mir erlaubt, dieses Werk als etwas kraus zu bezeichnen. Die Berechtigung dazu leite ich davon ab, dass ich einer der wenigen bin, die es gelesen haben. Ohne Frage gehören Leibniz' Gedanken über die Monade zu seinem Streben, eine Welteinheit, eine harmonische Erklärung für alle Phänomene zu finden, auch für Gott. Was genau allerdings eine Monade ist, verschweigt Leibniz. Wusste er es selbst nicht? Keinesfalls ist es so etwas wie das damals noch längst nicht geläufige Molekül oder Atom. Es ist wohl ein reines Gedankengebilde, trotzdem mit Anspruch auf Existenz in der Realität. Der Einzelbaustein als raumlose Energie zu denken, aus dem das Universum aufgebaut ist, ungefähr. Mit der physikalischen Realität, von deren damaligem Wissensstand Leibniz hervorragend unterrichtet war, stimmt die Monadenlehre hinten und vorn nicht überein. Dennoch ist sie ein imponierendes Gedankenspiel. Von ihr leitet Leibniz dann sein Postulat der prästabilierten Harmonie ab, dass unsere Welt, so wie sie ist, die beste aller möglichen Welten ist. Ein Postulat, das nicht nur der böse Voltaire missverstanden hat. Leibniz meinte nicht, wir lebten in der besten denkbaren Welt. Die ist, so Leibniz, nicht möglich. Die beste mögliche Welt hat die Monade Gott eingerichtet. So ungefähr. Leibniz lässt in seinem System vieles im Ungefähren, auch das vielleicht ein Ausdruck seines Bestrebens nach Harmonie. Er wollte es mit niemandem verderben, nicht mit den Katholiken, nicht mit den Protestanten, nicht mit seinen Aufklärerfreunden, nicht mit den Jesuiten, nicht mit den langsam erwachenden Kritikern der politischen Systeme, nicht mit den Fürsten, nicht mit den Atheisten, nicht mit den Frommen. Die Monadologie kann ohne weiteres als nicht gerade atheistisches, aber bis zum Agnostizismus pantheistisches Traktat oder als frommes Gottesbekenntnis gelesen werden. Schon das allein ist ein Kunststück, das Bewunderung verdient. Es sei im Zusammenhang mit der Monadologie eine Abschweifung erlaubt. Ich habe zuvor gesagt, dass ich einer der wenigen Menschen bin, die die Monadologie gelesen haben. Selbst Philosophiestudenten, habe ich die Erfahrung gemacht, werden eher dazu angehalten, Literatur über die Monadologie zu lesen, also Sekundärliteratur, was meist leichter und einfacher ist. Aber das ist nicht nur bei diesem Buch so. Wer hat wirklich das Kapital gelesen? Kants Kritiken, Darwins On the Original of Species. Dennoch haben diese Bücher über die wenigen, die sie gelesen haben, Wirkung und Einfluss erzielt, wurden verstanden und missverstanden, gebraucht und missbraucht und haben sozusagen virtuell den Lauf der Welt oft sogar entscheidend verändert. Katalysatoren durch ihre bloße, ungelesene Existenz. Gehört die Bibel auch dazu? So nebulös Leibniz' philosophisches System ist, vielleicht können philosophische Systeme nicht anders sein, so präzise und klar, von ungeheurer Weitsicht und Vorausschau, war sein naturwissenschaftliches Denken. Hier war er ein Praktiker. Er hat das binäre, also nur aus 0 und 1 bestehende Rechensystem entwickelt, das 250 Jahre nach ihm die unabdingbare Voraussetzung für den Computer wurde. Er hat sogar eine Rechenmaschine nach diesem Prinzip entworfen, die brauchbar gewesen wäre, hätte man sie denn gebaut. Er dachte über Zahlen und Kurventheorien nach, korrespondierte darüber mit den führenden Mathematikern seiner Zeit, etwa den beiden Bernoullis. Die Differential- und Integralrechnung entwickelte er gleichzeitig mit Newton und unabhängig von ihm. Darüber, nämlich über den Anspruch auf Priorität, entstand zwischen den beiden Großgeistern ein fruchtloser Streit, der sich nach dem Tod der Erfinder bei ihren Erben fortsetzte. Höchstwahrscheinlich ist es, wie nicht selten so, dass jedem der eigene ungeteilte Ruhm gebührt. Wer heute bei einer Multiplikation den Punkt gebraucht, 2 mal 2 gleich 4, oder bei einer Division den Doppelpunkt, 4 durch 2 gleich 2, macht ohne es zu wissen eine kleine Verbeugung vor dem großen Gelehrten, denn diese Zeichen hat Leibniz dafür eingeführt. Der Ausgangspunkt der kurzen und notwendig kursorischen Betrachtungen zu Thomasius und Leibniz in diesem, das späte 17. und frühe 18. Jahrhundert einleitenden Kapitel, war das schon erwähnte Phänomen, dass in der Zeit, die manche als tiefste Erniedrigung Deutschlands betrachten, vielleicht gerade deswegen, ein gewisser Patriotismus, ein deutsches Bewusstsein auftritt, nicht zuletzt bei Leibniz. Er war nämlich in gewissem Rahmen auch politisch tätig. So versorgte er des Herzogs von Braunschweig Bemühen um Erlangung einer Kurwürde mit Argumenten, und er versuchte mit einer Schrift Consilium Aegyptiacum dem ehrgeizigen König Ludwig XIV. Von Frankreich den kuriosen Plan schmackhaft zu machen, einen Feldzug nach Ägypten zu unternehmen. Sah er Napoleon voraus? Der Zweck war, die französischen Eroberungsgelüste vom Vaterland ab und in die Ferne zu lenken. Ludwig XIV. Machte von der Anregung nicht Gebrauch und hielt sich an die Eroberung deutscher Lande. Leibniz erlebte es noch. Er starb am 14. November 1716 in Hannover. Zweites Kapitel. Wer erwartet hatte, dass mit den Friedensschlüssen von Münster und Osnabrück der Krieg sozusagen erledigt sei, hatte sich getäuscht. Wenngleich die eigentlichen Kriegshandlungen beendet waren, so stand doch der größte Teil der fremden Heere nach wie vor im Land und fraß und soff. Die finanziellen Kriegsentschädigungsforderungen, 5 Millionen Reichstaler seitens der Schweden, waren noch auf dem Tisch. Die Ratifizierung der Verträge zog sich bis ins Jahr 1649 hin. Erst im Juli 1650 verließen die letzten schwedischen und französischen Söldner das Reich. Außerdem hatten die Instrumenta von Münster und Osnabrück das Reich zwar insofern aufgeräumt, als einiges an altem Gerümpel zu Bruch ging, doch die restlichen Trümmer und auch das Brauchbare lagen ungeordnet herum. Dass eine Reichsverfassung nötig wäre, war nicht allen, aber wenigstens einigen und vor allem maßgebenden Köpfen klar, vielleicht sogar dem Kaiser, das war Ferdinand III. Eine geschriebene Reichsverfassung wurde, um dies hier vorauszuschicken, nie verwirklicht. Man wurstelte weiter. Offenbar ein nicht nur deutsches, sondern welthistorisches Prinzip. Es geht ja trotz allem immer irgendwie weiter. Das heißt, bisher ist es immer irgendwie weitergegangen. Und daraus haben die Entscheider, die oft genug die Nicht-Entscheider waren, den Schluss gezogen, dass es künftig ebenso irgendwie weitergehen werde. Und der, wie die Schwerkraft oder der Lauf der Zeit, eisenharte Grundsatz der Macht des Faktischen, hat dem Weiterwursteln Recht gegeben. Bisher. Wie lange noch? Nun, ab und zu taucht aus dem Morast der historischen Trägheit einer auf oder eine und entscheidet wirklich, statt zu wursteln, und solchen Menschen verdanken wir, dass doch das eine oder andere besser geworden ist. Wir sind im Lauf dieser geschichtlichen Erzählung schon dem einen oder anderen dieser Art begegnet und werden es wieder tun. In Form eines fiktiven Briefes hat der bereits erwähnte Samuel von Pufendorf, er lebte von 1632 bis 1694, der erste Professor auf dem Lehrstuhl für Völkerrecht in Heidelberg, auf die dringende Notwendigkeit einer Reichsverfassung hingewiesen. De Statu Imperii Germanici hieß das 1667 veröffentlichte Traktat, in dem der geistreiche Jurist das Reich in seinem damaligen Zustand nach eingestanden vergeblichen Versuchen der Definition seiner Staatsform als Monster bezeichnete. Es blieb Monster bis zu seinem Verenden 1806. Immerhin wurden einige Bereiche so recht und schlecht geregelt. Das Reichskammergericht, zunächst in Speyer, ab 1689 bis zu seiner Auflösung in Wetzlar, wurde reformiert und einigermaßen effektiv gestaltet. Es erledigte als höchstes Gericht des Reiches seine Arbeit zwar zäh und langsam, Prozesse dauerten oft Jahrzehnte, litt unter ständiger Personal- und Finanznot, aber so schlecht, wie es in Goethes Dichtung und Wahrheit wegkommt, Goethe war kurze Zeit Referendar dort, war es nicht. Neben dem Reichskammergericht gab es, bei ungenauer Abgrenzung der Kompetenzen, den Reichshofrat in Wien, der gegründet von Kaiser Maximilian I., von Ferdinand III., zuletzt 1654 neu geordnet wurde. Der Reichshofrat war das höchste Gericht für Reichslehenssachen und für Strafsachen der Reichsunmittelbaren, außerdem eine Art Justizoberaufsicht. Das Reichskammergericht dagegen war das höchste Gericht in allen Zivilsachen, sofern nicht, zum Beispiel durch die Kurfürsten, das Privilegium de non appellando und ein eigenes Obergericht eingeführt worden war. Darüber hinaus konnten beim Reichskammergericht Klagen über verzögerte Justiz auch in Kriminal-, also Strafsachen, eingebracht werden. Obwohl der stete Geldmangel und die Streitigkeiten über die Kompetenzen der beiden Obergerichte eine geordnete, einheitliche Rechtsprechung behinderten, war ein nicht unbedeutender Schritt zur Rechtssicherheit getan, wobei man bedenken muss, dass es zwar ein reichsverbindliches Strafgesetzbuch, die Carolina genannte Constitutio Criminalis Caroli, die Halsgerichtsordnung Karls V. gab, nicht aber ein bürgerliches oder ein Zivilgesetzbuch. Die schon von Kaiser Maximilian I. eingeführte Ordnung des Reiches in Kreise, die wohl irgendwie in Vergessenheit geraten war, wurde wiederbelebt und mit steuerlichen und finanziellen Kompetenzen bedacht. Es gab 10 Reichskreise, den österreichischen, den bayerischen, den schwäbischen, den oberrheinischen, den burgundischen, den kurrheinischen, den westfälischen, den fränkischen, den niedersächsischen und den obersächsischen. Alles bei weitem nicht einmal annähernd geometrische Kreise, sondern oft diffuse Gebilde, wie der oberrheinische, zu dem auch Hessen gehörte, sowie Savoyen. Zumindest waren diese Gebiete nicht so zersplittert, wie das durch zahllose reichsunmittelbare Fürstentümer, Grafschaften, geistliche Gebiete und die Reichsstädte zerfranste Territorium des Reiches. Jedem Reichskreis stand ein Direktorium vor, das allerdings darunter litt, dass die Rangordnung zwischen Reichskreis und Ständen, eben den Fürstentümern usw., nicht geregelt war. Letzten Endes war es meist so, dass die Landesfürsten und die Reichsstädte die unangenehmen Dinge der Kreiskompetenz überließen, die vorteilhaften selbst erledigten. Kurz nach der Ratifizierung der Instrumenta von Münster und Osnabrück wurde auf Betreiben der Schweden eine Art Reichsversammlung nach Nürnberg einberufen, kein förmlicher Reichstag und längst nicht so lückenlos besetzt wie die Tagungen in Münster und Osnabrück, sollte diese Versammlung die Ausführung, genauer die Implementierung der Friedenstraktate regeln. Auf Betreiben der Schweden wohlgemerkt nicht der Franzosen, denn die waren für den Augenblick aus den deutschen Angelegenheiten verschwunden, weil sie erstens mit dem andauernden Krieg gegen Spanien beschäftigt waren und zweitens mit der sehr ernsten inneren Bedrohung durch den Aufstand der Fronde gegen die Misswirtschaft der Regentin Anne d'Autriche und des Ministerkardinals Mazarin. Der König, Ludwig XIV., war noch minderjährig. Auf Betreiben der Schweden hieß in diesem Fall auf Drängen des Pfalzgrafen Karl Gustav von Pfalz-Kleeburg. Der war auch so einer, ein deutscher Kleinstpotentat aus der protestantischen Linie der Wittelsbacher, Herr über den Teil eines Teils der Kurpfalz, eines so kleinen Teils, dass dieser seinen Fürsten nicht ernährte, so dass er in fremde Kriegsdienste trat, naheliegenderweise in schwedische, weil seine Mutter eine Vasa-Prinzessin war. Karl Gustav, 1622 in Schweden geboren, hatte sich im Dreißigjährigen Krieg unter Torstensson ausgezeichnet und war von Königin Christine, seiner Cousine, die seit dem Tod ihres Vaters Gustav Adolf in Schweden regierte, kurz vor Ende des Krieges zum Generalissimus ernannt worden. Karl Gustav, der, so vermute ich, seine Pfalzgrafschaft Kleeburg nie betreten hat. Ich habe vergeblich versucht, dieses Kleeburg zu orten. Es ist so klein, dass es nicht einmal eine Postleitzahl hat. Vielleicht ist es seit Karl Gustavs Zeiten eingegangen. Karl Gustav also war ein feister Mops, nichtsdestotrotz ein unglaublich tatkräftiger Mann, wie sich bald zeigen sollte. Der Pfalzgraf hatte ein Interesse an diesem Kongress, weil er bewirken wollte, dass die oben genannten 5 Millionen Reichsdukaten endlich auf den Weg nach Schweden gebracht wurden. Die Zahlungen mussten die Reichskreise bewirken. Und so geschah es denn auch. Die Instrumenta dieses Nürnberger Exekutionstages, nämlich der erste und der andere Friedensexekutionshauptrezess, wurden 1654 auf dem jüngsten Reichsabschied zusammen mit den Verträgen von Münster und Osnabrück Bestandteil des allgemeinen Reichsfriedensschlusses, der ein gegebenes Fundamentalgesetz des Heiligen Reiches und immerwährende Richtschnur und ewige Norma Judicandi sein sollte und in bescheidenerem Sinn als der barocke Titel anklingen lässt, tatsächlich war. Im Westfälischen Frieden war das Reich verpflichtet worden, binnen eines halben Jahres nach der Ratifikation einen Reichstag einzuberufen, was mit Verspätung 1653 geschah. Die Einberufung erfolgte nach Regensburg. Es war der letzte Reichstag im alten Sinn, was aus der Bezeichnung jüngster Reichsabschied hervorgeht. Das Wort jüngster wird hier in eben dem Sinn gebraucht wie im Begriff jüngstes Gericht, nämlich letztes Gericht und also letzter Reichsabschied. Fortan tagte der permanente oder immerwährende Reichstag in Regensburg, wobei, was die Beschlussfassung erschwerte, die Reichsstände, also Kur- und andere Fürsten, Grafen, Bischöfe und so weiter, nicht mehr selbst anwesend waren, sondern durch Gesandte vertreten wurden. Diese konnten sich immer darauf berufen, zu diesem oder jenem nicht bevollmächtigt zu sein und erst daheim nachfragen zu müssen, und so ließen sich unliebsame Beschlüsse verzögern oder sogar verhindern. Reichsabschied bedeutet kein Adieu, sondern die Summe dessen, was beschlossen und verabschiedet worden war. Der immerwährende Reichstag beschloss keine Abschiede mehr, es gab nur noch Beschlüsse, nach damaligem Sprachgebrauch Schlüsse. Der berühmteste ist der Reichsdeputationshauptschluss von 1803, mit dem sich das Reich selbst in den Orkus spülte. Insofern doch ein Abschied in anderem Sinn. Der jüngste Reichsabschied befasste sich knapp ein Jahr lang mit einer Unzahl von größeren und kleineren Fragen verfassungs- und verwaltungsrechtlicher Natur, die von der Festsetzung der Sporteln-Taxen des Reichskammergerichts bis zur Wahl des römischen Königs, das heißt des designierten Kaisers, reichten. Vieles von den 205 Paragraphen des am 17. Mai 1654 verabschiedeten Instruments blieb Absichtserklärung. Einiges jedoch gerann zu staatsrechtlicher Realität. Zuvörderst der berühmte und berüchtigte Paragraph 180, der, verkürzt gesagt, den Landesherren die Militärhoheit und die Möglichkeit verschaffte, ein stehendes Heer zu halten. Alles in allem war dieser jüngste Reichsabschied der verzweifelte Versuch, endlich eine handhabbare Ordnung in die Reichsangelegenheiten zu bringen. Aber dazu waren die Eisschollen dieses Reichswinters schon zu weit auseinandergedriftet. Die Fürsten machten sehr schnell Gebrauch von dem im Westfälischen Instrumentum enthaltenen Privileg, eine eigene Außen- oder sogar Bündnispolitik zu betreiben. Dass sich diese nicht gegen Kaiser und Reich richten dürfe, war ein nahezu wirkungsloser und leicht zu umgehender Vorbehalt. Den ersten, man ist geneigt zu sagen, frechen Gebrauch von diesem Privileg, machten 1658 einige westdeutsche Fürsten, indem sie den Rheinbund gründeten, auch Rheinische Allianz genannt, offiziell Partikulardefensionsverfassung. Der Bund hatte wie alles eine Vorgeschichte. Kaiser Ferdinand III. Hatte 1653 seinen ältesten Sohn gleichen Namens zum Nachfolger, also zum römischen König, wählen lassen, was, so scheint es, ohne größere Schwierigkeiten vonstatten ging. Ferdinand IV. Aber starb nur 21 Jahre alt, schon im darauffolgenden Jahr. So rückte der jüngere Sohn Leopold als Thronanwärter nach, der eigentlich, wie im Hause Habsburg üblich, für den geistlichen Stand bestimmt war, im Laufe der Zeit Erzbischof, als solcher Kurfürst und Kardinal werden sollte. Leopold war engstirnig wie alle Habsburger, dumpf katholisch, jedoch sehr musikalisch und kunstliebend, komponierte selbst einige mehr als nur achtbare Werke. Ihn zum römischen König wählen zu lassen, gelang Kaiser Ferdinand nicht. Der Stimmungswind im Kurfürstenkollegium hatte sich zu Ungunsten der Habsburger gedreht. Das hing mit dem inzwischen volljährigen König Ludwig XIV. Von Frankreich zusammen, dem sein allmächtiger Minister Mazarin, ein Kardinal, der nie die Priesterweihe erhalten hatte und heimlich mit der Königinmutter Anne verheiratet war, ein gebürtiger Italiener namens Mazarini, die Kaiserkrone verschaffen wollte und mit den Kurfürsten in Bestechungsverhandlungen war. Staatsrechtlich gesehen hätten die Kurfürsten ohne weiteres und völlig legal Ludwig zum deutschen König wählen können, womit seit Maximilian I. automatisch die römische Kaiserwürde verbunden gewesen wäre. Eine Art Staatsangehörigkeitsklausel gab es nicht. Und wie früher in dieser Erzählung dargelegt, hatten die Kurfürsten schon zweimal mit Alfons von Kastilien und Richard von Cornwall ausländische Fürsten zum König gewählt. Außerdem war der französische König gar kein richtiger Ausländer. Streng legitimistisch gesehen waren die Königreiche Deutschland und Frankreich Teile des Fränkischen Reiches, der deutsche König, der des Ost-, der französische, der des Westfränkischen. Aber wohl weit weniger diese Überlegungen spielten bei den Kurfürsten eine Rolle als das Geld, das Mazarin zugunsten seines Königs fließen ließ. Als Kaiser Ferdinand III. Am 2. April 1657 starb, war die Nachfolge noch immer ungeklärt. Die Verhandlungen zogen sich weitere 1,5 Jahre hin. Es war das längste Interregnum der neueren Zeit. Erst am 18. Juli 1658 wurde die seit 1519 übliche Wahlkapitulation unterzeichnet und daraufhin Erzherzog Leopold zum Kaiser und König gewählt. Die Wahlkapitulation, die Leopolds enthielt 49 Artikel, war eine Selbstverpflichtung über Handlungen und Unterlassungen der künftigen Regierung. Selbstverständlich ließen sich die Kurfürsten bei der Gelegenheit ihre Privilegien bestätigen und erpressten nach Möglichkeit neue. In Artikel 14 seiner Wahlkapitulation verpflichtete sich Leopold zu außenpolitischer Neutralität. Der harmlos klingende Artikel enthielt jedoch einen Sprengsatz. Es herrschte 1658 immer noch Krieg zwischen Frankreich und Spanien. Der Kaiser stand, ob zwar nicht kriegführend, auf spanischer Seite, nicht nur weil der spanische König, damals Philipp IV., ein Habsburger war wie er, sondern auch weil der Anfall des spanischen Erbes am Horizont der österreichisch-habsburgischen Erwartungen auftauchte. Die von Kaiser Karl V. abstammende ältere Habsburgerlinie, die seit der Teilung damals in Spanien herrschte, degenerierte zusehends. War Karls V. Sohn, Philipp II., nur starrsinnig, abergläubisch und krankhaft bösartig, aber ein kräftiger Regent? War dessen Sohn bereits leicht verblödet und erst recht der Enkel Philipp IV.? Dies war wohl die Folge enormer Inzucht, denn die habsburgischen Spanier heirateten meist ganz nahe Verwandte, was außerdem dazu führte, dass immer nur sozusagen mit Mühe gerade ein Thronfolger hervorgebracht werden konnte. Der letzte spanische Habsburger, König Karl II., hatte in seinem Ahnenstamm in der 5. Generation vor ihm statt der rechnerisch 32 Ahnen nur 10. Die Wiedervereinigung des seinerzeit geteilten Reiches Kaiser Karls V., in dem die Sonne nicht unterging, wohl aber das Licht der Geistesfreiheit erloschen war, schien greifbar nahe. Und in der Tat starb mit König Karl II. Die spanische Linie der Habsburger am Ende des 17. Jahrhunderts aus, was Europa in einen neuen großen Krieg stürzen sollte, von dem noch zu sprechen sein wird. Ob es überhaupt wünschenswert war, die spanische Erbschaft anzutreten, erscheint dem spätgeborenen Betrachter fraglich. Das Siglo de Oro, das goldene Jahrhundert Spaniens, war damals vorbei. Der ungeheure Gold- und Silberfluss aus Amerika war in der beispiellosen Korruption des Adels und der Geistlichkeit versickert, verspielt in nutz- und sinnlosen Religionskriegen. Die denkbar finsterste Priesterherrschaft, vergleichbar der heutigen Geistesknechtung durch Ayatollahs und ähnliches mohammedanisches Gelichter, hatte nicht nur jeden freien Gedanken erstickt, sondern auch jede, erfahrungsgemäß stets mit der Freiheit einhergehende, wirtschaftliche Blüte verdorren lassen. Die Vertreibung der Maurisken, also der Überreste der maurischen Bevölkerung, die die tüchtigsten Handwerker waren, die Unterdrückung der Katalanen und, was bis heute anhält, eine Schande Spaniens, der Basken, das blindwütige Betreiben der Gegenreformation, eine Folge unfähiger Könige, die die Regierung ebenso unfähigen und vor allem geldgierigen und lediglich sich selbst bereichernden Ministern überließen, all das hatte das Königreich in einen mittelalterlichen Zustand zurückfallen lassen, für den der Ausdruck finster angebracht ist. Einzig die Inquisition blühte. Aber die österreichischen Habsburger, und nicht nur sie, und nicht nur damals, dachten allein an Landgewinn und Ausweitung der Herrschaft. Es galt immer noch das im Grunde schamlose Prinzip des Machiavellismus, der die fürstliche Herrschaft als quasi kommerzielle Einnahmequelle für die jeweilige Dynastie betrachtete. So und nicht anders hatte es Machiavelli in seinem Il Principe dargestellt. Die Ausweitung des fürstlichen Geschäfts war also das Ziel der österreichischen Habsburger. Ob ihrem Kommerz mit der Übernahme der bankrotten Firma Spanien gedient sein würde, hielten sie für keiner Überlegung würdig. Vorerst, 1658, war es noch nicht so weit. Vorerst mussten die österreichischen Habsburger die Wege zum Erbe bereiten, das heißt, den spanischen Vettern zur Seite stehen. Das geschah unter anderem dadurch, dass der Kaiser den Spaniern gestattete, vom heutigen Belgien, den damaligen spanischen Niederlanden aus, eine zweite Front gegen Frankreich zu errichten. Die spanischen Niederlande waren eigentlich Reichsniederlande, im Gegensatz zu den nördlichen Niederlanden, die 1648 de jure, de facto schon früher, aus dem Reichsverband ausgeschieden waren. Reichsniederlande also, Teil des Reiches und des burgundischen Kreises. Einer fremden Macht, nämlich Spanien zu gestatten, vom Reich aus Krieg gegen einen Dritten, hier Frankreich, zu führen, verstoße, so der Erzbischof und Kurfürst von Mainz, der schon genannte Schönborn, gegen die Neutralitätspflicht des Kaisers, die erstens im Instrumentum von Münster und Osnabrück und zweitens in der Wahlkapitulation Leopolds verankert war. Schönborn brachte ein Bündnis aller geistlichen Kurfürsten und einiger weltlicher Fürsten zustande, Braunschweig, Hessen-Kassel, Württemberg, der König von Schweden als Fürst von Bremen und Werden, später trat sogar Brandenburg bei, den erwähnten Rheinbund, geschlossen am 14. August 1658. Scheinheilig zeigten die Rheinbündler dem Kaiser formell die Gründung an und erklärten vollmundig, dass sich der Bund nicht gar nicht, sogar ganz und gar nicht gegen Kaiser und Reich richte, sondern nur zur Sicherung der Neutralität diene. In Wirklichkeit richtete er sich natürlich gegen Habsburg. Und es steckte Frankreich dahinter, das seinerseits ein Auge auf das spanische Erbe warf. Auch das Haus Bourbon war mit den spanischen Habsburgern verwandt, zwar nur in weiblicher Linie, dafür näher. Frankreich spielte sich als Protektor der Neutralität aufgrund der Rechte auf, die ihm im Instrumentum von 1648 zugestanden worden waren. In Wirklichkeit ging es den Franzosen, das heißt dem jungen Ludwig XIV. Und seinem allmächtigen Minister Mazarin darum, eine gefährliche Front im Norden zu verhindern und die habsburgische Umklammerung zu schwächen. Der Kaiser musste nachgeben. Nicht zuletzt, weil auf der anderen Seite die Türken wieder drohten. Um die politische Situation abzustecken, sei erwähnt, dass einer der mächtigsten der Rheinbundfürsten, der Erzbischof und Kurfürst von Köln, Prinz Maximilian Heinrich von Bayern war, ein Wittelsbacher also. Das Haus Wittelsbach aber, obwohl vielfach verwandt und erzkatholisch und eigentlich auf derselben gegenreformatorischen Linie, war dem Haus Habsburg alles andere als grün. Wie wenig die Religion den barocken Herren bedeutete, zeigt, dass drei katholische Fürsten mit unter anderem dem protestantischen König von Schweden unter dem Schutz eines intriganten französischen Ministers, der gleichzeitig ein Kardinal der römischen Kirche war, ein Bündnis gegen den Kaiser und damit im Endeffekt gegen die Ausbreitung der Gegenreformation schlossen. Und außerdem signalisiert dieses eigentlich hochverräterische Bündnis das endgültige Auseinanderbrechen der Reichseinheit, oder besser, dass das Reich bereits auseinandergebrochen war. Drittes Kapitel. Ist es grotesk? Oder ist es nur eben eine Art, wie die launische Weltgeschichte sich ihren Weg bahnt? Ein X- oder Y-Chromosom mehr oder weniger bei einem, wie es in alten Schriften heißt, allerhöchst durchlauchtigsten Beilager, das heißt, ob die Fürstin einen Sohn oder eine Tochter empfangen hatte und gebären würde, war oft der letzte Grund für politische Auseinandersetzungen, für Kriege, Hunger und Not, Seuchen und den Tod vieler Menschen. Hätte Königin Maria Eleonore von Schweden, eine geborene Markgräfin von Brandenburg, Tochter des Kurfürsten Johann Sigismund und Ehefrau König Gustavs II. Adolf, an einem bestimmten Tag im Februar oder März des Jahres 1626, an dem sie ihr Mann ehelich beglückte, statt einer Tochter einen Sohn empfangen, wäre die Geschichte anders verlaufen. Womöglich ganz anders. Wie? Das hochzurechnen wäre reizvoll, aber für diese Erzählung nicht zweckdienlich. Königin Maria Eleonore brachte am 8. Dezember 1626 eine Tochter zur Welt, die auf den Namen Christina oder Christine getauft wurde und, da sie das einzige Kind blieb, nach dem Tod Gustav Adolfs zunächst unter Vormundschaft, sie war erst 6 Jahre alt, später selbstständig regierende Königin von Schweden wurde, mit allen Rechten, die ein König hatte. Christine war eine exzentrische Person. Sie war klein, dick und unschön, liebte es, sich in Männerkleidern zu zeigen, war einesteils hochgebildet und an allen Wissenschaften interessiert, stand im Briefwechsel mit den großen Geistern ihrer Zeit, unter anderem mit Descartes, andernteils hochfahrend und verschwenderisch, spielte sich als Athene des Nordens auf, regierte ihr Königreich wild und konfus, bis ihr das Regieren, da war sie 28 Jahre alt, zu dumm wurde. Sie dankte ab, trat zum Katholizismus über, die Tochter des protestantischen Ketzers, dessen Name für Katholiken förmlich ein satanisches Fanal war, zog nach Rom, wo sie Papst und Kardinäle aufmischte, förderte als Mäzenin die schönen Künste und frönte einem mehr oder weniger heimlichen Liebesleben, machte Schulden, dass sich die Balken bogen, starb als reuige Sünderin und wurde auf Geheiß des Papstes als eine der beiden einzigen Frauen eines Grabmales in der Peterskirche für würdig befunden. In früher Jugend, als Kind noch eigentlich, hatte sie versprochen, ihren bereits erwähnten Vetter, den Sohn der Schwester Gustav Adolfs, den Pfalzgrafen Karl Gustav von Kleeburg, zu heiraten, erklärte aber später, dass sie eine unüberwindliche Abneigung gegen die Ehe habe und ließ vom Reichsrat, den sogenannten Ständen, Karl Gustav, der inzwischen ja der Generalissimus des schwedischen Heeres geworden war, offiziell und formell zum Nachfolger wählen. Als sie 1654 abdankte, wurde der Pfalzgraf als Karl X. Gustav König von Schweden. Er war nicht viel weniger verrückt als seine Cousine, tatkräftig und unternehmungslustig, und in den nur 6 Jahren seiner Regierung, er starb 1660, schüttelte er die Länder an der Ostsee durcheinander, ruinierte die Finanzen des Königreichs und begann den Kredit der, wie ich es nenne, schwedischen Weltsekunde, in der Schweden Weltmacht war, zu verspielen. Seinem Enkel, Karl dem XII., davon später, gelang dies endgültig. Nun war aber da, 1654, ein etwas entfernterer Zweig des Hauses Vasa, mit Gustav Adolf und Christine nicht so nah wie der Kleeburger Pfalzgraf, dafür in direkter männlicher Linie verwandt. Dessen ältester Agnat war König Johann II. Kasimir von Polen. denn sein Großvater hatte seinerzeit die Erbtochter des letzten Jagellonenkönigs geheiratet, war katholisch geworden und hatte das Königreich Polen geerbt. Johann II. Kasimir beanspruchte nach Abdankung Christines den schwedischen Thron. Den schwedischen Reichsständen war es selbstverständlich zuwider, einen katholischen König zu bekommen. Der neue Karl X. Gustav, ohne dies so etwas wie ein politischer Berserker, wollte keineswegs auf seine neue Krone verzichten, und den Großmächten wäre eine so geballte Macht an der Ostsee wie die Vereinigten Königreiche Schweden und Polen nicht nur ein Dorn, sondern eine ganze Dornenhecke im Auge gewesen. So kam es zum Ersten Nordischen Krieg. Das alles betrifft den Gang der deutschen Geschichte insofern, als es mit dem Aufstieg eines Staatswesens zusammenhing, diesen Aufstieg sogar in gewissem Sinn einleitete, dass in den folgenden beiden Jahrhunderten und darüber hinaus dem Haus Habsburg die Vorherrschaft über die deutschen Angelegenheiten streitig machen und es schließlich in mehrfacher Hinsicht überflügeln sollte. Brandenburg-Preußen. Der Nordische Krieg brachte eine politische Figur auf die historische Weltbühne, die so bemerkenswert wie schillernd war, den bereits erwähnten Friedrich Wilhelm, den die preußisch-vaterländische Geschichtsschreibung den großen Kurfürsten nannte und der zu einer positiven Heldengestalt väterlichen Zuschnitts stilisiert wurde. Eine bedeutsame Größe ist diesem Kurfürsten ohne Zweifel anzusehen, aber eine schillernde Figur war er doch. Ob man einem Fürsten, der dick wie ein Fass, jähzornig und infolge seiner Gicht, die auf das fette Essen zurückzuführen war, unbeweglich wie eine Tonne war, das Epitheton schillernd zuschreiben darf, sei dahingestellt, aber seine Politik war auf jeden Fall schillernd und, realistisch denkend, skrupellos auf die Mehrung der Macht ausgerichtet. Wobei gerechterweise gesagt werden muss, dass es dem großen Kurfürsten nicht in erster Linie um die eigene Bereicherung und die seines Hauses im machiavellistischen Sinn ging, wie Ludwig XIV. Etwa, sondern auch um die Hebung des Wohlstandes seiner Länder, um deren Sicherheit und wirtschaftlichen Aufschwung. Dass er sie damit, vielleicht notgedrungen, von der Reichseinheit fortschwimmen ließ, bereitete ihm keine Sorgen. Es bedarf, um die verwickelten Zusammenhänge zu verstehen, die, je weiter die geschichtliche Erzählung zur Gegenwart hin fortschreitet, desto verwickelter werden, einer weiteren Abschweifung zurück in frühere Jahrhunderte. Man erinnere sich daran, dass zu Zeiten der Kreuzzüge die Ritterorden gegründet wurden. Sie wollten der Eroberung und der Sicherung des Heiligen Landes dienen, verfolgten auch karitative Ziele wie Pilgerbetreuung und Krankenpflege. Vor allem aber waren oder wurden sie zunehmend vornehme Herrenclubs, die sich einen mönchischen Anstrich gaben, Orden also im Sinne einer geistlichen Gemeinschaft und den Zölibat befolgten, dennoch elegante Rüstungen trugen und fromm zuschlagen durften, nicht zuletzt Bankgeschäfte betrieben und dadurch immens reich wurden. Der bekannteste Ritterorden war der der Johanniter, später Rhodos-Ritter und dann Malteser genannt. Die Geschichte der Ritterorden ist, obwohl ihnen viele Deutsche angehörten, nicht direkt Teil der deutschen Geschichte, mit Ausnahme des Deutschen Ordens, der Ende des 11. Jahrhunderts gegründet wurde und bis zum Verlust des Heiligen Landes dort zum Teil wohltätig, zum Teil kriegführend gewirkt hatte. Nachdem in Palästina nichts mehr zu machen war, suchten die frommen Krieger und Bankiers, sozusagen arbeitslos geworden, ein neues Wirkungsfeld. Und Kaiser Friedrich II. Schickte sie, um sie vom eigenen Land, das heißt vor allem von Sizilien und Süditalien, fernzuhalten, so weit weg wie möglich. Dazu schenkte er ihnen etwas, das ihm gar nicht gehörte. Ein beliebter Schachzug in der Geschichte, nämlich, dass von den heidnischen Protzen oder Preußen, einem slawischen Stamm, dünn besiedelte Land an der Ostsee, damals jenseits jeder Zivilisation. Die Bekehrung der Protzen galt aufgrund päpstlicher Verfügung als Kreuzzug. Der Kampf gegen die Heiden, die sich gegen die Zwangsbekehrung wehrten, verschaffte Ablässe. Der Tod im Kampf galt als Märtyrertod. Dass diese Bekehrung reinem territorialen Machtgewinn diente, störte niemanden. Die Brutalität, mit der die Ordensritter, die zwar heidnischen, wer weiß denn wirklich, was heidnisch ist, aber friedlichen Protzen zu bekehren versuchten und letzten Endes in mehreren Schlachten, gestützt auf ihre Übermacht, niedermetzelten und ausrotteten, gehört, wie später die Behandlung der Indianer in Amerika durch die christlichen Kolonisatoren, zu jenen düsteren Kapiteln der Geschichte des Christentums, die den Gedanken nahelegen, dass die Forderung der Liebe, der Nächsten, ja sogar Feindesliebe, die zentrale Aussage der Lehre Christi, im Strudel der Dogmen genauso wie in der Geld- und Machtgier untergegangen ist. Von den Prutzen oder Preußen blieb der Name. Landesfürst wurde der Hochmeister des Ordens, das Land wurde kolonialisiert, das heißt mit Deutschen besiedelt. Der Hochmeister war sogar zeitweilig Reichsfürst, das Land Preußen somit als geistliches Fürstentum Teil des Reiches. Den Polen allerdings war der erstarkende deutsche Orden ein Dorn im Auge, schon weil dessen Machtbereich ihnen den Zugang zur Ostsee versperrte. Es kam mehrfach zu Kriegen, und in der Schlacht von Tannenberg am 15. Juli 1410 vernichtete ein polnisches Heer die Deutschordensritter. In der Folge wurde zwar der größte Teil des Landes, das spätere Ostpreußen, dem Orden belassen, er musste sich aber bequemen, es als Lehen von Polen zu nehmen, sich also dem polnischen König unterzuordnen. Damit schied Preußen aus dem Reichsverband aus. Kaiser und Reich mussten dem tatenlos zusehen. Es fehlte an Mitteln und vielleicht auch an Interesse an dem Land hinter den masurischen Sümpfen, um dem entgegenzutreten. 1511 wählte der Orden, der durch weitere Kriege gegen Polen und durch Streitigkeiten mit dem aufkommenden Bürgertum, etwa den reichen Städten Danzig und Thorn, geschwächt und dessen Zeit überhaupt abgelaufen war, einen nachgeborenen brandenburgischen Prinzen aus einer Nebenlinie, den Markgrafen Albrecht, zum Hochmeister. Dieser Albrecht versuchte bei Kaiser Karl V. Unterstützung gegen die Polen zu bekommen. Zu dem Zweck reiste er nach Deutschland, fand beim Kaiser kein Gehör, traf aber bei der Gelegenheit Luther, der ihm riet, sein Hochmeisteramt und das Ordensland in ein weltliches Herzogtum zu verwandeln und sich der Reformation anzuschließen. Das tat Albrecht und wurde so der erste und vorletzte erbliche Herzog von Preußen. Die Auswirkungen sollten bis weit ins 19. Jahrhundert hinein spürbar sein. Insofern war es ein folgenschwerer Fehler Kaiser Karls V., die Gelegenheit versäumt zu haben, das Ordensland in die Reichshoheit zurückzuholen. Was diese Folgen waren, davon wird noch die Rede sein. Vorerst wurde, von eigenen Gnaden, der geistliche Herr und Hochmeister ein lutherischer, weltlicher Herzog, Fürst eines erblichen Herzogtums Preußen. Was Luther bewogen haben mag, Albrecht den genannten Rat zu geben, war vielleicht die Hoffnung, dass durch ein lutherisches Herzogtum innerhalb des Königreiches Polen dort die Reformation befördert werden könnte. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllte. Nachdem, bildlich gesprochen, das Kind in den Brunnen gefallen war, das heißt, Albrecht sich zum weltlich-erblichen Herzog erklärt hatte, reagierte der Kaiser, und zwar wütend. Auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 setzte er Albrecht als Hochmeister ab, tat ihn in die Reichsacht und forderte ihn auf, das Land herauszugeben. Auch der Papst protestierte tränenreich. Ob er vorher gewusst hatte, was Preußen ist und wo es liegt, wage ich zu bezweifeln. Protest und Acht blieben wirkungslos und verpufften im Lächerlichen. Die Ordensritter in Preußen akzeptierten freudig die Säkularisation und die Reformation, heirateten, wie ihr neuer Herzog, und gründeten jene trinkfreudigen Adelsfamilien, die bis 1917 das Baltikum zierten. Die Ritter im Reichsgebiet allerdings, es war eine Minderheit, scharten sich um den deutschen Landmeister oder Deutschmeister und blieben katholisch. Der Kaiser ernannte 1530 den Landmeister zum Hochmeister, nunmehr Hoch- und Deutschmeister, welche Würde von nun an meist Prinzen aus dem Erzhaus Habsburg innehatten, bis ins 20. Jahrhundert. Der letzte in dieser Reihe war die imposante Gestalt des Erzherzogs Eugen, der 1954 hochbetagt starb. Den Orden gibt es, freilich in anderer Form, heute noch. Nach 1530 war der Mittelpunkt seines verbliebenen Besitzes die Kommende Mergentheim. Politische Bedeutung hatte der Orden nicht mehr. Herzog Albrecht heiratete unmittelbar nach seiner Konversion und seinem, wenn man so will, Staatsstreich 1526 eine dänische Prinzessin. Von den 6 Kindern, die ihm diese Ehefrau gebar, überlebte nur die älteste Tochter das Kindesalter. 1547 verwitwet, heiratete Albrecht 1550, da war er 60 Jahre alt, die 18-jährige Prinzessin Anna Maria von Braunschweig-Kahlenberg, eine exzentrische, schwer geistesgestörte Frau. Sie vererbte diese Veranlagung auf den einzigen Sohn Albrecht Friedrich, der 15-jährig nach dem Tod des alten Albrecht als letzter Herzog von Preußen folgte. Er war nicht nur geistesgestört, er war geisteskrank, schwachsinnig, litt unter enormem Verfolgungswahn und anderen Schreckensvorstellungen. Im Grunde genommen regierte er nie selbst, war ein Spielball in den Händen von Regenten, Hofpredigern und Ärzten. Die Regenten waren die fernen hohenzollernschen Vettern, die schon begehrlich auf dieses fette Erbe schielten. Die Hofprediger, teils ultraorthodoxe sogenannte Gnesolutheraner, teils osiandrische Calvinisten, waren gegeneinander noch spinnefeindlicher eingestellt als gemeinsam gegen Katholiken. Die Ärzte waren meist entweder unfähig oder Scharlatane. Doch selbst fähige Ärzte hätten Albrecht Friedrich nicht helfen können. Er war, schlicht gesagt, ein armer Trottel. Er heiratete weniger, als dass er eher ins Brautbett gezwungen wurde. Aber immerhin zeugte er 7 Kinder, von denen, damals ungewöhnlich, die 5 Töchter alle überlebten. Die 2 Söhne allerdings nicht, so dass diese kurzlebige Seitenlinie des Hauses Hohenzollern mit Herzog Albrecht Friedrichs Tod 1618 ausstarb. Die Vettern in Berlin hatten doppelt fürs Erbe vorgesorgt. Erstens konnten sie darauf pochen, dass sie die nächsten Agnaten des Herzogs waren. Und zweitens heiratete der Kurprinz von Brandenburg, Johann Sigismund, die Erbtochter Anna des Herzogs Albrecht Friedrich und zur Vorsicht ehelichte dessen Vater Joachim Friedrich in seiner 2. Ehe gleich noch eine Schwester Annas, Eleonore. Und so erbte, kurz vor seinem Tod, besagter Johann Sigismund 1618 das Herzogtum Preußen. Zwar ein polnisches Lehen, aber da nicht Reichsfürstentum, nicht der Oberhoheit des Kaisers unterstellt, worauf die folgenden Kurfürsten von Brandenburg Wert legten. Wir kehren damit zum großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, dem Enkel Johann Sigismunds, zurück, der außer Markgraf von Brandenburg und Kurfürst des Reiches mit der Hauptstadt Königsberg sozusagen polnischer Herzog von Preußen war. Als solcher wurde er, die preußisch-patriotische Geschichtsschreibung behauptet, widerwillig in den Konflikt hineingezogen, der mit dem Thronwechsel in Schweden zwischen diesem Königreich und Polen ausbrach, in den ersten nordischen Krieg also. Schuld am Konflikt war ohne Zweifel der polnische Wasa-König Johann II. Kasimir mit seinem laut vorgetragenen Anspruch auf die schwedische Krone. Den Krieg begann jedoch Karl X. Gustav, nach dem Grundsatz, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Er drang vom seit dem Westfälischen Frieden schwedischen Pommern und überlief Land in Polen ein und eroberte in einem Blitzfeldzug Thorn, Elbing, sogar Warschau und drang bis Krakau vor. Der große Kurfürst wäre, da polnischer Lehensmann, zur Heerfolge und Hilfeleistung verpflichtet gewesen, zog es aber, als die Schweden Königsberg bedrohten, vor, umzuschwenken, erkannte im Vertrag von Königsberg 1656 einseitig und völkerrechtlich nicht korrekt anstelle des Königs von Polen den von Schweden als Lehensherrn an und verpflichtete sich, passive Hilfeleistungen im Krieg gegen Polen zu erbringen. Nach den Blitzsiegen Karls X. Gustav stockte, wie nicht selten nach Blitzsiegen, die Eroberung, denn die Polen hatten sich vom Schrecken erholt, schlugen zurück und hatten in Russland einen Verbündeten gefunden, dessen Zar den Machtzuwachs Schwedens nicht schätzte. Karl X. Gustav brauchte Hilfe und wandte sich an den großen Kurfürsten, ihn als bereits politisch gleichrangig behandelnd, nicht mehr als Lehensmann. Die passive Hilfe Brandenburg-Preußens verwandelte sich nun in ein Offensivbündnis, und die vereinigten schwedisch-brandenburgisch-preußischen Truppen schlugen in einer dreitägigen Schlacht im Juli 1656 die Polen, was aber, da auch die Sieger erschöpft waren, ohne politische Folgen blieb. Inzwischen hatte sich eine kuriose Allianz gegen Schweden gebildet: Russland wie bisher, dazu Österreich, die Vereinigten Niederlande und Dänemark. Das Letztere war ohnedies der Erbfeind der Schweden. Die Niederländer bangten um den Handel im Baltikum, die Ostsee ist die Wiege aller Kommerzien, hieß es bei den Kaufherren in Amsterdam und Rotterdam, und Österreich, das heißt Kaiser Ferdinand III., ging es um die Stützung des katholischen Polens gegen das protestantische Schweden. Der große Kurfürst versprach dem Schwedenkönig unter schamloser Ausnützung von dessen Zwangslage weitere, diesmal offensive Hilfe, sofern und sobald er aus dem Lehensverhältnis entlassen, als Herzog von Preußen als souverän anerkannt würde. Im Vertrag von Labiau stimmte Karl X. Gustav im November 1656 nolens volens zu. Ob diese Erhebung Preußens zum unabhängigen Völkerrechtssubjekt rechtens war, ist die Frage, die allerdings niemand stellte. De facto war sie nicht zu bestreiten. Der Krieg dümpelte dahin. Ein Sieg weder der einen noch der anderen Seite zeichnete sich ab. Da starb Kaiser Ferdinand III. 1657. Es folgte, da der designierte Thronfolger, der römische König Ferdinand IV., vor dem Vater verstorben war, das schon erwähnte Interregnum mit den Bemühungen Ludwigs XIV. Um die Kaiserkrone. Nun trat ein Mann auf den Plan, der vielleicht der erste in einer Reihe glänzender Diplomaten Österreichs war: Franz Paul Baron de Lisola, ein aus dem Franche-Comté, der noch immer zum Reich gehörenden burgundischen Freigrafschaft mit der Hauptstadt Besançon, deren deutscher Name Byzanz heute vergessen ist, gebürtiger Jurist, der in habsburgische Dienste getreten und schon an den Friedensverhandlungen von Münster und Osnabrück beteiligt gewesen war. Lisola gelang es, den Kurfürsten, dessen Stimme Habsburg bei der anstehenden Kaiserwahl benötigte, nicht nur aus seinem Bündnis mit Schweden herauszulösen, sondern ihn sogar zu einem Bündnis gegen Schweden, also einem Frontwechsel, zu bewegen. Die Gegenleistung war, dass Habsburg, Polen und die anderen Mächte des Bündnisses die volle Souveränität des großen Kurfürsten als Herzog von Preußen anerkannten. Damit war Hohenzollern, wohlgemerkt nicht qua Markgraf von Brandenburg und Kurfürst, wohl aber qua Herzog von Preußen, in den Rang völkerrechtlich sanktionierter Souveräne aufgerückt. Und es gab von da ab zwei deutsche Staaten, das zwar zerfallende, jedoch de jure und ein wenig auch de facto noch bestehende Reich, und eben Preußen, dessen schwarzer Wappenadler auf weißem Feld sehr bald schon seine Schwingen mächtig zu regen begann. Ich halte es für sehr gut möglich, dass eines der Argumente Lisolas dem großen Kurfürsten gegenüber war, dass ein nicht-deutscher Kaiser verhindert werden müsse. Moralische Bedenken wegen seines Verrats am schwedischen Bundesgenossen, wegen seines Seitenwechsels, scheint Friedrich Wilhelm nicht gehabt zu haben. Seinem Ansehen hat es überhaupt nicht geschadet. Seiner Reputation in der Geschichtsschreibung schon gar nicht, wie aus dem Epitheton »Großer Kurfürst«, das ihm bald umgehängt wurde, hervorgeht. Wann hat Moral aufgehört, in der Politik eine Rolle zu spielen? Hat sie darin überhaupt je eine Rolle gespielt, außer der eines Schmierenkomödianten? Der erste nordische Krieg, der die deutsche Geschichte dann nicht weiter berührte, ging mit einigen Erfolgen Karls des 10. Gustav gegen Dänemark weiter. Große Aktivitäten kriegerischer Art seitens Brandenburg-Preußens sind nicht zu verzeichnen. Der plötzliche Tod des schwedischen Königs 1660 machte den Weg für den Frieden von Oliwa frei, in dem der polnische Wasakönig auf die Aspiration auf die schwedische Krone endgültig verzichtete und im Übrigen alles beim Alten blieb. Viertes Kapitel. Wacht auf, ihr Fürsten gut, tut fröhlich zusammenspringen, auf dass ihr rett das christlich Blut. Euch wird nit misselingen, wider den Feind der Christenheit, den Türken ich da meine, sein Hochmut wird ihm werden leid, sein Gewalt wird ihm auch kleine. Das ist die erste Strophe eines anonymen Liedes aus dem 16. Jahrhundert. Sie wachten nicht auf, die Fürsten gut, jedenfalls nicht ganz, und wenn sie einmal aufwachten, schliefen sie alsbald wieder ein. Dabei war die Gefahr, die von den Türken ausging, welche durchaus eine sowohl religiös wie politisch motivierte Strategie war, eigentlich jedem geläufig. Aber zu einer konzertierten und konzentrierten Abwehr gegen die türkische und damit mohammedanische Gefahr kam es fast nie. Im Gegenteil. Es wurde in dieser historischen Erzählung schon berichtet, dass ein katholischer Kirchenfürst, ein Kardinal als französischer Minister, mit den Türken gegen das Reich paktierte. Evangelische Fürsten Siebenbürgens als Heerfolger des Sultans gegen das katholische Habsburg kämpften und selbst der Papst seine italienischen Territorialinteressen über die Notwendigkeit der Türkenabwehr stellte. Dabei hätten gerade die Päpste allen Grund gehabt, dieser Politik alles andere unterzuordnen. Und wenn sie die Intensität und die Geldmittel, die sie für die Inquisition und die Ketzerverfolgung aufgewandt haben, für den Kampf gegen die mohammedanische Bedrohung eingesetzt hätten, wäre uns heute vielleicht eine Weltgefahr erspart. Denn die türkischen Eroberungsgelüste waren nicht nur politische Machtgier, sie waren religiöser, mohammedanischer Fanatismus. Die Türken, ein Zweig der altaischen Völkerfamilie, saßen ursprünglich, oder jedenfalls zu der Zeit, als sie in der Geschichte auftauchten, im 5. Jahrhundert, im mittleren Sibirien, am Jenissei, wurden von den Chinesen Tukjö oder so ähnlich genannt, woher angeblich der Name stammt. Die türkische Sprache ist eine Ausprägung der uraltaischen Turksprachen, heute die wichtigste davon. Ursprünglich Nomaden in den Weiten Sibiriens jenseits der Nordgrenze Chinas, wichen die Türken den Tataren und Hunnen nach Westen und Süden aus. Ein besonders aggressiver Stamm, die Seldschuken, unterwarf sich im 11. Jahrhundert große Teile Vorderasiens und drang in das byzantinische Kerngebiet in Kleinasien nach Anatolien vor. Die eigentlichen, später nach ihrem ersten Sultan Osman, 1288 bis 1326, Osmanen oder Osmanli genannten Türken, machten sich die Eroberungen der bald abstumpfenden Seldschuken zunutze und setzten sich in Kleinasien fest, belästigten zunehmend das Oströmische Reich und bereiteten diesem 1453 mit der Eroberung Konstantinopels ein Ende. Längst schon, im 8. Jahrhundert bereits, waren die Türken Mohammedaner geworden. Der Islam ist eine Religion des Hasses. Daran ändern die Poesie der Märchen aus Tausend und einer Nacht und die bezaubernde Schönheit der Alhambra von Granada nichts. Das Grundbuch des Islam ist der Koran, eines der ganz wenigen heiligen Bücher, von denen man eindeutig den Verfasser kennt, Mohammed, der Prophet. Er war ein machtgieriger Halbgebildeter, und man mag es als einen hämischen Witz der Weltgeschichte betrachten, dass er am gleichen Tag wie Hitler, dem 20. April, Geburtstag hatte. Freilich, Mohammeds Geburtstag, auch sein Geburtsjahr 571, sind legendär. Mohammed kompilierte seinen Koran, von dem er behauptete, ein Engel habe ihn ihm diktiert oder eingeflüstert, aus altarabischen, christlichen und jüdischen, meist halb verstandenen oder ganz missverstandenen Brocken, wetterte darin hauptsächlich gegen seine Verwandten, die reichen Koreischiten, und deren Götzenglauben, und wenn es ihm in seinen politischen Kram passte, erschien immer der Engel und eröffnete ihm eine passende Sure gegen seine Feinde. Im Grunde war der Prophet ein Scharlatan, aber seine primitive und fassbare Lehre faszinierte. Der Koran ist ziemlich langweilig zu lesen. Er erschöpft sich auf weite Strecken in kläffender Verteidigung des Verfassers gegen den Vorwurf, er habe seine Sentenzen nur abgeschrieben, das bestärkt den Verdacht, dass dem aber wirklich so war, und dann auf den genannten Angriff gegen die Koreischiten. Er ist alles in allem extrem unduldsam, frauenfeindlich, fanatisch und hasserfüllt gegen andere. Nahezu grotesk sind Mohammeds sexuelle Altmännerfantasien über die Freuden im Paradies, die den Rechtgläubigen erwarten. Das erklärte Ziel des Korans ist nicht die Bekehrung der Ungläubigen, sondern in erster Linie deren Vernichtung, eine Aussage, die bei fanatischen Mohammedanern bis heute gilt, wie überhaupt der Koran dem Fatalismus und damit dem Fanatismus Vorschub leistet. Das brachte mit sich, dass dem Islam keine wirkliche geistige Weiterentwicklung möglich war. Die rasche Verbreitung des Islam, der sich schon innerhalb weniger Jahrzehnte auf ganz Arabien, Ägypten, Syrien und sogar das nicht-arabische Persien ausdehnte, ist auf die erwähnte leichte Fasslichkeit dieser Lehre, die Bequemlichkeit der Befolgung und nicht zuletzt die schonungslose Verherrlichung der Maskulinität zurückzuführen, die bei Völkern mit stark patriarchalischer Einstellung offene Ohren fand. So bei den Türken, einem im Übrigen ohne Zweifel tüchtigen, intelligenten und fleißigen Volk. Der türkische Expansionsdrang machte mit der Eroberung Konstantinopels nicht Halt. Sowohl nach Westen, also auf den Balkan, als auch gegen Persien wurden Feldzüge geführt, meist erfolgreiche. Die Unterwerfung der Araber von Ägypten bis Tunis und dann der arabischen Halbinsel gipfelte in der Eroberung Mekkas 1517 und der heiligen Stätten des Islams. Das veranlasste den damaligen Sultan Selim I., den Kalifentitel anzunehmen, womit er oberster Glaubensherr aller Mohammedaner war, meinte er. Die schiitischen Mohammedaner erkannten das nicht an, doch das ist eine andere Geschichte. Welche unmenschliche Tücke die Türken bei ihren Eroberungen anwandten, erhält daraus, dass sie den Christenfamilien in den eroberten Gebieten die Knaben in jungen Jahren wegnahmen, mit Gewalt entführten, zu Mohammedanern umbogen und daraus ihre Elitetruppen rekrutierten, die berühmt-berüchtigten Janitscharen. Sie ließen also die Christen durch ihre eigenen missbrauchten Leute bekämpfen. Welches Leid diesen angetan wurde, ist in »Die Brücke über die Drina« von Ivo Andritsch zwar romanhaft, aber eindringlich geschildert. Aus der alles Ungläubige verachtenden Haltung der Türken, das heißt natürlich des Sultans, seiner Minister und Heerführer, resultiert, dass es schwierig war, mit ihnen Verträge zu schließen, Waffenstillstand oder Frieden zu vereinbaren. Die frommen Gläubigen hielten sich daran immer nur so lang, bis sie wieder stark genug waren, die Verträge, an die sie sich den Ungläubigen gegenüber ohne dies nicht gebunden fühlten, zu brechen. Insofern war der bereits erwähnte sogenannte Waffenstillstand, eigentlich Friedensvertrag, von Zitwa Torok 1606 eine Besonderheit, als darin der Sultan den Kaiser zum ersten Mal als gleichberechtigt anerkannte. Von diesem Zeitpunkt an wurden zwischen dem Kaiserhof und der Hohen Pforte, das heißt dem Hof des Sultan Kalifen, diplomatische Beziehungen gepflogen. Es gab einen ständigen kaiserlichen Residenten in Konstantinopel, dessen diplomatische Immunität im Großen und Ganzen respektiert wurde. Der Friede mit dem Großtürken, so der etwas despektierliche Ausdruck für den Sultan, der im Westen üblich geworden war, wurde zunächst auf 20 Jahre begrenzt, dann verlängert, aber um 1660 betrachtete der Großtürke den Vertrag offenbar als abgelaufen, und ein türkisches Heer marschierte in Siebenbürgen und in den nicht unter türkischer Herrschaft stehenden Teil Ungarns ein. Damit begann wieder der Abwehrkampf Habsburgs gegen den Halbmond, der noch in dem hier behandelten Jahrhundert mit der zweiten Belagerung Wiens seinen Höhepunkt erreichen sollte. Die neuen gefährlichen Expansionsbestrebungen der Hohen Pforte hingen mit der inneren Entwicklung des türkischen Reiches zusammen. Nach den sturmwindartigen Eroberungen im 15. und 16. Jahrhundert und nach der Regierungszeit einer Reihe so begabter wie rücksichtsloser Regenten von Mohammed II., dem Eroberer Konstantinopels, bis zu Soliman II., 1520 bis 66, mit dem die türkische Macht ihren Höhepunkt erreichte, verfiel die Kraft zusehends, nicht zuletzt durch die fortschreitende Verweichlichung der im Serai auf Polstern mit den Brüsten der Haremsklavinnen spielenden, nicht selten bis zur Vertrottelung schlichten Herrscherfiguren. Dazu kamen die zunehmenden Frechheiten der Janitscharen, denen man zu viele Vorrechte eingeräumt hatte und die nun einen Staat im Staate bildeten, sowie die ständigen, oft in Kriege ausartenden Reibereien an der persischen Grenze. Erst als Sultan Mehmed IV. 1648 bis 87 den hochbegabten Mohammed Köprülü 1656 zum Großwesir und damit zum eigentlichen Herrn über das türkische Reich machte, dem sein nicht minder tüchtiger Sohn Ahmed Köprülü nachfolgte, ging es wieder aufwärts. Und damit nahm die Gefährdung des Westens wieder zu. Der Kaiser bot nach dem Einfall der Türken das Reichsheer auf. Es gab diesmal sogar, oh Wunder, ein französisches Hilfsheer. Aber die Hauptlast ruhte auf den Schultern von Habsburg. Und die delegierte der Kaiser an einen Mann, der einerseits vielleicht der letzte Condottiere, andererseits ein echter Barockmensch war. Raimondo Graf von Montecuccoli, später Reichsfürst und Herzog von Melfi. Er wurde 1609 auf dem Stammschloss dieser altadligen Familie aus Modena geboren, trat mit 16 Jahren in kaiserliche Kriegsdienste und blieb Habsburg sein Leben lang treu. Er schlug sich in allen möglichen Schlachten im Dreißigjährigen Krieg schneidig und meist erfolgreich, wurde gefangen genommen, ausgetauscht. Nach dem Krieg freundete er sich seltsamerweise mit Königin Christine von Schweden an, deren Neigung zu den Wissenschaften und schönen Künsten er, obwohl harter Kriegsmann, teilte. Ob die Gerüchte über eine romantische Beziehung zur Königin stimmen, ist nie geklärt worden. Im Krieg gegen Schweden, dem zuvor geschilderten ersten nordischen Krieg, war er wieder dabei, zuletzt als Feldmarschall. Nach dem Frieden von Oliva wurde er Geheimrat und Gouverneur von Raab, also des schmalen Streifens Restungarns, der Habsburg verblieben war. Deshalb übernahm er das Kommando gegen die Türken und schlug sie am 1. August 1664 ziemlich vernichtend bei St. Gotthard an der Raab, heute knapp jenseits der ungarischen Grenze am südlichen Zipfel des Burgenlandes. Wie so oft, namentlich in der Geschichte Österreichs, war die Folge dieses glänzenden Sieges gar nichts. Die Türken bequemten sich zum Frieden von Vajvar, in dem eigentlich der Status quo vor dem Krieg festgeschrieben wurde, leckten ihre Wunden und lauerten auf die nächste Gelegenheit zum Angriff. Sie sollte nicht lange auf sich warten lassen. Und der junge Kaiser Leopold tat das Falscheste, was er tun konnte. Er nutzte die Atempause, um in dem ihm verbliebenen Ungarn die Ketzer, das heißt die ungarischen Protestanten, massiv zu quälen, versuchte eine groß angelegte Gegenreformation, anstatt den, wenn auch protestantischen Christen, den Rücken für die zu erwartenden neuen Angriffe des Halbmonds zu stärken. Die Torheit der Regierenden, über die Barbara Tuckman ein ganzes Buch geschrieben hat, war und ist unverbesserlich. Fünftes Kapitel. Wer Held ist, wer Schurke, bestimmt die Geschichtsschreibung. Und die Geschichte schreiben die Sieger. In welche Kategorie gehören die beiden Kalksteins, Vater und Sohn, oder der Schöppenmeister Roth aus Königsberg? Es ist eine Episode, vielleicht eine aufs Ganze gesehen unwichtige, aber was ist schon unwichtig, doch sie bezeichnet den Zug der Zeit. Nämlich, dass man sich von denen da oben nicht mehr alles gefallen ließ. Ganz langsam ging er dahin, der Zug der Zeit, für die Zeitgenossen fast unmerklich. Mit der Reformation fing es an, da nur im religiösen Bereich. Man ließ sich vom Papst und von den Seinen nicht mehr alles gefallen. Man tauschte dafür dort, wo der neue Glaube angenommen wurde, protestantisch-evangelisch-lutherisch-reformierte Obrigkeit ein, und die war oft auch nicht von schlechten Eltern, insbesondere wenn es darum ging, von lutherischer Seite etwa die reformierte Häresie zu bekämpfen und umgekehrt und so weiter. Selbst die Reformierten verbrannten Ketzer und Hexen. Ob es die langsam in die gesellschaftliche Praxis dringende Lehre vom Naturrecht war, die diese Zeitströmung hervorrief, oder die zunehmende Verblödung der Herrschenden, die mit Ansteigen von deren Arroganz einherging, oder das Versagen der Regierenden, das das Chaos des Dreißigjährigen Krieges herbeigeführt hatte, oder das schon lang andauernde Erstarken der bürgerlichen Schichten, die allmählich die Träger der Wirtschafts- und Verwaltungskraft wurden, ist schwer auszumachen. Wahrscheinlich wirkte alles zusammen. Es war nicht so einfach, mit der vollen völker- und staatsrechtlichen Souveränität des Kurfürsten von Brandenburg in seinem Herzogtum Preußen. Die Übereinkunft der Mächtigen im Frieden von Oliva 1660 war nach dem diplomatischen Hin und Her letzten Endes relativ einfach. Mit wenigen Federstrichen wurde das ehemals lehensabhängige Preußen aus dem polnischen Staatsverband gelöst und schwebte nunmehr selbstständig in den Höhen der Vollsouveränität. Denkste, sagten die späteren Preußen, sagten sie vielleicht schon damals. Im sozusagen polnischen Herzogtum Preußen gab es eine ständische Verfassung, zwar nicht schriftlich fixiert, sowas wurde erst 200 Jahre später Mode, aber herkömmlich und vielfach gerade deshalb besonders stark. Die Stände, das waren der niedere Adel, also Barone und Ritter, die Bürger der Städte, die Geistlichkeit. Sie bewilligten die Steuern, wachten in gewissem Grad über die Gerichtsbarkeit, hatten die Hand über Aushebungen zum Militär, drehten am Geldhahn, wenn der Fürst Sonderleistungen verlangte, für Krieg, für Prachtbauten, für Krieg, für die Mätresse, alles in allem ein Riegel gegen Fürstenwillkür. Fast noch aufreibender für die Herrscher als die Kriege gegeneinander war ihr ständiger Kampf gegen die eigenen Stände. In Polen, wo die Königsmacht seit jeher sehr stark eingeschränkt war, war die Kompetenz der Stände entsprechend stark ausgeprägt, so auch im polnischen Preußen. Als die dortigen Stände von der Absicht hörten, das Land de facto dem strikt zentralistisch-absolutistisch regierten Hohenzollern Brandenburg anzugliedern, stellten sich ihnen die Haare auf und sie selbst sich auf die Hinterfüße. Sie wollten die alten Privilegien zugesichert bekommen, aber davon wollte der große Kurfürst nichts wissen. Er war gewohnt, dass seine Untertanen ohne ständische Kinkerlitzchen parierten und die Penunze herausrückten, die, muss man wiederum gerechterweise feststellen, der Herr durchaus zum Wohle des Staates verwendete, sofern man Kriegführen dazu rechnet, zumindest Siegreiches, und das war bei Hohenzollerns recht häufig der Fall. Erst mit Willi mit der Kopfprothese 1914-18 hörte diese Serie auf. Herr Albrecht von Kalkstein auf Knauten, welch schöner knorriger Name wie aus einer Fontane-Ballade, und der Schöppenmeister, das heißt der Vorsitzende der Stadtschöffen Johannes Roth, waren die Häupter des ständischen Widerstandes in Königsberg. Diese Stadt war, seit die Deutschordensritter die Marienburg verloren hatten, die Hauptstadt des Ordensstaates und Sitz des Hochmeisters gewesen, blieb dann die Hauptstadt der Herzöge. Die Stände verweigerten dem Kurfürstenherzog den Huldigungseid, erfrechten sich soweit, die Hilfe der Polen anzurufen, was freilich ohne Echo blieb. Verschärft wurde der Konflikt durch den konfessionellen Gegensatz. Die Preußen waren strenge Lutheraner, der Kurfürst hing der reformierten Richtung an. Und wie schon erwähnt, waren die innerevangelischen Gegensätze oft schärfer als die gegen Katholiken. Man glaubt es kaum, aber der Kurfürst, der Herzog als Landesherr, setzte ein Heer gegen die eigenen Untertanen in Marsch. Wie immer in solchen Fällen bildeten sich zwei Fraktionen. Die einen, angeführt von eben den genannten Kalksteins und Roth, hielten dafür, auf den Hinterfüßen zu bleiben und ihr Recht zu verteidigen. Die Hasenfüße, allen voran die Kaufleute, wie immer, die ums Geschäft fürchteten, Umsatz geht vor Heimatliebe, waren fürs Einlenken. Die preußisch-gloriole Geschichtsschreibung nennt die Haltung der Kalksteins und Roths maßlose Forderungen. Dabei pochten sie nur auf ihr Recht. Mag sein, sie hatten durchblicken lassen, dass in neuerer Zeit auch Fürstenköpfe nicht mehr ganz sicher auf den Hälsen saßen, wie das damals nur 20 Jahre zurückliegende Beispiel des englischen Königs Karls I. Stuart zeigte, der zusammen mit der Krone durchaus nicht irrtümlich des Kopfes verlustig ging. Es siegten die Hasenfüße, schon weil mit der Fraktionsbildung ein Keil in die Abwehrfront getrieben war. Nach einigen billigen Umschmeichelungen und kleinen Zugeständnissen drehten die Rebellen bei und leisteten 1663 die Huldigung, waren folgsame Untertanen geworden, ohne die Rückendeckung ständischer Rechte. Nur die beiden Kalksteins und Roth kamen nicht ungeschoren davon, versteht sich. Ein Exempel musste statuiert werden. Roth wurde eingesperrt und starb nach 16 Jahren Gefangenschaft. Albrecht von Kalkstein, der Vater, starb rechtzeitig vor der Bestrafung. Sein Sohn Christian Ludwig von Kalkstein floh nach Polen, kehrte nach dem Tod des Vaters unvorsichtigerweise nach Preußen zurück. Seine eigenen Geschwister verrieten ihn, und er wurde wegen vermutlich gigantisch aufgebauschter Sittlichkeitsverbrechen und wegen Hochverrats zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber wohl weil man den Rückhalt befürchtete, den er im Volk hatte, zu einer Geldstrafe begnadigt. Merkwürdig unproportionierte Kompensation. Kalkstein dachte nicht im Traum daran, die Strafe zu zahlen, floh wieder nach Polen, setzte dort seine Wühlarbeit fort und tat das Unsittlichste, was er im Auge des Kurfürsten tun konnte. Er trat zum katholischen Glauben über. Der Kurfürst verlangte vergeblich seine Auslieferung. Auf seinen persönlichen Befehl lockte der brandenburg-preußische Resident, ein Herr von Brandt, sein Name sei mit Schande genannt, Kalkstein in sein Haus, ließ ihn knebeln und fesseln und in Decken gerollt als Diplomatengepäck über die Grenze nach Preußen schaffen. Am 9. Januar 1672 wurde Kalkstein zum Tode verurteilt, am 8. November des Jahres in Memel geköpft. Verbrecher oder Held? Die Vorfälle in Preußen nach dem Frieden von Oliva waren nicht die einzigen Schwierigkeiten, die der große Kurfürst in dieser Hinsicht hatte. Auch in dem Herzogtum Kleve, das 1609 vorläufig und dann 1666 nach Beilegung des jülich-klevischen Erbfolgestreits unter mehreren Aspiranten auf die Erbschaft des Herzogs Johann Wilhelms IV., des Düsseldorfer Jan Wellem, endgültig hohenzollerisch wurde, gab es ähnliche Streitigkeiten mit den Ständen. Hier waren die Aufmüpfigen vom Gift der Freiheit infiziert, das von den benachbarten Vereinigten Niederlanden, den Generalstaaten, ausging, die sogar eine Zeit lang die festen Plätze Kleves besetzt gehalten hatten. Aber wie immer haben alle Dinge ihre zwei Seiten. Der große Kurfürst war bemüht, sein Land, oder besser gesagt, seine Länder, sein Konglomerat aus verschiedenen Herzog- und Fürstentümern, Markgraf und Grafschaften, die ihm aufgrund diverser Rechtstitel gehörten, zu einem zentral regierten, ja im Grunde Wohlfahrtsstaat zu nennenden Gemeinwesen zu vereinigen, in dem Handel und Wandel und das Glück soweit irdisch möglich blühen. Es gelang ihm bis zu einem gewissen Maß. Hätte er das gekonnt, wenn ihm ständische Partikularinteressen in den Rücken gefallen wären? Weiß ein Schöppenmeister Johannes Roth so eigentlich wirklich, was für ihn à la longue gut ist und was nicht? Muss man das Volk, wie Georges Sorel 250 Jahre später lehrte, zu seinem Glück zwingen? Dazu müsste man freilich wissen, was Glück ist. Im Gegensatz zu manchen oder sogar vielen anderen Fürsten, die entweder, wie die bayerischen Wittelsbacher oder die Habsburger, ihre Mittel verwandten, um Paläste und Barockkirchen zu bauen und die Ketzer zu verfolgen, sofern sie nicht Krieg führen wollten oder mussten, war der große Kurfürst tatsächlich bemüht, den Lebensstandard seiner Untertanen zu heben. Das brachte wiederum Steuern ein, die dem hohen Herrn und den Seinen zugute kamen, so dass er ebenfalls Paläste bauen konnte. Den Binnenhandel und die Seefahrt versuchte er zu fördern. Er machte Flüsse schiffbar, legte Kanäle an, etwa den auch strategisch wichtigen Müllroser Kanal, und trieb die Besiedelung der im Dreißigjährigen Krieg verwüsteten Dörfer voran. Er befahl Wiederanpflanzungen, Landgewinn durch Urbarmachung und so fort und richtete einen Postverkehr ein. Seine Bemühungen um Einrichtung einer Kolonie in Afrika waren wohl zu abenteuerlich für diese Zeit, um Erfolg zu haben. Das Hauptaugenmerk richtete der große Kurfürst freilich auf seine Armee. Eine neue Mahl-, Schlacht- und Biersteuer, also eine Abgabe auf das Mahlen von Getreide, das Schlachten von Vieh und das Brauen von Bier, warf so viel ab, dass er ein stehendes Heer einrichten konnte, das erste in der deutschen Geschichte. Bis dahin wurden die Heere im Bedarfsfall rekrutiert, die Überlebenden nach dem Krieg entlassen. Die marodierten dann, weil sie entweder keinen oder einen ihnen zu gering dünkenden Lohn erhalten hatten, raubten und plünderten, und diejenigen, denen ein Arm oder ein Bein abgeschossen worden war, bettelten und verhungerten. Insofern war die Einrichtung eines stehenden Heeres, eines Berufsmilitärs also, mit gesicherter Versorgung der Veteranen, ein Fortschritt. Ebenso wie der Kurfürst mit Erfolg einen gebildeten und selbstverständlich treu ergebenen Beamtenstand heranzüchtete, was Korruption und Bestechung verhindern sollte, bemühte er sich um die Schaffung eines gehorsamen, pflichtbewussten Offizierskorps. Dabei waren ihm Standesrücksichten gleichgültig, wie das Beispiel seines bewährten Feldmarschalls zeigt. Der oberösterreichische, aus evangelischer Familie stammende Bauernsohn Georg Derfling brachte es als Georg Freiherr von Derflinger zum Oberkommandierenden der brandenburg-preußischen Truppen und zum wirklich geheimen Kriegsrat, gleichrangig mit dem Schwager des Kurfürsten, dem Feldmarschall Johann Georg Fürst von Anhalt-Dessau, dessen Sohn, der alte Dessauer, in der Folge dieser Erzählung noch eine Rolle spielen wird. Beide Marschälle setzte der Kurfürst übrigens auch mit Erfolg im diplomatischen Dienst ein. 6. Kapitel. Durch die kluge Politik König Heinrichs des Vierten, eines im Rahmen seiner Zeit und seiner Möglichkeiten aufgeklärten Freigeistes, und der Minister seiner Nachfolger, der Kardinäle Richelieu und Mazarin, so fähige wie skrupellose Staatsmänner, sowie unter Heinrichs Enkel Ludwig dem XIV., des genialen Administrators und Finanzmannes Colbert, war Frankreich, obwohl zwischendurch gelegentlich von inneren Wirren geschüttelt, im Lauf des 17. Jahrhunderts zur unbestreitbar ersten Großmacht Europas geworden. Der Grund dafür war, dass dieses großflächige und teilweise bevölkerungsreiche Land im Gegensatz etwa zum Deutschen Reich oder zu Italien einheitlich regiert und verwaltet wurde und die ganze wirtschaftliche und soziale Kraft einem politischen Willen zugute kam. Die neuen Errungenschaften der Zivilisation konnten sich frei entfalten, die Kultur blühte, überwölbte auch sprachlich ganz Europa. Einen Teil des wirtschaftlichen Aufschwungs verdankte Frankreich nicht zuletzt der Duldung, ja sogar Förderung der französischen Protestanten, der Hugenotten, durch König Heinrich IV. Früher selbst Protestant war er mit dem zynischen Wort »Paris ist eine Messe wert« ohne innere Teilnahme zum Katholizismus konvertiert. Die Hugenotten waren die tüchtigsten Handwerker und Kaufleute und brachten den Großteil dessen auf, was später Sozialprodukt genannt wurde. Das stehende Heer, das der große Kurfürst als erster im Reich einführte, hatte sein Vorbild in der Heeresorganisation eines anderen begabten Ministers des französischen Königs, Louvois. Eine Wendung in der Geschichte Frankreichs, die auch stark die deutsche Geschichte beeinflusste, trat mit dem Tod des Ministerkardinals Mazarin 1661 ein. Ludwig XIV., 23 Jahre alt, beschloss fortan ohne Chefminister zu regieren. Seine Minister waren von da an subaltern. Und es entfaltete sich die seltsame, mit Größenwahn gepaarte Größe des Roi Soleil, des Sonnenkönigs, wie er sich gern nennen ließ. Im Jahr des Todes von Mazarin heiratete Ludwig eine Habsburgerin aus der spanischen Linie, die Infantin Maria Theresia, Tochter König Philipps des Vierten. Diese Ehe war noch von Mazarin im sogenannten Pyrenäenfrieden vereinbart worden, der den jahrelangen Krieg zwischen den beiden Reichen beendet hatte. Im gleichen Jahr aber schenkte Ludwig XIV. Seine außereheliche Huld einer Hofdame seiner Schwägerin, der Madame de la Vallière. Abwechselnd gebaren ihm die Königin und die, wie ihre wohlgemerkt offizielle Bezeichnung lautete, Maîtresse en titre, einige Kinder, die Königin 6, von denen nur eines überlebte, die La Vallière 4. Nach ihr folgte als Maîtresse en titre die Montespan, die Fontagne und die Maintenon, die Ludwig nach dem Tod der Königin sogar heimlich heiratete, morganatisch, das heißt, sie wurde nie Königin. So sehr Ludwig nach außen Pracht und Glanz und Selbstherrlichkeit entfaltete, so sehr war er ein Spielball in den Händen seiner jeweiligen Mätresse. Am verderblichsten war der Einfluss der Maintenon, wie man in den hochinteressanten, wenngleich nicht selten langatmigen Memoiren des Herzogs von Saint-Simon nachlesen kann. Ludwig folgte der Geliebten in seinen schlechten Tagen wie ein Hündchen und wurde später eine männliche Betschwester. Die Zwickmühle, in die der allerchristlichste König, so der vom Papst den Königen von Frankreich im 15. Jahrhundert verliehene Ehrentitel, in religiösen Dingen geriet, hier darzustellen, führte zu weit von der deutschen Geschichte weg. Nur so viel. Ob seine Frömmigkeit echt oder, was angesichts seiner freizügigen, mit der Lehre der Kirche kaum übereinstimmenden Moral eher wahrscheinlich ist, nur Heuchelei seinen Mätressen zuliebe war, ist schwer auszumachen. Jedenfalls knirschte diese Kirchentreue mit seinem omnipotenten, auch religiöse und kirchliche Bereiche umfassenden, weit übersteigerten Selbst- und Majestätsverständnis. Er und die Päpste gerieten einander mehrmals in die Haare, die seitens Ludwigs künstlich waren, nämlich die von ihm erfundene Allonge-Perücke, die die Ambrosia-Locken Jupiters vorstellen sollte. Um gelegentlich, vielleicht um über seinen Lebenswandel hinwegzutäuschen, dem Papst gefällig zu sein, begann er schon bald nach 1661, die Hugenotten zu schikanieren, beschnitt ihnen die von seinem Großvater gewährten Rechte und hob 1685 das Edikt von Nantes auf, das den Hugenotten Religionsfreiheit garantiert hatte. Tausende von ihnen verließen daraufhin Frankreich und wanderten vielfach nach Deutschland aus, unter anderem nach Hessen, dessen Landgraf zu Homburg, Kleists Held, von dem noch die Rede sein muss, einige Dutzend Familien aufnahm, und vor allem in die Mark Brandenburg, wo sie der große Kurfürst mit offenen Armen empfing, ihnen Land und Geld gab. Nicht nur aus Menschenfreundlichkeit und aus religiösen Gründen, sondern weil sie, wie erwähnt, tüchtige und fleißige Handwerker und Kaufleute waren. Mit ihrer Vertreibung schnitt sich Ludwig XIV. Ins eigene Fleisch. Denn von da an beginnt mit der sinkenden Wirtschaftsmacht auch der politische Einfluss Frankreichs dahinzuschmelzen. Im selben Maß wuchs die Macht Brandenburg-Preußens. Es gehört nicht zur deutschen Geschichte, aber zum Verständnis der für das Reich bedeutsamen französischen Politik, wenn das eben Gesagte etwas genauer umrissen wird. Dem Papst mit dem Säkieren und schließlich Vertreiben der Hugenotten gefällig zu sein, war nicht mehr als ein vielleicht gern in Kauf genommener Nebeneffekt. Das Hauptmotiv war eher innenpolitischer Natur. Die Krone fürchtete mangelnde Loyalität der liberal denkenden und durch ihre Wirtschaftskraft unabhängigen Protestanten dem Staatsganzen gegenüber. Konkurrenzangst katholischer Kreise, wie gegen die Juden, eine der Wurzeln des Antisemitismus bis heute, mag dazugekommen sein. Insgesamt hat es Frankreich immer und auch damals längst besser als andere katholische Staaten verstanden, sich in seine Politik nicht reinreden zu lassen, und das schon gar nicht von Rom. Nicht umsonst ist Ultramontanismus ein im frühen 18. Jahrhundert in Frankreich geprägter Begriff. Zudem darf man nicht vergessen, dass sich im stolzen Begriff La fille aînée de l'Église, also der Bezeichnung Frankreichs als älteste Tochter der Kirche, ein gewisser Unabhängigkeitsanspruch von Rom abzeichnet. Wobei dieser Titel eigentlich angemaßt ist, historisch korrekt käme er Irland zu. Im Edikt von Potsdam, das Kurfürst Friedrich Wilhelm erließ, ist niedergelegt, welche Starthilfen, Steuerbefreiungen, Zollfreiheiten, Handelsvorteile usw. so den zugewanderten Hugenotten zuteil werden sollten und auch wurden. Ihr Zuzug machte zumindest zum Teil den schauerlichen Aderlass wett, den der Dreißigjährige Krieg mit sich gebracht hatte. Die Hugenotten, durch deren Einwanderung das im Aufstreben begriffene Berlin auf 20.000 Einwohner anwuchs, konnten ihre Sprache und die reformierte Konfession beibehalten, bekamen etwas später eine eigene Kirche, den nach wie vor bestehenden französischen Dom auf dem Gendarmenmarkt, in dem bis ins 19. Jahrhundert französisch gepredigt wurde. Freilich assimilierten sie sich allmählich. Nichtsdestotrotz sprach der aus einer Hugenottenfamilie stammende Theodor Fontane, einer der Großmeister der deutschen Sprache, seinen Familiennamen noch französisch aus. L'état c'est moi, hat Ludwig XIV. Zwar nie gesagt, jedenfalls nicht nachweislich, aber er hat es gedacht. Er war von Majestätseitelkeit erfüllt und von bereits mythischem Glauben an seine Auserwähltheit. Dabei war er alles andere als dumm, wenngleich launisch, bösartig und wortbrüchig, vor allem frei von jedem Gefühl für Recht und Maß. Dazu gehörte, dass er sehr bald nach 1661 eine rigorose Eroberungspolitik begann. Das fing mit dem Devolutionskrieg an. 1665 starb König Philipp IV. Von Spanien, Ludwigs Schwiegervater. Seine einzige überlebende Tochter aus erster Ehe war die Königin von Frankreich. Auf den Thron in Madrid folgte König Karl II. Aus Philipps zweiter Ehe. Mit einer an den Haaren, die sich dabei gesträubt haben müssen, herbeigezogenen erbrechtlichen Begründung, forderte Ludwig die spanischen Niederlande, also das heutige Belgien etwa, als devolviertes, übergangenes Erbe seiner Frau. Denn, so Ludwig, in Brabant gelte solch ein Gesetz, dass die Kinder aus zweiter Ehe nichts erben, dass das gesamte Erbe auf die aus der ersten Ehe übergeht. Noch also hielt Ludwig bei seinen gewaltsamen Expansionen zumindest einen Schein, wenn es auch nur ein Fadenschein war, von juristischer Begründung aufrecht. Französische Truppen marschierten ohne nennenswerten Widerstand zu finden in die spanischen Niederlande ein, die notabene Reichsgebiet waren. Der Kaiser zuckte nur zusammen, nicht mehr. Er war mit der Abwehr des Einfalls der Türken in Ungarn mehr als beschäftigt, und da er dazu die Hilfe Frankreichs in Anspruch nahm, konnte er nicht gut gegen dessen Eroberung der spanischen Niederlande vorgehen. Aber drei Mächten war das Vorgehen Ludwigs zu krass. Schweden, das sich als die eine Schutzmacht des Westfälischen Friedens nicht zu sehr von der anderen an den Rand gedrückt sehen wollte, das damals beständig mächtiger werdende England, das ein zu starkes, noch stärkeres Frankreich fürchtete, und vor allem das freie Holland, also die Vereinigten Niederlande, die keinesfalls eine gemeinsame Grenze mit Frankreich hinnehmen wollten. Diese drei Mächte schlossen eine Tripelallianz, die Ludwig immerhin so drohend und gefährlich erschien, dass er zurückzuckte und sich 1668 im Frieden von Aachen mit dem Besitz einiger brabantischer Städte zufrieden gab, unter anderem Lille, das seitdem und bis heute französisch ist. Doch Ludwig gab keine Ruhe. Vor allem wollte er sich an den Niederlanden rächen und marschierte frech unter Verletzung deutschen Reichsgebietes vom Niederrhein in die Generalstaaten ein. Nur durch die unglaublich tapfere Gegenwehr der Niederländer, die unter anderem die Deiche durchstachen und die Schleusen öffneten, so dass die Franzosen in dem überschwemmten Land ersoffen oder nicht weiter vordringen konnten, und durch das militärische Geschick des Prinzen Wilhelm von Oranien wurde die Freiheit des Landes gerettet. 6 Jahre, 1672 bis 78, dauerte dieser Krieg, in dem nicht als einziger Staat das von den Stuarts regierte England den ehemals verbündeten Niederlanden heimtückisch in den Rücken fiel. Während dieses Krieges ließ Ludwig 1674 französische Truppen außerdem in die Pfalz einfallen. Das Recht dazu leitete er noch hanebüchener ab, die zum Zweck der feigen Blattierung seiner Landgelüste gegründeten Reunionskammern wühlten juristische Argumente bis aus der Römerzeit heraus. Tatsache ist, Ludwig hatte den Kurfürsten von der Pfalz zum Bündnis gegen das Reich und den Kaiser zwingen wollen, also zu einem hoch- und landesverräterischen Tun. Der Kurfürst lehnte das ab, worauf Ludwig seine Truppen in die Pfalz einfallen ließ, und zwar zu dem unverhohlenen Zweck, Terror zu machen, das Land zu verwüsten, die Zivilbevölkerung zu töten. Vergleichbares haben die Alliierten des Zweiten Weltkrieges mit ihren, wie sich danach herausgestellt hat, strategisch bedeutungslosen Bombardierungen deutscher Städte ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung getan, ein Kriegsverbrechen, das nie gesühnt wurde, wobei damit die deutschen Kriegsverbrechen nicht entschuldigt und Hitlers Schuld am Krieg nicht gemindert erscheinen sollen. Das Reich, dem auf der anderen Seite die Türkengefahr auf den Nägeln brannte, konnte dem Machtstreben Ludwigs des 14. wenig entgegenstellen. Immerhin setzte Kaiser Leopold 1674 auf dem Reichstag durch, dass Frankreich der Reichskrieg erklärt wurde. Eine der ersten förmlichen diplomatischen Kriegserklärungen. Heutzutage, behaupte ich, brauchen Kriege schon lang nicht mehr erklärt zu werden, man kennt sie. Reichskrieg bedeutete, dass alle Reichsfürsten verpflichtet waren, Truppen und Geld zu stellen. Ludwig hatte durch enorme Bestechung auch Schweden dazu gebracht, der Tripelallianz den Rücken zu kehren und vom schwedischen Pommern aus ins Reich, das heißt in die Mark Brandenburg, einzumarschieren. So wurde auf dem Reichstag Schweden ebenfalls der Reichskrieg erklärt. Es erscheint müßig, die einzelnen Kriegshandlungen aufzuzählen, die Schlachten darzustellen, wie es überhaupt schmerzt, dass man bei der Erzählung der deutschen Geschichte so oft nicht darum herumkommt, sich in erster Linie mit Kriegen zu beschäftigen. Es scheint, als sei in der Geschichte, und nicht nur in der deutschen, nicht der Frieden, sondern der Krieg die Regel. Es soll hier, und dies aus einem bestimmten Grund, lediglich auf eine Schlacht hingewiesen werden, die am 28. Juni 1675 stattfand und die bis ins beginnende 20. Jahrhundert großen patriotischen und sogar literarischen Widerhall fand, obwohl sie politisch so gut wie ohne Folgen blieb. Fehrbellin. Der Held dieser Schlacht, der Prinz von Homburg, hätte sich allerdings von der heroischen Art und Weise nicht träumen lassen, in der ihn spätere Geschichtsschreibung und vor allem Heinrich von Kleist in seinem ohne Zweifel großartigen Drama dargestellt haben. Seine Gestalt kann als Beispiel für Leben und Wirken eines deutschen barocken Duodezfürsten gelten. Dieser Prinz von Homburg, korrekt Landgraf Friedrich von Hessen zu Homburg, das Arthur im Vornamen war das erste, was Kleist hinzugedichtet hat, war der jüngste Sohn des jüngsten überlebenden Sohnes des Landgrafen Georg von Hessen, der wiederum der jüngste Sohn des Landgrafen Philipp des Großmütigen war, der sein Land, wie schon erwähnt, nicht eigentlich unter seinen Erben aufteilte, sondern aufsplitterte. Der Anteil des jüngsten Sohnes Georg allerdings, vielleicht war er der Liebling des Vaters, war relativ groß, nämlich die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Daher teilte der das Erbe wieder. Der Teilungs- und Erbvertrag war ungenau, was zu dem schon erwähnten Rechtsstreit über die Souveränität des winzigen Homburg führte. Landgraf Friedrich von Homburg dürfte diese Rechtsfrage vorerst relativ gleichgültig gewesen sein, denn er war der fünfte Sohn Landgraf Friedrichs des Ersten und somit ohne Aussicht, einmal die, wenn man angesichts der Putzigkeit der Landgrafschaft davon überhaupt sprechen kann, Regierung anzutreten. Eine weitere Teilung des Fürstentums Homburg war nun selbst mit dem bösesten Willen nicht mehr möglich, sonst wären Landgrafschaften von Schrebergartengröße entstanden. Daniel Spitzer, der scharfzüngige Journalist im Wien des 19. Jahrhunderts, hat von so einem Fürstentum gesagt, dass einer, der dort Weitsprung üben wolle, erst einen Pass beantragen müsse. Der junge nachgeborene Landgraf, den Titel durfte er immerhin führen, ihn Prinz zu nennen ist nicht abwegig, denn er stammte aus reichsfürstlicher Familie, Prinz ist ja nichts anderes als das Lehnwort für Fürst aus dem Französischen. Der junge nachgeborene Landgraf also tat das, was alle jüngeren Söhne taten, sofern sie nicht Bischof wurden. Er trat in den Kriegsdienst, und zwar in seinem Fall in den schwedischen. Bei der Belagerung von Kopenhagen im Ersten Nordischen Krieg wurde ihm das rechte Bein abgeschossen. Er ließ es durch eine mit Silber verzierte Prothese ersetzen, weshalb er zu seiner Zeit der Landgraf mit dem silbernen Bein genannt wurde. Nach dem Ende des Nordischen Kriegs, 1661, blieb Friedrich in Schweden und heiratete, 28-jährig, die 58-jährige steinreiche Witwe Margarete Oxenstierna, geborene Brahe. Sie starb nach 8 Jahren Ehe und hinterließ ihr Vermögen dem Landgrafen, der sich davon in der Mark Brandenburg 2 sehr große Güter kaufte, Weferlingen und Neustadt an der Dosse, die mitsammen 10 oder gar 20 Mal so groß waren wie das ganze Fürstentum Homburg, in dem inzwischen sein älterer Bruder Wilhelm Christoph regierte. Friedrich von Homburg schied aus den schwedischen Diensten aus und verwaltete nun, quasi als märkischer Krautjunker schwer von Gelde, seine Güter, zu denen, was später von kurioser Bedeutung werden sollte, eine Brauerei gehörte. Nach dem Tod seiner ersten Frau, aus der Ehe dieses ungleichen Paares waren, wie nicht anders zu erwarten, keine Kinder hervorgegangen, heiratete Homburg eine Nichte des großen Kurfürsten, Tochter von dessen Schwester, die Prinzessin Luise Elisabeth von Kurland, rückte damit dem kurfürstlichen Hof, wenn man so sagen kann, näher, war ja ohne dies als Reichsfürst, wenngleich ein weit hinten Nachgeborener, im protokollarischen Rang mit dem Kurfürsten auf einer Stufe. Er trat nun in Brandenburg preußische Dienste und wurde zum General der Kavallerie ernannt, erreichte, wenn den Bildern zu trauen ist, eine stattliche Leibesfülle und zeugte mit seiner zweiten und später seiner dritten Frau insgesamt 15 Kinder. Die zweite, kurländische, nannte er in seinen Briefen, sie sind erhalten, zärtlich »meine Engelsdicke«. Bei Kriegsausbruch 1674 rückte Homburg ein, übernahm ein Teilkommando innerhalb der brandenburgisch-preußischen Armee, die, da der Reichstag den Reichskrieg gegen Frankreich beschlossen hatte, quer durch Deutschland ins Elsass marschierte. Kommandiert wurde die Armee von des Kurfürsten bewährtem Feldmarschall, dem alten Derfflinger. Daran, dass damit ein hochgekommener Bauernsohn, der Vorgesetzte Homburgs eines Reichsfürsten wurde, fand damals niemand etwas. Im Elsass gab es nur einige Plänkeleien. Die Armeen, die deutsche und die französische, zogen in vorsichtiger Entfernung einander belauernd diesseits und jenseits der Vogesen auf und ab. In dieser Situation fielen die Schweden, wie erwähnt von den Franzosen bestochen, von Vorpommern aus, das ja immer noch ihnen gehörte, in die Mark Brandenburg ein. Der große Kurfürst, der persönlich, allerdings nicht als Oberkommandierender, das war ja Derfflinger, bei seiner Armee weilte, verfügte sofort die Ablösung seines Kontingents von der elsässischen Front. Der kaiserliche Feldmarschall Herzog von Bournonville, einem übrigens so scheint es nicht erstklassiger Kopf, wollte die brandenburg-preußische Armee nicht ziehen lassen. Sie dürfte der harte Kern der kaiserlichen Truppen gewesen sein. Friedrich Wilhelm bestand darauf mit dem Hinweis, dass im Falle der Bedrohung des eigenen Landes die Pflicht, ein Kontingent zum Reichsheer zu stellen, zurücktritt. Dieser Fall sei mit dem Einmarsch der Schweden eingetreten. Die brandenburg-preußische Armee zog ab. Das hatte zur Folge, dass die kaiserlichen, also das restliche Reichsheer, ziemlich schmählich aus dem Elsass abrücken mussten. Die Franzosen allerdings, auch in Schwierigkeiten, konnten dies zum Glück nicht wirklich ausnützen. In einem logistisch hervorragend geleiteten, unerhört schnellen Marsch, wiederum quer durch Deutschland, die betroffenen Gebiete dürften kaum erfreut über den neuerlichen Truppendurchzug gewesen sein, war die brandenburg-preußische Armee, ehe sich die Schweden dessen versahen, in der Mark, sprich zu Hause. Der Marsch erfolgte in zwei Heersäulen, die parallel zueinander in einigen Meilen Entfernung nach Nordosten zogen. In der einen Heersäule ritt der Generalprinz von Homburg mit, er ritt trotz seiner Leibesfülle und des fehlenden, nur durch die Prothese ersetzten Beines offenbar vorzüglich. In der anderen wurde der Kurfürst in einer Sänfte mitgetragen. Er war für damalige Begriffe ein Greis, 55 Jahre alt, litt schwer unter Gicht, konnte sich oft kaum bewegen und war, so aus den Quellen zu vermuten, schlechtester Laune. Die Quellen sind die Briefe, die zwischen Homburg und dem Kurfürsten auf jenem Marsch hin und her gingen. Und diese Briefe handelten, man glaubt es kaum in dieser Situation, von der Bierakzise. Der Kurfürst hatte eine Brausteuer eingeführt, eben die Bierakzise. Und Homburg, der wie erwähnt eine Brauerei hatte, behauptete, die Bierakzise nicht zahlen zu müssen, denn die Brauerei befinde sich auf seinem Gut und dieses sei, da einem Reichsfürsten gehörig, quasi ex emt und daher nicht zu besteuern. Eine juristisch unhaltbare Argumentation. Denn Homburg besaß das Gut nicht qua Reichsfürst, sondern als Privatmann. Der Kurfürst ärgerte sich grün und blau. Der Schwede tritt mir auf der Zehen, wo mir ohnehin de Jicht plagt, und er jetzt noch immer mit seine Bierakzise. So ungefähr dürfte es dem Kurfürsten entfahren sein. Die Spannung stieg so weit, dass Homburg schon auf dem Marsch beinahe das Heer verlassen hätte, nicht fahnenflüchtig, selbstverständlich, sondern ordentlich demissioniert. Aber da kam es zu den Zusammenstößen mit den Schweden, zum Überfall von Rathenow am 25. Juli 1675, der das schwedische Heer schon beutelte, und drei Tage später zur Schlacht von Fehrbellin. Es war ein trüber, nebliger Tag. Es hatte geregnet. Der Kurfürst ächzte vor Gicht in seiner Sänfte. Der Kriegsrat war unentschlossen, ob man das gegenüberliegende schwedische Heer angreifen solle oder nicht. Homburg, der ausnahmsweise in dieser Lage von seinen Querelen wegen der Bierakzise Abstand nahm, sollte mit seinen Reitern rekognoszieren. Es war ein leichtes für ihn. Ganz in der Nähe lagen seine Güter. Er ging hier auf die Jagd, kannte jeden Weg und jeden Steg, auch im Nebel. Er bemerkte also, dass seitlich des schwedischen Heeres, von dessen Befehlshaber Graf Wrangel wegen des Nebels unbemerkt, ein Sandhügel, die Dechtower Fichten, unbesetzt war. Von dort aus konnte man, wenn man wollte, die Schweden von der Flanke her förmlich niedermähen. Homburg besetzte diese Höhe und schickte eine Ordonnanz zurück zum Hauptquartier, wo man immer noch zu keinem Schluss der Beratung gekommen war, ließ die Lage schildern und anfragen, und Derfflinger erkannte den Vorteil sofort, ließ Kanonen seitlich von den Schweden vorbei nach vorn rasen, auf der von Homburg besetzten Höhe aufstellen, und als sich der Nebel verzog, schossen die Brandenburger quermörderisch in die Schweden hinein, die keine Chance mehr hatten, als dann das ganze restliche Heer des Kurfürsten über sie herfiel. Unter großen Verlusten flohen sie. Die meisten Verluste hatten sie jedoch durch Desertion. Und Homburg, sozusagen den Säbel einsteckend, ging zum Kurfürsten und sagte, etwas außer Atem, »Was übrigens die Bierakzise anbelangt«, worauf dem Kurfürsten der Kragen platzte, es zum Krach kam und Homburg, um die unhistorische Schilderung hier mit einer ebenfalls unhistorischen, aber im Kern wohl zutreffenden, schlaksigen Redewendung abzuschließen, die Armee unter Absingen schmutziger Lieder verließ. Sein im Vergleich zu Militärzelten um einiges bequemeres Gutshaus, samt warmem Bad, sauberer Wäsche, ehelicher Fürsorge und weichem Federbett, lag ohnehin in Spuckentfernung. Nein, so einfach im Slapstick-Stil ereignet sich Geschichte nicht. Geschichte ereignet sich nie einfach. Es ist immer alles komplizierter und immer wird es desto verwickelter, je genauer man hinschaut. Ich will hier nicht noch genauer hinschauen, sonst würde dieser Einschub, der ja nur als Beispiel in die kriegerische Zeit leuchten soll, überborden. Aber so viel stimmt, dass es durchaus auch wegen der Biersteuer zu weiteren Missstimmungen zwischen dem Kurfürsten und Homburg kam. Bei der Verfolgung der Schweden in den nächsten Tagen misslang Homburg bei Wittstock an der Dosse durch allzu große Kühnheit ein Reitermanöver, wodurch die Schweden entkamen. Mag sein, dass der Kurfürst darüber verärgert war. Mit Sicherheit höchst verärgert war er, weil unmittelbar nach der Schlacht von Fehrbellin die brandenburgisch-preußische Kavallerie die Verfolgung nicht mit allem Eifer, sondern zu lasch, quasi Dienst nach Vorschrift, unternahm. Der Kurfürst tobte, schrie etwas von Inquirieren und Kriegsgericht, konnte jedoch mit dem Hinweis beruhigt werden, dass die Leute ja nun tatsächlich durch die langen Märsche, die Schlacht und das schlechte Wetter erschöpft waren. Es kam zu keiner Untersuchung oder gar Bestrafung. Ob es zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen dem Kurfürsten und Homburg kam und ob es eine Folge davon war, dass Homburg genau eine Woche nach dem Tag von Fehrbellin sein Regiment verkaufte, ist nicht überliefert. Ja, er verkaufte sein Regiment um 5000 Taler an den Herzog Heinrich von Sachsen-Gotha. Warum kaufte man ein Regiment? Was für einen Gewinn hatte man davon? Freilich die Beute, die das Regiment machte. Unter Abzug dessen, was den überlebenden Gemeinen und den nachgeordneten Offizieren überlassen werden musste. Es war also kann man sich denken, je weniger überlebten, desto größer der Beuteanteil des Regimentsinhabers. Aber allzu viele durften nicht, wie es euphorisch hieß, bleiben, sonst konnte man das nächste Mal keine Beute machen. Und dass es nicht ganz einfach war, im Schlachtgetümmel genau festzuhalten, wer was erbeutete, lässt sich denken. Nicht selten tobte danach bei den Siegern über diese Frage ein härterer Kampf als vorher gegen den Feind. Die Beute der Brandenburger nach der Schlacht von Fehrbellin bestand aus mehreren schwedischen Fahnen, was naturgemäß von eher immateriellem Wert war, aus 5 Kanonen, über 500 Bagagewagen und mehreren 1000 Stück Vieh. Jede Armee hatte Vieh dabei, lebende Fleischkonserven. Und die schwedischen Damen, die Frauen der Offiziere und Generäle, die von ihren Kutschen aus der Schlacht zugesehen hatten. Sie waren nicht schnell genug davongekommen. Aber das wurde ritterlich behandelt, die Damen mit aller Galanterie versorgt. Am Tag danach schickte Wrangel einen Parlamentär zu Homburg und begehrte Pässe für ihre Weiber, das heißt, dass man ihnen die Möglichkeit gab, ohne Schaden den geschlagenen Schweden zu folgen. Selbstverständlich wurde das genehmigt. Es war üblich, einer Schlacht oder sonstigem Kriegsereignis als Zuschauer beizuwohnen, namentlich ein Vergnügen für hochgestellte Damen. Bei der bald nach Fehrbellin stattfindenden Belagerung von Stettin wurden dafür sogar Tribünen errichtet. Von den 2000 toten Schweden, die auf dem Schlachtfeld herumlagen, ließ man die Offiziere begraben. Die Unteroffiziere und einfachen Soldaten wurden der natürlichen Verwesung überlassen. Homburg verließ, nachdem er sein Regiment verkauft hatte, die Armee und begab sich zur Kur nach Bad Schwalbach. Später erfolgte eine Aussöhnung mit dem Kurfürsten. Homburg kehrte zur Armee zurück, beteiligte sich ohne eigenes Regiment, dafür fremde Regimenter kommandierend und daher ohne Anspruch auf Beuteanteil, am weiteren Kriegsgeschehen mit wechselnden Aufgaben und ebensolchem Erfolg bis 1681. Da starb sein älterer Bruder und Homburg, nunmehr Landgraf Friedrich II., erbte die Regierung, quittierte den Kriegsdienst und kümmerte sich friedlich, bis er 1708 starb, um sein kleines Fürstentum. Die Bierakzise allerdings hat er nie gezahlt. Wie wenig die historische Gestalt des dickleibigen, einbeinigen, damals 42-jährigen und zum zweiten Mal verheirateten Krautjunkers aus der Mark mit dem jugendlichen, schönen Helden Kleists zu tun hat, liegt auf der Hand. Es fragt sich dabei allerdings, wie die Legende entstehen konnte vom edlen Prinzen von Homburg, der gegen den Befehl angegriffen und gesiegt hat, dafür, weil das Gesetz es befahl, zum Tode verurteilt und, das ist wohl der Kern von Kleists großartigem Drama, in der Todesnot menschlich wurde. Kleist hat sie offensichtlich für historisch gehalten. Wie es dazu kam, das soll als Beispiel und als Warnung hier erzählt werden, wie aus Realität Legende werden kann, die dann nicht nur beim Volk, sondern auch bei den Historikern zur historischen Erinnerung wird, weil einer vom anderen abschreibt. Der historische Homburg hat, wie schon erwähnt, keineswegs gegen einen Befehl, nur ohne Befehl gehandelt, als er schließlich die Schlacht entscheidende Höhe besetzte. Außerdem ließ er sein Handeln ganz korrekt sanktionieren. Dass seine Entscheidung, verbunden mit seiner zufälligen, sehr guten Terrainkenntnis, den Sieg herbeigeführt hat, ist klar. Ein Kriegsgerichtsverfahren gegen ihn gab es nicht. Ein Zerwürfnis mit dem Kurfürsten wohl, wegen der Bierakzise. Ein Kriegsgerichtsverfahren lag nach der Schlacht zwar in der Luft, allerdings nicht gegen Homburg, wie erwähnt. Mag sein, diese Episode, vermischt mit der ungenauen Erinnerung an die Querelen Homburgs um die Bierakzise, hat das ihre zur Bildung der völlig unhistorischen Darstellung beigetragen. Darüber hinaus hat sich diese preußisch-patriotische Legende eines Topos bedient, den es schon lange gab, des erfolgreichen Angriffs gegen den Befehl von oben. Bei Livius wird erzählt, dass der Sohn des Konsuls Titus Manlius einen solchen Angriff geführt und gesiegt habe, aber wegen des strengen Gesetzes noch auf dem Schlachtfeld hingerichtet wurde. 1556 griff bei der Belagerung von Bignale bei Turin ein Unterbefehlshaber gegen ausdrücklichen Befehl an und eroberte die Festung. Boissy hieß der Offizier. Er wurde verurteilt, eingesperrt, dann begnadigt. Das alles vermischte die heldenhafte Erinnerung des beginnenden Hurra-Patriotismus, und ein Major Götze, 101 Jahre alt, der als junger Mann bei Fehrbellin dabei war, erzählte die Legende 1741. Danach geriet sie in ein Offizierlesebuch historisch-militärischen Inhalts, das Kleist kannte. Auch niemand geringerer als Friedrich der Große nahm die Episode als historische Wirklichkeit in seine Mémoire pour servir à l'histoire de la Maison de Brandenburg 1751 auf, strich sie allerdings bei der zweiten Auflage, weil ihm offenbar Zweifel gekommen waren. Bezeichnenderweise machte man in der postumen Gesamtausgabe der Werke des Königs die Streichung rückgängig. Die Episode war doch zu schön. So kannte vermutlich Kleist die Memoire. Und Kleist kannte noch etwas anderes, einen historischen Schinken von der Hand eines Malers namens Karl Kretschmar, die Schlacht bei Fehrbellin. Das Bild zeigt einen zerknirschten, jugendlich schönen Homburg und einen väterlich tadelnden, aber verzeihenden, völlig gichtfreien Kurfürsten. Von der Bierakzise war keine Rede mehr. Wie so oft entsprach der politische Erfolg der Schlacht von Fehrbellin nicht dem militärischen. Zwar gelang es den Armeen des Kurfürsten, die Schweden, in Fehrbellin hart angeschlagen, aus ganz Vorpommern zu vertreiben, und sogar das stark befestigte Stettin nach scharfer Belagerung zu erobern. Doch im Frieden von Saint-Germain am 29. Juni 1679 musste der Kurfürst auf Drängen des Kaisers und der Niederlande alle Eroberungen wieder herausgeben. Die Niederlande, an denen sich Ludwigs des 14. Heere letzten Endes die Zähne ausgebissen hatten und die Frankreich von da ab mehr oder weniger in Ruhe ließ, hatten Angst um ihre Handelsinteressen in und an der Ostsee bei einem zu mächtigen Brandenburg-Preußen. Und der katholische Kaiser Leopold sah nicht gern, dass da im Norden des Reiches ein evangelischer Stern aufging, konnte es aber letzten Endes nicht verhindern. Es wäre besser für das Reich gewesen, wenn er sich den großen Kurfürsten als Freund erhalten hätte. Freilich war Leopold andererseits darauf angewiesen, sich im Westen den Rücken frei zu halten, denn im Osten wetzte der Türke wieder unüberhörbar den Krummsäbel und bleckte die Zähne. Was daraus wurde, ist ein anderes Kapitel. Zweiter Teil. Erstes Kapitel. Im Jahr 1664 erschien in Frankfurt am Main ein Werk mit dem barocken Titel Ödipus Chimicus oder Chemischer Rätseldeuter. 1682 folgte vom selben Verfasser der Chymische Glückshafen oder Große Chymische Konkordanz. Nicht die einzigen Werke des Chemikers, Physikers, Arztes, Philosophen, kaiserlichen Hofrats und Mitglieds des Kommerzkollegiums in Wien, Johann Joachim Becher. Er lebte 1635 bis 1682. Nicht nur die Titel, auch das Leben und das ganze Wirken Bechers waren hochbarock, wie schon aus seinen so verschiedenartigen Tätigkeiten und Wirkungsgebieten hervorgeht. Er war gebürtiger Pfälzer, hatte nie fachgerecht an einer Universität studiert, brachte sich seine Kenntnisse der Medizin, Chemie und Physik selbst bei, wurde, man sah das damals längst nicht so eng, mit 31 Jahren Professor in Mainz, wenig später Leibarzt des Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn, der uns schon im Zusammenhang mit Leibniz begegnet ist, und danach nach München berufen, wo er ein für damalige Verhältnisse großes chemisches Laboratorium einrichtete. Schon vorher war er Mitglied der genannten Kommission geworden, eines Gremiums, das der Kaiser in Wien zusammengerufen hatte, um Wege zur Heilung der wirtschaftlichen Wunden ausfindig zu machen, die der Dreißigjährige Krieg geschlagen hatte. Später übersiedelte Becher nach London und starb dort 1682, keine 50 Jahre alt. Von den Errungenschaften Bechers auf dem Gebiete der Chemie und Physik, unter anderem erzielte er neue Erkenntnisse zur Theorie des Lichtes, soll hier nicht die Rede sein, wohl aber von seinem staatswirtschaftlichen Wirken. Seine diesbezüglichen Gedanken legte er in dem 1667 erschienenen Buch »Politischer Diskurs von den Ursachen des Auf- und Abnehmens der Städte und Länder« nieder. Bechers vertrat das, was man später Merkantilismus nannte und was das wirtschaftliche Verhalten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und bis weit ins 18. Jahrhundert hinein bestimmte. Doch Bechers war nicht nur Theoretiker. Er versuchte, seine Gedanken auch in die Tat umzusetzen oder deren Umsetzung anzuregen. Er erkannte zum Beispiel die Bedeutung der Kartoffel für die Volksernährung. Die Kartoffel gelangte im 16. Jahrhundert auf verschiedenen Wegen aus Amerika nach Europa, galt lange nur als exotische Sonderbarkeit, wurde erst im 18. Jahrhundert zum wirklichen Nahrungsmittel. Becher initiierte die Gründung der, freilich kurzlebigen, österreichisch-ostindischen Handelsgesellschaft, beschäftigte sich mit Bergbau und Manufakturen im großen Stil, erfand Methoden zur Herstellung von Koks und von Teer. Vor allem aber, wie gesagt, ist sein Name mit dem Merkantilismus verknüpft. Nicht nur einer Theorie, sondern förmlich der staats- und volkswirtschaftlichen Methode, die damals für ein Allheilmittel angesehen wurde, sich allerdings, trotz aller Verdienste, letzten Endes als Sackgasse erwies. Man kann, grob gesprochen, sagen, dass der Merkantilismus den Machiavellismus ablöste. Zumindest die schlimmsten Folgen des Spätmachiavellismus, nämlich den totalitären Absolutismus, milderte. Den Machiavellismus hat Niccolò Machiavelli 1469 bis 1517 nicht erfunden, er hat ihm nur unfreiwillig seinen Namen gegeben, und zwar durch seine 1514 abgefasste, erst posthum 1535 im Druck erschienene Schrift Il Principe. Das Buch, ein eher knappes, komprimiertes Werk, gehört zu denen, die viel zitiert, viel genannt, immer in Diskussionen im Munde geführt, aber kaum je wirklich gelesen werden. Il Principe sei, heißt es, für den Stadtherrn Cosimo de' Medici als Anleitung geschrieben worden, wie man den Staat in streng autoritärem Sinn lenken kann. Ich erlaube mir, dieses Werk Machiavellis gleichzeitig mit einem anderen aus seiner Feder zu betrachten, der frechen und geistreichen Komödie Mandragola. Ich meine, Il Principe ist eine bösartige, in direkte Ironie gekleidete Kritik der fürstlichen Machenschaften und des Machtstrebens der damaligen Potentaten. Diese haben die Ironie bloß nicht bemerkt. Sei dem, wie es wolle, Machiavelli beschreibt einen Fürsten, der seinen Staat als Privateigentum betrachtet, das er im Sinn und Stil der krassen Profitmaximierung zu erhalten und zu mehren trachtet. Staatskommerzialismus. Der Fürst, der Principe, muss so viel wie möglich herauswirtschaften, dabei Vorsichtsmaßregeln beachten, das Volk nur bis zu einem gewissen Grad schinden, dass es grad noch nicht aufmuckt oder verreckt. Tote zahlen keine Steuer. Er muss die Hühner füttern, dass sie Eier legen, aber nicht zu viel, sonst werden sie träge. Läuft die Sache, so Machiavelli, kann es sich der Fürst gut gehen lassen. Freilich war der Absolutismus eines Ludwigs des 14. oder seiner kleineren und größeren Nachahmer nichts anderes als ein fortgesetzter Machiavellismus. Doch die hemmungslose Ausübung der Herrschergewalt im Krämersinn scheiterte nunmehr an der wachsenden Größe der Staatsgebilde, der Zunahme der Bevölkerung, der Infrastruktur, kurzum, der wachsenden Unüberschaubarkeit der Regierten. Nur in Deutschland, durch den Dreißigjährigen Krieg und in Spanien aus anderen Gründen, war im 17. Jahrhundert ein demografischer Einbruch zu verzeichnen. Dazu kamen selbstverständlich die Errungenschaft der Reformation und die Vorformen der Aufklärung. Nicht mehr alle ließen sich, und dies nicht nur in religiösen Dingen, alles gefallen. Man kann es auch anders ausdrücken. Die Praktizierung des alten Machiavellismus durch die Mächtigen war schwieriger geworden. So wenig wie Machiavelli den Machiavellismus erfand, war der bereits genannte Becher der Erfinder des Merkantilismus. Solche Ideen werden ja nicht erfunden, sie entstehen, entwickeln sich. Allenfalls gibt es plötzlich einen, der diese Entwicklungen dann zusammenfassend beschreibt und daraus entstehen möglicherweise neue Anstöße. So eine Darstellung war das 1621 erstmals veröffentlichte Werk des Engländers Thomas Mann, der so etwas wie eine Handelsbilanztheorie entwickelte. Das Werk wurde vielfach aufgelegt und in etliche Sprachen übersetzt. England war damals auf dem Weg zur führenden Industriemacht Europas. Führende Handelsmacht waren vorerst noch die Niederlande, deren Ausfuhrbilanz dreimal so hoch war wie die Englands. Der Lebensstandard der Bevölkerung dürfte in England nach den Niederlanden der höchste in Europa gewesen sein. Das verdankte das Land nicht zuletzt dem sozusagen praktizierenden Merkantilisten Oliver Cromwell. Die Aufbereitung der komplexen, komplizierten und auf den ersten und vielleicht sogar zweiten Blick oft unverständlichen Vorgänge während des englischen Bürgerkriegs um 1640, etwa die Parteinahme des Papstes gegen den katholischen Stuart-König Karl I., würde hier im Rahmen einer Darstellung der deutschen Geschichte zu weit führen. So unsympathisch das fundamentalistisch-puritanische System des Lord Protectors Cromwell in seiner grotesken Lebens- und Kulturfeindlichkeit war, so ist doch anzuerkennen, dass in der kurzen Zeit der so gar nicht in die englische Geschichte passenden republikanischen Episode des Inselreiches, nämlich von 1640 bis 1660, eben die merkantilistische Wirtschaftspolitik einen Aufschwung der Industrie und des Handels bewirkte, der England mit an die Spitze der Weltmächte katapultierte. Auch die Restauration nach der Rückkehr der dümmlichen Stuarts konnte daran nichts mehr ändern. Und nach dem endgültigen Sieg der Bürgerlichkeit 1688 unter freundlicher Beibehaltung der bis zur Ungefährlichkeit kastrierten Monarchie war der Aufstieg Englands, genauer gesagt nun Großbritanniens, zur ersten Weltmacht nicht mehr aufzuhalten. Die Idee des damals, wie gesagt, längst noch nicht so genannten Merkantilismus griff auf dem Kontinent der so hochbegabte wie skrupellose Colbert auf, der mit den Erfolgen dieses Wirtschaftssystems Ludwig XIV. Die finanziellen Mittel in die Hand gab, seine vielen Kriege zu führen, seine Schlösser zu bauen, seine jupitergleiche Hofhaltung und seine kostspieligen Mätressen zu unterhalten. Als Colbert gegen Ende seines Lebens, er starb 1683, in einem Freimut, den der selbstherrliche Sonnenkönig nicht gewohnt war, dessen Verschwendungssucht tadelte, und erklärte, dass mehr nicht zu erwirtschaften sei, fiel er in Ungnade und wurde abgesetzt. Eine Zeit lang hielt der Erfolg des Systems in Frankreich noch vor, aber die Vertreibung der von Colbert beschützten Hugenotten und die dann schon gigantische Misswirtschaft der letzten Mätresse und heimlichen Ehefrau Ludwigs, der intrigant bigotten Maintenon, führten Frankreich in den finanziellen Abgrund, von dem es sich im ganzen 18. Jahrhundert nicht erholte, und der einer der Gründe für die Revolution von 1789 wurde. Der Merkantilismus ist, grob gesprochen, die volkswirtschaftliche Anschauung davon, dass Macht, Einfluss und Wohlstand eines Gemeinwesens davon abhängen, wie viel bares Geld zur Verfügung steht. Geld als gespeicherte Macht. Um dem Gemeinwesen, in den meisten Fällen also dem Staat, dem Fürsten, diese Mittel in nicht nur ausreichendem Maß zu verschaffen, reich ist man, wenn man 1 Million mehr hat, entwickelten die Theoretiker des Merkantilismus, der schon erwähnte Engländer Mann, die Franzosen Melon, Forbonnet und andere, drei Grundsätze, die gleichzeitig auf Mehrung des Staatseinkommens zielten und berücksichtigten, eine ganz neue Erkenntnis, man wundert sich aber, dass früher keiner drauf gekommen ist, dass der Mensch, der Untertan, der Staatsbürger, auf Dauer nicht zum Fleiß gezwungen werden kann, dass er angespornt, womöglich gehätschelt werden muss, bevor man ihn anzapft. Da die volkswirtschaftliche Hauptforderung des Merkantilismus die nach viel Geld war, richtete er sein Augenmerk auf dessen genuine Hervorbringung. Die damals aufblühende Scharlatanerie der Versuche, Gold zu machen, hing damit zusammen, erbrachte jedoch außer gesteigertem Interesse an der langsam von der Alchemie gereinigten Chemie wenig. Sieht man von der zufälligen Erfindung des Rubinglases durch Johann Kunkel 1680 oder des europäischen Porzellans, die Chinesen kannten es längst, 1708 durch Böttger in Meißen ab, von dem noch ausführlich die Rede sein wird. die unmittelbarste Schaffung von Geld war, da alle Währungen allein auf Gold- und Silberbasis beruhten, der Abbau dieser Edelmetalle. Es wurde also in großem Maß der Bergbau gefördert und verbessert. Das reichte aber nicht aus. Das unübersichtlich gewordene, überbordende und von Fälschungen gefährdete Münzsystem musste gefestigt werden, und tatsächlich machte man Anstrengungen in dieser Richtung. Ein Beispiel dafür ist ein sogenanntes Münzmandat der Reichsstadt Nürnberg vom 2. Mai 1688. Ein Plakat, das an den entsprechenden Orten angeschlagen wurde und in Originalgröße die Vorder- und Rückseiten aller schlechten Münzen zeigte, die nicht angenommen werden durften. Doch die Gold- und Silbergruben, noch dazu naturgemäß ungleich verteilt, gaben nicht genug her, waren oft bald erschöpft, etwa die in Tirol schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Die weitere Forderung der Merkantilisten war daher, das richtige, geldvermehrende Wirtschaften mit dem Vorhandenen, das heißt die Förderung von Handel und Gewerbe. Dass der Merkantilismus die Förderung der Landwirtschaft als nicht so notwendig erachtete, war eine seiner Schwachstellen. Die Verbrauchsgüter sollten möglichst im Land hergestellt werden, Überschuss nach draußen verkauft. Ziel war eine positive Handelsbilanz. Schutzzölle, Handelsverträge, Steuervergünstigungen und dergleichen versuchten, diesen Geldfluss zu sichern. Damit einher ging die Förderung der Infrastrukturen, der Landstraßen also, und vor allem der meist günstigeren und sichereren Wasserwege, was dazu führte, dass das Augenmerk auf den Ausbau von Flüsse verbindenden Kanälen gerichtet wurde. Bedeutende Beispiele dafür sind der von Colbert 1666 begonnene Canal du Midi und der Oder-Spree-Kanal, den der große Kurfürst ab 1668 graben ließ. Auch der Gedanke eines erst im 20. Jahrhundert verwirklichten Rhein-Main-Donau-Kanals wurde schon ventiliert. Der ökonomische Blick über den Tellerrand, der ein Zug des Merkantilismus war, begünstigte den Fernhandel. Es wurden oft allerdings kurzlebige, wie etwa die österreichische Überseehandelsgesellschaften gegründet, die exotische Waren einkaufen und in Europa gewinnbringend verkaufen sollten. Ziele dieser Unternehmungen waren Ostasien, Afrika und Südamerika, wo Kolonien gegründet wurden. Lebhafter Sklavenhandel in diesem Zusammenhang belastete das Gewissen der christlichen Kaufleute nicht. Nordamerika war als Kolonialland bereits fest in teils spanischer, Mexiko, Kalifornien, teils englischer, Neuengland und teils französischer Hand, Louisiana und Quebec. Eine weitere wichtige Forderung des Merkantilismus war die Vermehrung der Bevölkerung, was klar ist, da so gut wie alles Handwerk und alle Vorformen der Industrie auf Handarbeit basierten, brauchte man viele Hände. Volkreichtum eines Landes galt als wünschenswertes Ziel. Daher wurden Maßnahmen getroffen, wie Junggesellensteuern, zarte Vorformen der Familienvorsorge, steuerliche Vergünstigungen für Kinderreiche und, in bescheidenem Maß, medizinische und hygienische Vorsorge. Wenn das mühsam erzielte Bevölkerungswachstum im Dreck erstickte und gleich wieder wegstarb, war dem Merkantilisten nicht gedient. Man darf sich aber den Merkantilismus nicht als womöglich globale, gezielte und konzertierte Absicht und Maßnahme vorstellen. Partikularinteressen einzelner Gruppen, Privatinteressen minder begabter bis blödsinniger Fürsten, der bei Licht betrachtet unsinnige, ja wahnsinnige Vorrang, der dem Krieg eingeräumt wurde, wenn es um die Verteidigung etwa gegen den Imperialismus der Türken ging, ja gut, doch meist ging es um lächerliche Territorial- oder gar nur dynastische Interessen. Und natürlich durchlöcherten auch Misswirtschaft und Korruption das ohne dies nicht europaweit flächendeckende System. Besondere Hemmschuhe waren konfessionelle Interessen. In Österreich gab es einen volkswirtschaftlichen Schriftsteller, einen hochinteressanten Mann, Philipp Wilhelm von Hornig oder Hörnig, 1640 bis 1714, ein Freigeist, obwohl gelegentlich, ohne Priester zu sein, Pfarrer in der Steiermark, Polyhistor, Schwager des bereits genannten Johann Joachim Becher, Diplomat und Archivar, wirklicher geheimer Rat und so weiter. Unter anderem korrespondierte er mit Leibniz. 1684 erschien, anonym zur Vorsicht, eine programmatisch-merkantilistische Schrift mit dem schlagenden Titel »Österreich über alles, wenn es nur will«. Österreich wollte nicht. Das heißt, der Kaiser, der zwar schöngeistige, liebenswürdige, als Komponist begabte, aber engstirnige Leopold I., wollte nicht. Hornig forderte in seiner Schrift und praktizierte selbst und mit seinesgleichen die Förderung des Handels, des Handwerks und, eine bemerkenswerte Ausnahme im Merkantilismus, der Landwirtschaft. Um Fachkräfte heranzuziehen, ließ er, und nicht nur er, Leute aus anderen deutschen Ländern kommen, die tüchtig waren und fruchtbar wirkten, in den Augen des Kaisers jedoch einen entsetzlichen Fehler hatten. Sie waren oft Protestanten. Es wurde ihnen nicht gestattet, auf Dauer im Land zu bleiben. Es ist wohl unglaublich, dass ein Herrscher, um seiner persönlichen, unbestreitbar zu achtenden, aber eben privaten Glaubensüberzeugung zu folgen, lieber sein Volk rückständig, verdreckt und hungernd lässt, als dass er sich über die ohnedies fragwürdigen Konfessionsgrenzen hinwegsetzt. So kam es, dass die toleranteren, freier denkenden protestantischen Staaten, allen voran Brandenburg-Preußen, allmählich das wirtschaftliche Übergewicht in Deutschland bekamen, auch das militärische und politische, von der geistigen Regsamkeit ganz abgesehen. Die deutsche Literatur wurde bis fast ins 20. Jahrhundert hinein nahezu ausnahmslos von Protestanten geschrieben. Der Lauf der Geschichte bestätigt die erst im späten 20. Jahrhundert formulierte Chaostheorie. Der Flügelschlag eines Schmetterlings in Mexiko kann im ungünstigen Fall einer entsprechenden Ursache-Wirkungskette den Einsturz eines Staudamms in Ostasien bewirken. Dass Großbritannien und nicht Frankreich, das dazu eigentlich die besseren Vorbedingungen und die bessere Ausgangslage gehabt hätte, zur politisch und wirtschaftlich bestimmenden Weltmacht wurde, deren Erbe bis heute in folgerichtiger Entwicklung die USA antraten, kann man, wenn man so will, auf eine Charaktereigenschaft einer gewissen Françoise d'Aubigné zurückführen. 1635 im Gefängnis geboren, wo ihre Eltern wegen wüstlingshaften Lebenswandels eingekerkert waren, war sie später mit dem Dichter und Abbé Scarron verheiratet, nach dessen Tod Mätresse des Königs Ludwigs XIV., der sie nicht nur zur Marquise de Maintenon erhob, sondern sie sogar, wie erwähnt, heimlich heiratete. Dieser Maintenon verband ihren abgrundtief amoralischen Lebenswandel mit einer nicht anders als schmierig zu nennenden Katholizität, die späte, scheinheilige Frömmigkeit der ehemaligen Hure. Und sie verstand es, den an sich eher freigeistigen, ja libertinös veranlagten König so zu beeinflussen, dass er eine männliche Betschwester wurde. In den durchaus königsfreundlichen, aber scharfsichtigen zeitgenössischen Memoiren des Herzogs von Saint-Simon, der das aus nächster Nähe beobachten konnte, kann man die grotesken Auswirkungen nachlesen, die diese Bekehrung hatte, und wie die Maintenon selbst in wichtigsten Staatsangelegenheiten den König in der Hand hielt. Nicht politischer Verstand, sondern eines Louis XIV. Unterleibliche Begierden, verbunden mit der Bigotterie einer Maintenon, regierten Frankreich. Die Aufhebung des Ediktes von Nantes, die Ausweisung der Hugenotten, die dadurch entscheidende Schwächung der Wirtschaftskraft, die anderswohin in protestantische Länder floss, waren eine Folge dieses sozusagen welthistorisch-chaostheoretischen Schmetterlingsflügelschlages, wobei eher der Ausdruck Mistkäfer angebracht wäre. Kaiser Leopold hatte keine Mätressen. Sein privater Lebenswandel war entsprechend seiner tiefreligiösen Überzeugung tadellos. Aber lieber duldete er, und so richtete er seine Politik ein, dass Ungarn und der Balkan mohammedanisch oder von Mohammedanern beherrscht blieben, als dass sie protestantisch wurden. Dieser Mistkäferflügelschlag wirkt bis heute nach. Hätte Leopold den ungarischen Protestanten ihre Konfession gelassen, hätte er sich der Hilfe der protestantischen Staaten versichert und, mein Gott, nun ja in Kauf genommen, dass freiere Ideen in die habsburgischen Länder dringen würden und der Papst sich ärgern würde, wären die Türken schon in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts aus Ungarn und bald vom Balkan verdrängt worden, und die Rückeroberung Konstantinopels und sogar Jerusalems, wäre vielleicht in nicht gar so weiter Entfernung gewesen. Und wir stünden heute nicht vor der mohammedanischen Weltgefahr. Es soll nach diesem etwas ausgreifenden Exkurs nicht der Eindruck entstehen, dass dies ein antikatholisches Buch wäre. Es soll nur die konfessionelle Engstirnigkeit kritisch betrachtet werden, eine Religiosität, die zum Aberglauben pervertiert. Und was Engstirnigkeit anbelangt, so konnte die protestantische Orthodoxie, die namentlich in den Hanse- und freien Reichsstädten aufkam, besonders im reformiert-kalvinistischen Sinn, dem katholischen dumpfen Wunderglauben, Reliquienkult und Ähnlichem durchaus das Wasser reichen. Die protestantischen Magistrate verbrannten genauso viele Hexen wie die Inquisition. Der letzte förmliche Hexenprozess mit anschließender Verbrennung fand 1793 im preußischen Posen statt. Religiös-theoretische Verfechter des Hexenwahns waren etwa der sonst tolerante und naturwissenschaftlich weitblickende katholische Philosoph Jean Bodin oder der sächsische und also lutherische Geheimrat und Vater des deutschen Strafrechts Benedikt Carpzow, gestorben 1666, der Urahn einer ganzen Dynastie von meist orthodoxen protestantischen Theologen, die bis ins 19. Jahrhundert hineinwirkten. Auf beiden Seiten, katholischer wie evangelischer, bildeten sich, von klarer denkenden Kreisen getragen, Erneuerungs- und Reinigungsbewegungen. Dazu zählt die auch nach und nach in Deutschland wirksam werdende Reformlehre der Oratorianer, verknüpft mit dem nicht genug zu verehrenden heiligen Philipp Filippo Neri, 1515 bis 1595, dem sogar der protestantische Goethe als der lachende Heilige in seiner italienischen Reise ein freundliches Denkmal gesetzt hat. Wie nicht selten betrachtete der Heilige Stuhl Neris Reformkatholizismus, sein Oratorium, zunächst mit Misstrauen, kam Neris Haltung ursprünglich doch von Savonarola her. Aber vernünftige Kirchenfürsten, wie etwa Carlo Borromeo, Kardinalerzbischof von Mailand, schätzten und schützten ihn, und zuletzt musste sogar die päpstliche Kurie einsehen, dass die Oratorienbewegung Neris wirksamer für Ehre und Würde des katholischen Glaubens war als die gewaltsame Gegenreformation. Neri ging den sanften Weg. Predigten in der Volkssprache, geistliche Übungen, Erneuerung der Kirchenmusik, die musikalische Form des Oratoriums, das dann im 18. Jahrhundert in der protestantischen Kirchenmusik seine höchste Blüte fand, nämlich in den Passionen Johann Sebastian Bachs, ging selbstbegrifflich von Filippo Neri aus. Nicht zuletzt der im Gegensatz zu den meisten hohen Kirchenfürsten der Zeit untadelige Lebenswandel Neris trug zur Wirkung seiner Lehre bei. Eine andere, ebenfalls wenn auch in geringerem Maß in Deutschland wirksame Reformbewegung wurde freilich von der päpstlichen Kurie mit Hilfe willfähriger weltlicher Gewalt unterdrückt, der sogenannte Jansenismus. Ihn allein mit dem Namen des hochachtbaren Cornelius Jansenius, 1585 bis 1638, eines holländischen Theologieprofessors zu verbinden, wäre zu eng. Zumal der Jansenismus mehrere Ausprägungen erfuhr, die hier darzulegen zu weit führte. Einerseits hatte der Jansenismus eine mystische, asketische Komponente, Rückkehr zum Urchristentum, zu einfacher Sitte und Tugend, andererseits einen stark anti-aufklärerischen Zug. Der Angelpunkt war die Lehre des Augustinus, auf die sich Jansenius und noch deutlicher spätere Jansenisten beriefen. Augustinus, katholischer Heiliger, gilt zwar als Kirchenlehrer, und sein übergroßes Standbild steht neben den der drei anderen alten Kirchenlehrer Ambrosius, Athanasius und Johannes Chrysostomus rund um den Papstaltar in der Peterskirche zu Rom, aber nur, weil man seine Schriften offenbar nicht gelesen hat. Seine Erkenntnis- und Gnadenlehre, die bei scharfem Licht betrachtet letzten Endes zur Ablehnung vorgesetzter kirchlicher Autorität und damit der päpstlichen Unfehlbarkeit führt, müsste eigentlich bewirken, dass er katholischerseits als Heretiker betrachtet wird. Wird er natürlich nicht, weil man ihn zur Vorsicht nicht liest, sondern nur verehrt. Augustinus' Gedanken stehen Luthers Lehre weit näher als der Lehrmeinung der katholischen Kirche. Da der Jansenismus sich vor allem auf Augustinus stützte, kam er so zum Bezweifeln und zur Ablehnung des päpstlichen Primats. Die empfindlichste, weil auch die weltliche Macht und damit die Finanzen des Papstes berührende Stelle. Nicht zuletzt die Maintenon hat über ihren Einfluss auf Ludwig XIV. Dem Papst den Dienst erwiesen, die Jansenisten zu verfolgen und auszurotten. Man möchte meinen, die Jansenisten, die besonders in den spanischen und in den Vereinigten Niederlanden stark waren, hätten sich wegen der Verfolgung durch die Katholiken den ihnen geistesverwandten Protestanten zugewandt. Doch denen waren sie wiederum zu katholisch. Und außerdem war innerhalb, vor allem der deutschen protestantischen Welt, eine dem Jansenismus verwandte, aber stärkere, ausgreifendere Geistesbewegung entstanden, der Pietismus. Der Pietismus, begrifflich wörtlich von Pius, also fromm, hergeleitet, war und ist keine Konfession, keine feste Glaubensgemeinschaft oder dergleichen, sondern eine institutionell nicht fassbare religiöse Geistesbewegung, die sogar überkonfessionell wirkte. Wiewohl ihr Kern im Protestantismus zu finden ist, trägt etwa die Mystik einer heiligen Theresia de Avila und eines heiligen Johannes vom Kreuz quasi pietistische Züge. Der Pietismus betont die persönliche Glaubens- und Gotteserfahrung als wichtiger denn religiös-kirchliche und dogmatische Lehre. Spiritualität und Mystik sind, so die pietistische Ansicht, grob gesprochen, wie immer in so diffizilen Dingen und im Großen und Ganzen also, wichtiger als die Theologie, wenn nicht sogar ausschlaggebend. Der Pietismus war und ist eine scharfe Abkehr von der sozusagen wissenschaftlich fundierten Religiosität, sprich von der Theologie. So sagte schon der alte Kirchenlehrer Gregor von Nazianz im 4. Jahrhundert, dass Theologie eigentlich Gotteslästerung sei. Denn es sei, ein sympathischer Gedanke, vermessen mit dem Verstand die Unbegreiflichkeit Gottes erfassen zu wollen. Und freilich erscheint unter diesem Gesichtspunkt die läppische Frage des Filioque, nämlich ob der Heilige Geist nur von Gott Vater oder sowohl von Gott Vater als auch von Gott Sohn ausgehe, als unsinnig und förmlich lästerlich. Allein die Antwort darauf, so grotesk es klingt, veruneinigt bis heute lateinische und griechische Kirche. Der Pietismus überlässt die Antwort der einzelnen gläubigen Seele. Die Bezeichnung Pietist tauchte erstmals, und zwar als Spottname, 1677 auf. Innerhalb des Protestantismus ging die, nie dezidiert und quasi in einem Kanon aufgeschriebene, Lehre des Pietismus davon aus, dass die Reformation nicht vollendet ist. Nur in der Frömmigkeit, im moralischen Lebenswandel des Einzelnen vollendet werden könne. So gelangte der Pietismus eines Teils zu einer gewissen Toleranz, andern Teils, da beispielhafte Frömmigkeit ja nach außen ins tägliche Leben getragen werden soll, zu Selbstgerechtigkeit und moraltriefender Gravität. Im englischen Puritanismus zu brutalem Fundamentalismus und Gesinnungsterror. Und dass manche Ausprägungen des Pietismus die Ansicht vertraten, weltlicher Erfolg und Reichtum seien ein Zeichen göttlicher Begnadung, führte zu Heuchelei und Dumpfgeistigkeit. Die zahlreichen Erbauungsschriften, die pietistischer Geist hervorbrachte, sind so langweilig wie die katholischen Traktate der Gegenreformation und heute unlesbar geworden. Die Toleranz des ursprünglichen Pietismus galt meist nur innerhalb protestantischen Glaubens, nicht Katholiken gegenüber. Hier befleißigte sich der Pietismus einer Intoleranz, die der damaligen katholischen Kirche gewachsen war. Noch im 19. Jahrhundert mussten sich etwa die wenigen Katholiken der Hansestadt Hamburg förmlich verstecken, durften ihre Gottesdienste nur geheim abhalten und nicht das geringste äußere Zeichen ihrer Konfession zur Schau stellen. Der hanseatische Notar, Freund Eichendorffs und spätere Konvertit Leberecht Drewes, 1817 bis 1870, als Dichter nur mit dem Gedicht »Frühmorgens, wenn die Hähne krähen« partiell unsterblich geworden, hat eine umfangreiche Geschichte der Katholiken in Hamburg geschrieben, die sich wie ein Kompendium der Christenverfolgung im Kommunismus liest. Pietismus, Mystik, Gegenreformation, Dreißigjähriger Krieg, Würfelspiel und Landstürzerei, Hungersnot und Kulissenrausch der neuen Mode, Oper, der Sonnenkönig und die Bußtränen einer heiligen Theresia. Narr und Heiliger, Lustbarkeit und Tod. Das ist Barock. Zweites Kapitel. Sowohl das von den Türken besetzte Ungarn, der größere Teil des Landes, samt dem türkischen Sultan tributären Fürstentum Siebenbürgen, als auch der bei Habsburg verbliebene Teil, ein schmaler, sichelförmiger Streifen, waren im 16. Jahrhundert protestantisch geworden. Und zwar, was die Sache nicht vereinfachte, zum Teil lutheranisch, das Volk, zum Teil calvinistisch reformiert, der Adel. Gegen die ungeschickte, weil auf Zwang und Gewalt setzende habsburgische Politik der Rekatholisierung, 1591 mit dem Einmarsch der Jesuiten beginnend, richtete sich ein anti-habsburgischer, antikatholischer Aufstand, angeführt vom tapferen, ehemals kaisertreuen, aber vom Dank des Hauses Habsburg schwer enttäuschten Borczkoi István, also Stefan, dessen Siege den Wiener Frieden von 1606 erzwangen, in dem ganz Ungarn die Religionsfreiheit zugesichert wurde. Gleichzeitig anerkannte der Sultan als Oberherr Borczkoi als Fürst von Siebenbürgen und Fürst, nicht König, von Ungarn. Den Türken, wie schon erwähnt, war es in ihrer bodenlosen Verachtung alles Christlichen völlig gleichgültig, welcher Konfession die Giauren, die Ungläubigen, anhingen. Menschen zweiter Ordnung waren sie für sie so und so. Diesen Frieden brach Kaiser Leopold, indem er in den 60er Jahren in dem habsburgisch gebliebenen Teil Ungarns wieder heftig missionieren ließ. Das rief 1667 einen Magnatenaufstand hervor, dessen Kopf der Nachkomme des damals schon legendären Nikolaus Zrini war, des heldenhaften Verteidigers von Sziget. Zrini, für Ungarn ein Name wie Donnerhall. Die Verschwörung wurde entdeckt, die Magnaten hingerichtet, was erst recht Opposition verursachte. Diesmal war der Anführer der protestantische Graf Tököli Imre, also Emmerich, ein zwar energischer Kriegsmann, aber als Politiker nicht weniger engstirnig als Kaiser Leopold. Tököli war es lieber, sozusagen reziprok zur Ansicht des Kaisers, dass Ungarn türkisch blieb, als dass es katholisch wurde. Diese Haltung erleichterte ihm das scheintolerante Vorgehen der Hohen Pforte, die die protestantischen Aristokraten Ungarns und Siebenbürgens hätschelte, um desto drückender über die giaurische Mischpoke unten herrschen zu können. Tököli hatte schon zur Magnatenverschwörung von 1667 gehört, war aber entkommen und begann nun mit einem ihm vom Fürsten von Siebenbürgen zur Verfügung gestellten, wohlgemerkt christlichen Heer, Habsburg zu ärgern. Er drang ins habsburgische Ungarn und sogar bis Österreich vor, wurde vom türkischen Sultan zum Fürsten von Ungarn ernannt und 1681 haben ihm sogar die Stände auf dem Landtag von Kaschau, dem heutigen slowakischen Kosice, damals im türkisch-siebenbürgischen Machtbereich, als König von Ungarn gehuldigt. Eine scharfe Provokation für Habsburg. Es kam zum offenen Krieg. König Tököli tat das, was sich seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden als verhängnisvoll erwiesen hat. Er rief den, der eigentlich der gemeinsame Feind sein sollte, ins Land, nämlich die Türken. So wie die unzufriedenen Griechen Kleinasiens die Perser riefen, die heruntergekommenen Kaiser des Ostens die gotischen Barbaren, die nordafrikanischen Insurgenten die Vandalen, so bat Tököli die Türken um Hilfe. Die ließen sich nicht lange bitten. Dass es ihnen nicht um die Glaubensfreiheit der ungarischen Protestanten ging, sondern um die willkommene Gelegenheit, weiter nach Westen vorzudringen, Wien zu erobern und den Halbmond in Mitteleuropa aufzupflanzen, ist nach Lage der Dinge offensichtlich. Die türkischen Sultane degenerierten nach dem Fall von Konstantinopel zum Teil bis zur Verblödung. Auf den zwar schwer alkoholfreundlichen, grausamen, aber immerhin tatkräftigen Murat IV. War 1639 der völlig unfähige Ibrahim gefolgt, ein Sexmonster und vermutlich geisteskrank. Die Regierung überließ er seinen Günstlingen und seiner Lieblingsfrau Kösem, genannt Zuckerklumpen. 1648 wurde er auf Geheiß einer anderen Frau seines Harems und des Großveziers erdrosselt. Auf den Thron folgte Sultan Mehmed, also Mohammed IV., der erst 7-jährige Sohn der Mörderin, also der nunmehrigen Sultan Valide, Sultans Mutter Tarkhan, die bis zu ihrer Beseitigung durch den tüchtigen Großvezier Köprüli Mohammed Pascha höchst korrupt die Zügel führte. Mehmed IV. Schien zunächst günstige Anlagen zu zeigen, begleitete sogar den Großvezier Mohammed und dessen Sohn, den großen, gelegentlich sogar menschliche Züge zeigenden Großvezier Ahmed Köprüli Pascha auf Kriegszügen, verfiel dann zusehends in Trägheit, interessierte sich, heißt es, nicht einmal mehr für den Harem, nur noch für die Jagd, die er allerdings exzessiv betrieb. Er war extrem zynisch, faul und bösartig. Nicht so faul, aber sonst zum Sultan passend, war derjenige, der 1676 dem Ahmed Köprüli als Großvezier folgte und dessen Name mit der Belagerung Wiens untrennbar verknüpft ist, der Günstling und Schwager Köprülis, der von unstillbarer Geldgier erfüllte Mustafa der Schwarze, Kara Mustafa. Kara Mustafa entfaltete eine Pracht und eine Aura von Hocharroganz, die der Hofhaltung des Sultans kaum nachstand, und jede Prachtentfaltung eines westlichen Potentaten, selbst die des Sonnenkönigs, in den Schatten stellte. Um das alles bezahlen zu können, erpresste er Steuern und vor allem Bestechungsgelder von allen Seiten. Die Gesandten der westlichen Staaten mussten oft Unsummen bezahlen, um überhaupt zur Audienz bei ihm vorgelassen zu werden. Die venezianischen Baili, bestimmte Verwaltungs- und Gerichtsbeamte, bezeichneten ihn in ihren Berichten an den Dogen als ungerecht, gewalttätig, von wüstem Ehrgeiz besessen und gottlos. Der Sultan ließ ihn gewähren, solange er ihn in Ruhe ließ und genügend von den Bestechungsgeldern abgab. Der Bericht eines Türken namens Evliya Çelebi, der Europa bereist hatte, schilderte, maßlos übertrieben, den Glanz und den Reichtum unter anderem Wiens, das er als goldenen Apfel bezeichnete, und Münchens, lenkte damit das geld- und goldgierige Augenmerk Kara Mustafas auf diese Städte. Der bereits genannte Vorwand, der Hilferuf der Ungarn, kam ihm somit nur zu gelegen. Seit etwa 1680 rüstete er in ungeheurem Ausmaß. Das blieb den westlichen Gesandten und Agenten nicht verborgen. Sie berichteten davon nach Hause, auch die kaiserlichen Gesandten Kunitz und danach Graf Caprara taten dies, sogar dringend und fast flehentlich. Der Kaiser glaubte ihnen nicht, steckte den Kopf in den Sand und vertraute auf den Friedensvertrag von Vosor, den Kara Mustafa hohnlachend als ein Stück, nicht Papier, vielmehr Pergament betrachtete. Verhängnisvoll war der Einfluss des spanischen Botschafters Borgomainero, des Hofkriegsratspräsidenten, also Verteidigungsministers, und von Bischof Emmerich Spinelli von Wien, ein Kapuziner, die alle die Gefahr herunterspielten. Der spanische Botschafter redete beruhigend, weil er die Interessen des Kaisers gegen Frankreich richten wollte, denn Ludwig XIV. War inzwischen mitten im Frieden in den spanischen Niederlanden einmarschiert. Die Ereignisse überschnitten einander, die Zahnräder der Weltgeschichte griffen ineinander, diesmal zugunsten Habsburgs, wiewohl es zunächst einmal alles tat, um das Unheil auf sich herabzubeschwören. Leopold hörte lieber auf seine erwähnten Lieblinge als auf den Minister, Obersthofmeister Fürst Dietrich Stein, der einer der wenigen war, die die Gefahr in ihrem wahren Umfang erkannten, und den unermüdlich gegen die Türken predigenden, später heilig gesprochenen Kapuziner Marco D'Aviano, der ebenso tüchtig als Volksprediger, Fürstenaufrüttler und weltlicher Diplomat war. Freilich hörte der Kaiser auch auf den hinterlistigen König Tököli von Ungarn, der ihm Friedensbeteuerungen ins Ohr salbte, als er längst seine Truppenkontingente aufzustellen begonnen hatte, die sich dem Heer zu Kara Mustafas anschließen sollten. Aber zunächst ein Blick nach Westen. Die politische Frechheit des Sonnenkönigs gipfelte 1681 darin, dass er ohne jeden Rechtsgrund oder jedenfalls mit einem, der fadenscheiniger nicht sein konnte, behauptete, Straßburg gehöre zu Frankreich. Straßburg war die Hauptstadt eines ohne Zweifel zum Deutschen Reich gehörenden Fürstbistums, als Fürstentum unbedeutend, als Stadt bedeutend. Ludwig XIV. Fand im Fürstbischof von Straßburg, Franz Egon Fürst von Fürstenberg, einen fast sklavisch ergebenen Verräter, geschmiert durch Bestechung. So wurde mitten im Frieden General Louvois mit 30.000 Mann auf den Marsch geschickt und 1681 das unverteidigte Straßburg besetzt. Lawrence Stern berichtet in seinem Tristram Shandy, so eine Deviation sei gestattet, eine selbstverständlich frei erfundene Version von der Eroberung Straßburgs. Demnach sei ein reisender Engländer mit einer etwas größeren Nase nach Straßburg gekommen und für eine Nacht in einem Gasthof abgestiegen. Am nächsten Tag sei er weitergereist, zu Pferd nach Italien, und habe gesagt, er komme in 3 Wochen wieder. Der Wirt erzählte davon, wobei in seiner Schilderung die Nase des Engländers sozusagen wuchs. Es wurde dies weitererzählt, und bei jeder Wiederholung wuchs die Nase, die eigentlich keiner außer dem Wirt gesehen hatte, weiter und weiter und zuletzt ins Unermessliche. Nach 3 Wochen war die Nase quasi ein Weltwunder und Stadtgespräch, und zum erwarteten Termin der Wiederkehr des Engländers rannte die gesamte Bevölkerung Straßburgs zu den östlichen Toren und weit ins Land hinaus, weil ja von dort der Fremde mit der Riesennase kommen musste. Aber der Engländer hatte seine Pläne geändert und war über die Pfalz nach Hause geritten. Und während die Straßburger vergeblich auf ihn warteten, marschierten die Franzosen von der anderen Seite in die unbewachte Stadt ein. Zu den für Habsburg und damit für das Reich und letzten Endes die Christenheit günstigen Zahnrädern der Geschichte gehörte ein Mann namens Benedetto Odescalchi, ein Kaufmannssohn aus Como, das damals zum Herzogtum Mailand gehörte, also spanisch war, der die geistliche Laufbahn eingeschlagen hatte, sich in damals erstaunlich uneigennütziger Weise als Bischof sozial aufgeschlossen zeigte, zum Kardinal aufstieg, 1670 nach dem Tod Clemens des IX. Nur deshalb nicht zum Papst gewählt wurde, weil sich Ludwig XIV. Mit einem Veto ins Konklave einmischte, 1676 nach dem Tod Clemens des X. Trotz neuerlicher Einmischung Ludwigs dann doch gewählt wurde und den Namen Innozenz der XI. Annahm. Die innerkirchlichen und kirchenstaatlich-politischen großen Verdienste Innozenz sollen hier, weil zu weit wegführend, nicht ventiliert werden. Wichtig im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte ist, dass dieser mit Recht später selig gesprochene Papst in ganz anderer Haltung als viele seiner Vorgänger und auch Nachfolger seinen persönlichen Ehrgeiz oder gar Vorteil, den Vorteil seiner weltlichen Herrschaft und sogar konfessionelle Rücksichten hintanstellte, um die Fürsten des Abendlandes zum Widerstand gegen die Türken zu mobilisieren. Unermüdlich ließ er seine Diplomaten beim Kaiser, beim bayerischen Kurfürsten, beim Polenkönig und wo immer sonst es wichtig und angebracht war, in diesem Sinne wirken, griff durch eigene Briefe oft scharfen Tones ein und unterstützte den Widerstand mit Geldsendungen, etwa an den König von Polen. Bemerkenswert an diesem sympathischen Papst ist, dass er keinem seiner Verwandten Vermögen oder gar Fürstentümer zuschanzte. Der römische Palazzo Odescalchi hat mit ihm nichts zu tun. Dass er persönlich anspruchslos lebte und dass er zwar die Rücknahme des Edikts von Nantes billigte, er konnte schließlich nicht über seinen Schatten springen, aber gegen die unmenschliche Behandlung der Hugenotten protestierte. Die dreiste Wegnahme Straßburgs durch Ludwig XIV. Rüttelte dann doch einige Fürsten auf. Die Vermittlung des Papstes tat das ihrige. Die Nachrichten von der Größe des Heeres Kara Mustafas, das sich in Adrianopel, türkisch Edirne, zu sammeln begann und das der Großvezier in seiner Eitelkeit den europäischen Gesandten vorführte, statt es möglichst geheim zu halten, führten dazu, dass die Größe und die Unmittelbarkeit der Gefahr erkannt wurden. Der junge schneidige bayerische Kurfürst Max Emanuel, der wegen seiner Rüstung der blaue Kurfürst genannt wurde, wandte sich von der inzwischen traditionell nach Frankreich ausgerichteten Politik ab, Es kam, gefördert und begleitet vom Pater Marco Daviano, zu einem Zusammentreffen zwischen Kaiser und Kurfürst in Altötting. Der Kaiser schenkte Max Emanuel einen Prunkdegen, und der Kurfürst sagte, als er ihn entgegennahm, er werde den Degen nur ziehen, um den Kaiser zu verteidigen. Max Emanuel machte dieses Versprechen in den folgenden Türkenkriegen wahr und erntete, wovon noch zu berichten sein wird, den sprichwörtlichen Dank des Hauses Habsburg. Der gewichtigste Verbündete innerhalb des Reiches aber war der protestantische junge Kurfürst Johann Georg III. Von Sachsen. Auch kleinere Fürsten traten dem Kaiser an die Seite. So fand er in dem kriegerischen Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, dem Türken Louis, einen tüchtigen Verbündeten und Feldmarschall. Und die beiden Reichskreise Franken und Schwaben rekrutierten Truppenkontingente. Trotzdem kam alles in allem nicht mal ein Drittel dessen zusammen, was Kara Mustafa inzwischen langsam über den Balkan heranführte. Ein deutscher Fürst allerdings blieb abseits, Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Preußen. Der hatte sich enttäuscht, dass seine Siege über die Schweden so wenig Früchte getragen hatten, dass er alle Eroberungen wieder hergeben musste, der französischen Seite zugewandt und paktierte nunmehr, es sollte ihm nicht viel Glück bringen, mit Frankreich. Immerhin hielt er sich in den folgenden Türkenkriegen neutral und fiel dem Kaiser und seinen Verbündeten nicht in den Rücken. Er versprach Ludwig XIV. Nur, dass er bei der nächsten Kaiserwahl, also nach dem Tod Leopolds, seine Kurstimme dem französischen König geben werde, der den Ehrgeiz, römischer Kaiser, Sonnenkaiser zu werden, nicht aufgegeben hatte. Dazu sollte es aber nicht kommen. Ludwig XIV. Scheute letzten Endes davor zurück, den türkischen, mohammedanischen Angriff auf die Christenheit für einen politischen Dolchstoß auszunützen. Vielleicht fürchtete er da doch die Hölle. Abergläubisch genug war er. All das wäre vergebens gewesen, wenn es dem Kaiser nicht gelungen wäre, den König von Polen, Jan Sobieski, auf seine Seite zu ziehen. Es gelang dank des Geschickes der österreichischen und der päpstlichen Diplomaten, namentlich Graf Waldstein und Nuntius Pallavicini, unterstützt von der Dümmlichkeit des französischen Gesandten de Vitry, dessen schriftliche Berichte an den Hof von Versailles der kaiserliche Geheimdienst abfing und Abt Hackel von Bromberg entschlüsselte. De Vitry bezeichnete in diesen Berichten Polen als unbeständige, bösartige und käufliche Nation, was als Pauschalurteil schon einmal Unsinn war, und nannte vor allem König Jan Sobieski als Musterbeispiel für diese Untugenden, zudem mäßig als Krieger, was nun ganz und gar nicht stimmte, wie die Folgezeit erweisen sollte, feist, gerissen und den Lüsten ergeben. Jan Sobieski, geboren 1624 aus adliger polnischer Familie, hatte sich vielfach als Krongroßfeldherr unter den Königen Johann II., Kasimir Wasa und Michael bewährt und war nach des letzteren Tod durch französische Bestechung des Wahlgremiums, des Sejm, gegen den kaiserlichen Kandidaten Herzog Karl von Lothringen 1674 zum König von Polen gewählt worden, als solcher Johann III. Er war ein Freund der Wissenschaften und Künste, ein umsichtiger Regent und begabter Feldherr. Ohne Zweifel eine in vieler Hinsicht imponierende Gestalt, auch äußerlich mit seinem ganz unmodischen schwarzen Schnauzbart. Und er war empfindlich und auf seine und seines Amtes Ehre bedacht, und die wurde angegriffen, als ihm der österreichische Gesandte die Berichte des Franzosen vorlegte. Sobieski tobte. Er ließ die Schriftstücke im Sejm verlesen, de Vitry konnte nicht leugnen. Sobieski, der, er verdankte ja dem französischen König seine Wahl, an sich durchaus französisch und damit antikaiserlich gesinnt war, trat nun offen auf die kaiserliche Seite, schloss zunächst ein Defensivbündnis, das bald in ein Offensivbündnis gegen die Türken umgewandelt wurde. Freilich war das durchaus auch im politischen Interesse Polens, dessen Südgrenze vom türkisch besetzten Ungarn her ständig den Übergriffen der Türken ausgesetzt war. Es war höchste Zeit. Im Januar 1683 waren in Adrianopel die Rossschweife in Richtung Ungarn aufgesteckt worden, das traditionelle Zeichen zum Beginn eines Feldzugs. Das Heer war das größte, das das türkische Reich je in seiner Geschichte aufgestellt hatte. Zu den Türken selbst kamen noch die erwähnten und notabene christlichen Heeresgruppen der Moldawier und Walachen sowie der siebenbürgischen und ostungarischen Kurzen. Der Sultan zog zunächst selbst mit, kehrte allerdings bald um. Wahrscheinlich war dem faulen Tropf der Marsch zu beschwerlich und zu unbequem, obwohl er in nicht weniger als 100 silberbeschlagenen Luxuswägen seinen Harem dabei hatte. Alles auffressend wälzte sich der riesige Heerwurm über das Rhodope-Gebirge und durch die Balkanländer. Im Mai lagerte es bei Esek, im Juni stieß in Stuhl-Weißenburg der Khan der Krim mit weiteren Hilfstruppen dazu, im Juli erreichte Kara Mustafa bei Raab die Grenze des türkisch besetzten Ungarn. Die Armee war 200.000 Mann stark, führte 300 Kanonen mit sich. Die Kaiserlichen konnten dem, noch ohne die Polen, ganze 33.000 Mann entgegensetzen. Nachdem klar geworden war, dass Kara Mustafa nicht etwa nur den Rest Ungarns erobern wollte, sondern sein Ziel kein geringeres als Wien war, nahm man endlich den Kopf aus dem Sand und begann, die Befestigungen der Kaiserstadt zu verstärken, die zum Glück in den Jahren zuvor deutlich modernisiert worden waren, und schaffte hektisch Lebensmittel und andere Vorräte sowie Munition in die Stadt. Die Ereignisse überstürzten sich. Schon war das Gros der Türken über die Raab gegangen, die ersten wilden Tatarenreiter umschwärmten Wien und verbreiteten Angst und Schrecken, verheerten das Land. Dass Kaiser Leopold und die kaiserliche Familie vor den herannahenden Türken aus Wien flohen, war nicht Feigheit. Man hatte es ihm dringend nahegelegt, denn es wäre nicht auszudenken gewesen, was für Folgen es gehabt hätte, wenn der christliche Kaiser in die Hände der Musulmanen gefallen wäre. Er zog sich zunächst nach Linz zurück, später sogar nach Passau. Auch viele Bürger flohen nach Westen. Dem Stadtkommandanten war es recht. Je weniger in der belagerten Stadt zu ernähren waren, desto besser. Dieser militärische Befehlshaber war ein außerordentlich umsichtiger und tapferer Mann, ein Mann mit einem eisernen Herzen. Ernst Rüdiger Graf von Starembergh, 45 Jahre alt, ein bewährter Offizier, seit 1680 Stadtkommandant von Wien. Ihm zur Seite standen für den zivilen Dienst Graf Kapliers, außerdem der mutige Bürgermeister Andreas von Liebenberg, der die Befreiung nicht mehr erleben sollte, und nicht der Bischof von Wien, der war geflohen, der Bischof von Wiener Neustadt und spätere Kardinal Leopold Graf Kolonitsch oder Kolonitz, der sich zwar nach der Rückeroberung Ungarns als gegenreformatorischer Gesinnungsberserker erweisen sollte, während der Belagerung Wiens aber aufmunternd, wohltätig und hilfreich wirkte. Die Besatzung der Stadt belief sich auf 6.000 Mann, dazu die Bürgerwehr, die sich aus ungeschulten Leuten zusammensetzte, darunter Professoren und Studenten der Akademie, insgesamt 5.000 Mann. Und vor den Wällen lagen seit dem 16. Juli um das riesige, palastartige, üppig geschmückte Feldherrnzelt Kara Mustafas geschart die über 200.000 Türken und ihre Verbündeten. Man rechnete damals, dass bei einem Verhältnis von 1:10 von Belagerten zu Belagerern eine Festung zu halten aussichtsreich sei. Das Verhältnis in Wien war 1:20 und das verschlechterte sich zunehmend durch Ausfälle auf kaiserlicher Seite. Nicht nur fielen viele Verteidiger den feindlichen Kugeln zum Opfer, es brach zu allem Überfluss die Ruhe aus. Dreimal wurde der tapfere Starembergh verwundet. Aber auch die Türken erlitten empfindliche Verluste, und die Nachrichten von draußen nährten die Hoffnung auf Entsatz. Es gelang nämlich das Unwahrscheinliche. Die Belagerten blieben nahezu die ganze Zeit in Verbindung mit dem sich langsam bildenden und heranrückenden Entsatzheer. Dem später mit dem Kaffeehausprivileg belohnten ersten Kaffeesieder Wiens, Kolschitzki, gelang es immer wieder in Verkleidung, auf Schleichwegen oder durch die Donau tauchend, durch die türkischen Linien zu gelangen und Nachrichten hin und her zu tragen. K. »Keine Zeit verlieren, gnädiger Herr, nur keine Zeit verlieren«, schrieb Starenberg in einer solchen Nachricht an den kaiserlichen Feldmarschall. Diese Kuriergänge waren überaus wichtig, denn die Hoffnung der Belagerten war eine ihrer stärksten Waffen. Am 23. Juli stürmten die Türken das erste Mal, dann in rascher Folge immer heftiger. Gleichzeitig ging der Feuer- und Kugelhagel aus den feindlichen Kanonen über Wien nieder. Immer wieder gruben die Türken Minen, um die Wälle zum Einsturz zu bringen. Alle Angriffe wurden abgeschlagen. Noch. Aber der Proviant und die Munition wurden knapp, die Anstrengungen der Verteidiger übermenschlich. Lange würde man nicht mehr durchhalten können, das war Anfang September klar. Doch die christliche Seite blieb zum Glück dies eine Mal einig und nicht untätig. Das kaiserliche Heer, kommandiert von Herzog Karl von Lothringen, marschierte gegen Wien. Ende August hatte König Jan Sobieski sein Heer beisammen und brach aus Polen auf. Karl von Lothringen, als Herzog ohne Land, entweder Karl IV. Oder V., Genealogen sind sich da nicht ganz einig, dessen Enkel Franz Stephan, der einst die Kaiserkrone tragen und der Stammvater des Hauses Habsburg-Lothringen werden sollte, war ein deutscher Reichsfürst, den die Umstände, sein Onkel und Ludwig XIV. Um sein Erbe geprellt hatten. Inzwischen geht die Belagerung von Wien weiter. Der Hörer wird ungeduldig wegen dieser Abschweifung, will wissen, wie es weitergeht. Dann spürt er ein wenig davon, wie ungeduldig die Belagerten auf den Entsatz warteten. Lothringen, das uralte deutsche Herzogtum, eine der 5 Urzellen des Ostfränkischen Königreichs, war zunehmend in den französischen Einflussbereich gerückt, die Herzöge immer mehr nach Frankreich hin. Karls des vierten Onkel, Karl III., war schon ganz Franzose und ein Gefolgsmann Ludwigs des 14. Da er keine Kinder hatte, verkaufte er das Erbe, nämlich das ganze Herzogtum, gegen die damals nahezu unvorstellbare Summe von 1 Million Francs an den französischen König, was er rechtlich gar nicht durfte, wegen Umgehung seines Neffen und eigentlichen Erben. Nach Karls des Dritten Tod ließ Ludwig der 14., ungeachtet des Neffen und des Kaisers hilflosem Protest, das Land besetzen und Frankreich einverleiben. Der land- und erblose Karl IV. Trat in kaiserliche Kriegsdienste, bewährte sich mehrfach und wurde zum Feldmarschall der Kaiserlichen. Der, wie sich herausstellen sollte, erfolgreiche Operationsplan zum Entsatz Wiens stammte von ihm. Und da war ja auch Jan Sobieski von Polen, ein König, ranghöher als ein Herzog. Aber es gab da eine weitere Peinlichkeit. Seinerzeit, noch nicht lang zurück, 1674, hatte Karl von Lothringen mit Jan Sobieski um die polnische Krone konkurriert. Sobieski hatte den Sieg davon getragen, aber ein Rest Misstrauen blieb, vor allem auf Seiten der polnischen Königin Maria Kasimira, einer intriganten Person, die sogar gegen ihren Mann und ihren eigenen Sohn Ränke schmiedete und die Frau Herzog Karls, Eleonora, die Schwester Kaiser Leopolds, hasste wie grüne Seife. Herzog Karl erwies sich als großzügig, diplomatisch, elegant und geschickt, berücksichtigte die Eitelkeit und Verletzlichkeit des Polen und bot ihm den Oberbefehl an. Sobieski akzeptierte. So vereinigten sich die beiden Heere, das kaiserliche und das polnische, dem der Kurfürst von Brandenburg, immerhin ein schöner Zug von ihm, letzten Endes doch noch bescheidene 1500 Mann zugesteuert hatte, am 5. September bei Tulln, nur 30 Kilometer donauaufwärts von Wien. Allerdings rettete, vielleicht exakt nachzuprüfen ist das nicht, nicht nur das herannahende und danach siegreiche Entsatzheer die Kaiserstadt, sondern ein anderer, eigenartiger Umstand, der einem jedoch bei Kenntnis des Charakters Kara Mustafas nicht unwahrscheinlich dünkt. Nicht nach Kriegsrecht, aber nach damaligem Kriegsbrauch gehörte eine erstürmte Stadt den siegreichen Belagerern, nämlich den Soldaten. Das heißt, sie durften die Frauen vergewaltigen, die Männer und die Kinder töten und die Häuser plündern, alles straflos, und das gestohlene Gut verblieb den Soldaten. Das galt nur, wenn die Stadt im Sturm genommen worden war. Kapitulierte sie, gehörte die gesamte Beute dem Feldherrn der belagernden Armee. Kara Mustafa, so lautete damals schon ein Verdacht, habe in seiner Geldgier seinen Truppen die Beute nicht gegönnt, habe deshalb die Stadt in den ersten Septembertagen nicht stürmen lassen, obwohl die Wälle praktisch sturmreif geschossen waren, sondern wollte die Kapitulation abwarten, um allein die ganze Beute zu kassieren. Wenn dem so war, hatte er sich verrechnet. Denn in der Morgendämmerung des 12. September, es war ein Sonntag und ein schöner, klarer Herbsttag brach an, standen die Kaiserlichen und die Polen in Schlachtordnung auf dem Kahlenberg. Pater Marco Daviano las die Messe, segnete das Heer, erteilte allen, die, was ja leider zu erwarten war, den Tag nicht überleben würden, die Absolution. Man wusste, worum es ging. Der Schlachtplan war beschlossen und klar, ein glänzendes und entschlossenes Heer wartete auf einen Trompetenstoß. Den linken Flügel kommandierte der Herzog von Lothringen, unter ihm die Generäle Hermann von Baden, dessen Bruder, der künftige Türken-Louis, die Grafen Leslie und Caprara und Fürst Hieronymus Lubomirski mit den gefürchteten polnischen Panzerreitern. Das Zentrum bildeten die Sachsen, Bayern und andere Reichstruppen unter Kommando des alten Feldmarschalls von der Goltz. Bei diesen Truppen die jungen Kurfürsten von Bayern und Sachsen, der Fürst von Waldeck, der Markgraf von Bayreuth, alle fünf kurpfälzischen Prinzen, Brüder der Kaiserin, und überhaupt eine ganze Reihe von Prinzen und Fürsten, katholisch, evangelisch, reformiert, alle konfessionellen und kleinlichen Eifersüchteleien vergessend. Zum Glück. Den rechten Flügel endlich befehligte der Oberbefehlshaber des Ganzen, Jan Sobieski, der König von Polen, mit seinen Generälen Jablonowski und Sieniawski. Unter den Offizieren am linken Flügel finden wir einen jungen, unscheinbaren, körperlich kleinen Volontär, etwa Leutnant, gerade 20 Jahre alt, dessen Name hier zum ersten Mal auftaucht und der uns ruhmumsternt bald vielfach begegnen wird, Prinz Eugen von Savoyen. Eine Rakete signalisiert vom Kahlenberg aus den Belagerten: Wir kommen. Vom Stephansturm antwortet deren Rakete. Die Schlacht beginnt. Die Kaiserlichen und die Polen stürzen vom Kahlenberg und den benachbarten Hügeln des Wienerwaldes herab, waren an Zahl unterlegen, 65.000 Mann gegen wohl immer noch knapp 200.000, aber in der besseren Position, denn der letzten Endes wohl strategisch unfähige Kara Mustafa hatte versäumt, die Höhen zu besetzen. Karl von Lothringen rückte bedächtig und nüchtern vor, der, es ist hier denn doch nicht anders zu sagen, edle und tapfere Sobieski stürmte in eigener Person im rechten Treffen, die Lanze mit dem sarmatischen Falkenflügel, seinem Feldzeichen in der Hand, in die türkischen Reihen hinein, auf das Palastzelt des Großveziers zu, vor dem die heilige grüne Fahne der Türken aufgepflanzt war. Offenbar hatte der Großvezier, obwohl ihm das Anrücken der christlichen Armee keineswegs verborgen geblieben war, keinerlei Schlachtplan, kein Konzept. Und so blieb die Verteidigung sozusagen Flickwerk, und nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr war die Schlacht entschieden. Schon um 2 Uhr hatten mehrere Paschas zu weichen begonnen. Die Belagerten fielen nun aus und den Türken in den Rücken. Zehntausende toter Türken lagen auf dem Feld. Ganze Truppenteile begannen zu fliehen. Da sah der Großvezier die Sache verloren, ergriff die grüne Fahne und floh ebenfalls. Vorher lässt er einige hundert christliche Gefangene erschlagen und seinen Harem abschlachten, damit die Schönen nicht in die Hände des Feindes fallen. Kara Mustafa entkam, sammelte bei Raab mühsam die Reste seines Heeres und ballte die Fäuste gegen den Himmel. Die Verbündeten mussten nur 2000 Tote verzeichnen. Die Beute war gewaltig, allein das Prachtzelt des Wesirs war ein Weltwunder. Dazu weitere 15.000 Zelte, alle 300 Kanonen, andere Waffen, die die Türken weggeworfen hatten, Schmuck, Geld, Gold, Wertgegenstände und zahllose Säcke mit Kaffee, die die große, das österreichische Geistesleben nachhaltig bis heute prägende Kaffeehaustradition begründeten. König Jan Sobieski, Der Herzog von Lothringen und alle anderen Fürsten und Herren und Generäle und Offiziere und Soldaten zogen in die Stadt ein. Mit welcher Erleichterung sie begrüßt wurden, lässt sich denken. Bischof Kolonitsch las einen feierlichen Dankgottesdienst, die Glocken läuteten, der Pulverdampf verzog sich, der Herbsthimmel über Wien wurde klar und rein. Man konnte es noch nicht wissen, aber vielleicht ahnte man es. Die türkische, die mohammedanische Gefahr war für immer vorbei. Drittes Kapitel. Die Harmonie unter den Verbündeten währte nicht lange. War die unmittelbare Gefahr gebannt, traten sofort die alten Eifersüchteleien, Partikularinteressen und protokollarischen Schwierigkeiten wieder auf. Hätte man weiter so einmütig gehandelt wie beim Entsatz Wiens, hätte man die Türken durch Sonne und Mond getrieben, wäre die Befreiung des Balkans sicher, wären das Ziel Konstantinopel, die Wiederaufrichtung des Kreuzes über der Hagia Sophia, vielleicht kein Traum geblieben. So aber, möglicherweise stammt die Redewendung vom Dank des Hauses Habsburg, der ein Undank ist, von den Ereignissen nach der Befreiung Wiens. Darüber, ob Kaiser Leopold I. eine tragische Figur war oder nur schlichtweg unfähig, herrscht in der Historiographie keine Einigkeit. Einigkeit herrscht darüber, dass er ein begabter Komponist war und, wäre er nicht Kaiser gewesen, als einer der bedeutenden Meister der Musik seiner Zeit in die Musikgeschichte eingegangen wäre. Er hinterließ mehrere hundert kleinere und größere, aber auch große Werke geistlicher und weltlicher Art, Oratorien, Opern, Messen und Instrumentalkompositionen, spielte vorzüglich Cembalo, förderte in großzügiger Weise nicht nur die Hofmusik, sondern die musikalische Kultur überhaupt und berief die besten Musiker, deren er habhaft werden konnte, zum Beispiel Antonio Cesti, Johann Heinrich Schmelzer, später Johann Joseph Fuchs, in seine Dienste. Bei ihm lag der Beschäftigung mit Musik neben einem Repräsentationsbedürfnis ein genuin musikalisches Interesse zugrunde, schreibt Markus Krassel. Leopold war der vierte Sohn Kaiser Ferdinands III., 1640 geboren und zum geistlichen Stand bestimmt, wie häufig die jüngeren Söhne Habsburgs. Alle Brüder, auch der schon zum römischen König gewählte Älteste, Ferdinand IV., starben vor dem Vater. Und so wurde Leopold Thronerbe, nacheinander König von Ungarn, von Böhmen und 1658, nach dem Tod Ferdinands III., deutscher König und römischer Kaiser. Zur Macht nicht geboren, lautet der Titel der Biografie Leopolds von J.P. Spielmann. Leopold war klein von Gestalt und hatte die ausgeprägte Habsburger Unterlippe, die sich offenbar als genetisches Erbe seit Maximilian I. von den spanisch-portugiesischen Vorfahren eingeschlichen hatte und erst im 19. Jahrhundert durch lothringischen Einfluss wieder ausgemäntelt wurde. Fromm bis zur Bigotterie räumte Leopold seinen Ratgebern aus dem Jesuitenorden großen und verderblichen Einfluss ein, ließ sich von ihnen sogar in politischer Hinsicht leiten. Seine engstirnige Politik, wie etwa im habsburgischen Ungarn die Gegenreformation, also die Rekatholisierung, wenn es sein musste, mit Gewalt durchzudrücken, die zur Rebellion der Ungarn, zu deren Hilferuf an die Türken und damit zum Elend der türkischen Invasion mit allem Mord und Brand führte, war diesen Jesuiteneinflüsterungen zu verdanken. Die Jesuiten waren bis ins 20. Jahrhundert so fundamentalistisch und borniert wie heutzutage mohammedanische Ayatollahs. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wandelten sie sich, drehten sich um 180 Grad, wurden liberal und fortschrittlich und damit der Kurie zeitweilig sogar suspekt. Andererseits darf nicht vergessen werden, dass die Schul- und Hochschulbildung in den katholischen Ländern im hier behandelten Jahrhundert fast ausnahmslos in den Händen der Jesuiten lag. Die Gründungen der Universitäten Dillingen 1554, Würzburg 1582, Graz 1586, Paderborn 1616, Bamberg 1648, Innsbruck 1672 und Breslau 1702 gehen auf die Initiative der Jesuiten zurück, die auch den Lehrbetrieb übernahmen. Dazu kamen viele kleinere Latein- und andere Schulen. Das geschah freilich nicht aus Menschen- oder Bildungsfreundlichkeit, sondern aus gegenreformatorischen Gründen und um den aufblühenden, dezidiert protestantischen, weltlich freien Universitäten, Marburg 1527, Königsberg 1544, Jena 1558, Gießen 1607, Straßburg 1629, etwas entgegenzusetzen, was freilich wegen der dogmatisch bedingten Enge dessen, was katholischerseits gelehrt werden durfte, kaum gelang. Ob die jesuitischen, sicher in mancher Beziehung, etwa in den dogmatisch ungefährlichen Fächern Mathematik, Physik und so weiter, verdienstvollen Bemühungen im Übrigen eher eine Verbildung bewirkten, ist die Frage. Dass aber selbst bei strikt kirchentreu ausgerichtetem Unterricht ungewollt hie und da neuer kritischer Geist geweckt wurde, dürfte unbestritten sein. Leopold bemühte sich, wie fast alle Potentaten, Ludwig den 14. und den Hof von Versailles nachzuahmen, von der Allonge-Perücke bis zur Prachtentfaltung im Baustil. Er hatte die seinem Jahrhundert eigene Vorliebe für grandiose Repräsentation, der natürlich auch seine geliebte Musik diente. Ganz Europa hallte wieder vom großen Ereignis des Rossballetts am 24. Januar 1667 im inneren Burghof in Wien. Um ein Argonautenschiff in der Mitte des Hofes gruppierten sich vier Triumphwagen der Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde, von kostümierten Lakaien bevölkert, die als Satyren verkleidet waren, Kammerfräulein in antikisch-klassischer Nacktheit, wahrscheinlich frierend im Januar, als Genien, Dutzende von Pferden, geritten von Soldaten in römischer Rüstung. Der Kaiser persönlich ritt mit, und ließ sein Pferd zur Musik von Johann Heinrich Schmelzer, die erhalten ist, tanzen. Den Zug beschloss die Reihe der 12 Kaiser des Hauses Habsburg, ein Trionfo darstellend den Tempel der Ewigkeit und ein Prachtwagen der Gloria. An den fröhlichen, heidnischen Figurationen und Inhalten stieß sich der fromme Kaiser nicht. Sünde und Bußtränen wohnten im Barock erfrischend nahe beisammen. Ein anderes pompöses Ereignis war die am 12. und am 14. Juli 1668 aufgeführte Festoper Il Pomodoro von Antonio Cesti. Diese Produktion verschlang die Summe von 300.000 Gulden. Zum Vergleich, die Kriegskostenhilfe, die der Kaiser an den König von Polen für den Feldzug zur Befreiung Wiens zahlte, betrug 1.200.000 Gulden. Dass Kaiser Leopold sich vom Heer, das Wien befreien sollte, fernhielt, obwohl er sich liebend gern ins Feldlager begeben hätte, war auf das Drängen Lothringens zurückzuführen und im Grunde Ausfluss einer Etikettfrage. Wäre der Kaiser beim Heer gewesen, hätte ihm als Ranghöchstem und nicht König Sobieski von Polen der Oberbefehl gebührt, und das hätte der empfindliche Pole nicht geschluckt. Außerdem traute man wohl mit Recht dem Kaiser keine Feldherrnqualitäten zu. So erschien Leopold, der ungeduldig auf einem Schiff von Krems aus die Befreiungsschlacht insofern beobachtet hatte, als er sich Berichte bringen ließ, erst am 14. September vor Wien, nachdem König Jan Sobieski schon seinen feierlichen Einzug vollzogen hatte. Leopold umritt Wien, zog dann in die Stadt und lud in der Stallburg die Befreier zum Diner. Lothringen, Starenberg und den bayerischen Kurfürsten. Nicht Sobieski. Der Jubel, der den Kaiser begrüßt hatte, war, um einen Ausdruck Friedrich Thorbergs zu verwenden, enden wollend. Der Jubel, mit dem die Wiener Sobieski empfangen hatten, war, nicht ganz unverständlich, frenetisch gewesen. Am Tag danach endlich begegneten Leopold und Sobieski einander auf freiem Feld zu Pferd. Leopold dankte in einer kühlen lateinischen Ansprache. War Habsburg gekränkt, weil ihn ein sozusagen dahergelaufener Wahlkönig so offensichtlich zu Dank verpflichtet hatte? Ist das der Kerngrund des Dankes des Hauses Habsburg? Die einschneidendste Folge des zeremoniösen Hin und Her aber war, dass man dadurch, es ist nicht zu glauben, die überaus günstige Gelegenheit versäumte, das in desolater Auflösung fliehende türkische Heer zu verfolgen, ihm den vernichtenden Schlag zu versetzen, und die 81.000 Christen, 6.000 Männer, 25.000 Frauen und Mädchen, 50.000 Kinder zu befreien, die das fliehende Heer mit sich und in die Sklaverei schleifte. Am 18. September endlich, nachdem sich Marco D'Aviano, wenn dieser lässige, wenngleich zutreffende Ausdruck erlaubt ist, den Mund fransig gepredigt hatte, brachen die verbündeten Heere auf, um die Türken zu verfolgen, freilich ohne die Sachsen und die Reichstruppen, die ihre Aufgabe mit der Befreiung Wiens als erledigt betrachteten. Es kam zu einem Gefecht vor Gran mit der Eroberung des Brückenkopfes der Türken auf der linken Donauseite der Stadt Borkoni, bei der das christliche Heer die gesamte christliche Bevölkerung der Stadt massakrierte, und zur Eroberung Grans, des Sitzes des Primas von Ungarn. Kara Mustafa hatte sich nach Ofen, also Budapest, geflüchtet, sein geschlagenes Heer reorganisiert, leckte seine Wunden und ließ den Ibrahim Pascha von Ofen, der ihm vor Wien zuletzt den aus türkischer Sicht vermutlich richtigen Rat gegeben hatte, zu stürmen, hinrichten. Dann zog er sich, nach weiteren militärischen Schlappen, nach Belgrad zurück, und hier erreichte den übermütigsten, ehrgeizigsten und skrupellosesten Großwesir der osmanischen Geschichte, wie Eckhard Eickhoff schreibt, die vom Sultan geschickte seidene Schnur. In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember 1683 wurde Kara Mustafa erdrosselt. Der nun folgende große Türkenkrieg, der den Ruhm des blauen Kurfürsten, des Türken Louis und vor allem des edlen Ritters Prinz Eugen begründen sollte, die Belagerung Ofens 1686, die Schlacht am Berg Harsan 1687, Prinz Eugens erster sozusagen eigener Sieg, die Erstürmung Belgrads 1688, die nicht so sehr Kriegstat Eugens, sondern vielmehr die des Bayern ist, und der gloriose Sieg Eugens bei Zenta 1697, gehören nur bedingt zur deutschen Geschichte. Bedingt insofern doch, als durch diesen Siegeszug, der in einem eher kläglichen Frieden von Karlowitz endete, die dem Reich unmittelbar drohende Türkengefahr endgültig beseitigt wurde, und durch die Rückgewinnung Ungarns die Macht und der Einfluss Habsburgs erheblich gestärkt wurden, sein Interesse aber aus dem Reich abgezogen und in südöstliche Richtung gelenkt wurde, für immer bis zum Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie. In gewisser Weise markieren daher die Befreiung Wiens und der große Türkenkrieg den Anfang vom Ausscheiden Österreichs aus der deutschen Geschichte. Viertes Kapitel. Im Jahr 1685 starb Kurfürst Karl II. Von der Pfalz, Enkel des unglücklichen Winterkönigs und letzter Spross der älteren wittelsbachischen Kurlinie. Er hatte keine Kinder, wohl aber eine Schwester, Elisabeth Charlotte, damals 33 Jahre alt und mit dem Herzog Philipp von Orléans verheiratet, einziger Bruder König Ludwigs des 14. und eine der übelsten Figuren am Hof von Versailles. Es gibt kaum ein Laster sittlicher, moralischer oder sexueller Art, dem der, im Übrigen schwächliche, intrigante und verlogene Herzog von Orléans nicht huldigte. Dass die Ehe Elisabeth Charlottes, der durch ihre freimütigen und herzerfrischenden Briefe an ihre Tante, eine Prinzessin von Hannover, berühmt gewordenen Liselotte von der Pfalz, unglücklich war, lässt sich denken. Durch ihre Aversion gegen Madame de Maintenon, die sie in ihren Briefen die alte Zott nannte, verscherzte sie sich auch die Gunst des Königs. Als nun Elisabeth Charlottes Bruder starb, machte Ludwig XIV. Einen von ihm behaupteten, staats- und erbrechtlich völlig abwegigen Anspruch auf Teile der Pfalz geltend. Abwegig schon deshalb, weil ein im Mannesstamm, wenngleich entfernt verwandter Erbe, der wittelsbachische Pfalzgraf und nunmehr Kurfürst Philipp Wilhelm von Neuburg, vorhanden war. Zunächst aber war Ludwig XIV. Damit beschäftigt, die Protestanten in seinem Reich zu verfolgen und daraus zu vertreiben, und mit der hirnrissigen Idee, England wieder katholisch zu machen, was letzten Endes zur Glorious Revolution von 1688 und der Wegschleuderung der Stuarts führte. Erst eine echt barocke Affäre nahm Ludwig 1688 zum Anlass, den Krieg gegen Deutschland vom Zaun zu brechen. Es handelte sich dabei um einen der zahlreichen Kölner Bischofsstreite in der Geschichte und zeigt, wie skrupellos der französische König sich in deutsche Angelegenheiten einmischte. Er hoffte im Übrigen immer noch, dass er nach dem Tod Leopolds I. zum römischen Kaiser gewählt werden würde, umschmeichelte und bestach Kurfürsten und hatte also ein großes Interesse daran, dass 1688 der Kölner Erzbischofsstuhl verbunden mit der Kurwürde nach dem Tod Kurfürst Maximilian Heinrichs und des bayerischen Prinzen mit einem frankreichfreundlichen Nachfolger besetzt wurde. Der Kandidat Ludwigs XIV. War der Fürstbischof und Kardinal Wilhelm Egon von Fürstenberg, der Bruder und Nachfolger des ebenfalls vom König von Frankreich bestochenen Bischofs Franz Egon, der den König nach der schamlosen Okkupation Straßburgs dort als nichts weniger denn als Heiland begrüßt hatte. Dagegen stand der Kandidat des Kaisers, Joseph Clemens von Bayern, Bruder Kurfürst Max Emanuels, mit dem Habsburg noch auf freundschaftlichem Fuß stand. Es kam zu einer Doppelwahl. Wilhelm Egon behielt vorerst den Platz, denn er hatte die finanzielle Unterstützung Frankreichs. Seine Wahl wurde aber vom Papst, es war der schon erwähnte Innozenz XI., nicht anerkannt, denn die frechen Raubzüge Ludwigs XIV. Hatten dazu geführt, dass sich 1686 die Liga von Augsburg gebildet hatte, eine schon nahezu kurios wirkende Allianz. Der Kaiser, die bedeutendsten Reichsfürsten, unter anderem von Bayern und Brandenburg, Spanien, die Niederlande, Schweden und, kaum glaublich, da das Letztere doch der antikatholische Erzfeind war, der Papst. Es war nämlich so, dass Ludwig XIV. Sich sozusagen katholischer als der Papst fühlte, was diesem gar nicht gefiel, und dass er in kirchlichen und religiösen Dingen dem Papst und der Kurie gegenüber selbstherrlich und arrogant auftrat. Was so weit ging, dass er zeitweilig die weltlichen Besitzungen des Papstes innerhalb Frankreichs, nämlich Avignon und die Grafschaft Venaissin, besetzen ließ. Louis Roisseleil scheint sich für Momente bereits als leicht göttlich gefühlt zu haben. Auch dem weniger aufmerksamen Zuhörer dieser Erzählung wird nicht entgangen sein, dass König Ludwig XIV. Von Frankreich, Louis XIV. Roisseleil, schlecht wegkommt. Das ist nicht nur die Freiheit der subjektiven Sicht, die sich der Autor herausnimmt und damit begründet, dass es im Grunde genommen nicht möglich ist, Geschichte anders als subjektiv zu schreiben, nie möglich war. Es ist dabei nur erforderlich, dass sich der Autor der Subjektivität bewusst bleibt, was der Verfasser dieses Werkes für sich in Anspruch nehmen darf. Wehe, sage ich, wenn der Geschichtsschreiber, wie so oft, seine subjektive Sicht für eine objektive hält. Das gilt vielfach für die Stilisierung Ludwigs XIV. Zum grandiosen Monarchen und Staatsmann, freilich vor allem aus französischer Sicht. Ludwig war kleiner, als er schien und als er heute scheint. Seine Größe war Maske, wie die Imposanz seiner Allonge-Perücke. Seine Erfolge, die im Übrigen letzten Endes gar nicht so durchschlagend waren, verdankte er glücklichen Umständen, tüchtigen Ministern und oft skrupellosen Marschällen. Mein Urteil beruht nicht auf der Müllhalde der Sekundärliteratur. Wie viel wird da voneinander abgeschrieben, wie viel Theorienstroh wird da gedroschen. Ich beziehe mich gern auf Quellen. Wohl wissend allerdings und deshalb vorsichtig, dass auch und gerade Quellen lügen können. Im Falle Ludwigs XIV. Greife ich auf die Memoiren des Herzogs von Saint-Simon zurück, der zwar ebenfalls nur ein Mensch war, aber erstens den Lebensweg des Königs in den letzten 4 Jahrzehnten aus nächster Nähe begleitet hat, zweitens ein scharfer Beobachter war und drittens präzise, wenngleich dezent formuliert hat. Und er war viertens dem König loyal, jedoch nicht unkritisch ergeben. Er hat hinter die Kulissen geblickt, und dieser Blick offenbart, dass die Politik Ludwigs XIV. In vielen Einzelheiten durch die nur als Verblendung zu verstehende Abhängigkeit, ja Hörigkeit des Königs der Maintenon gegenüber zu erklären ist. Dass sie, diese Politik, dem Machtstreben Ludwigs entsprach, war Folge des Machtstrebens der Maintenon und somit eigentlich nur Nebeneffekt. Nicht vergessen soll allerdings sein, dass Ludwig XIV., wie schon nebenbei erwähnt, zumindest in der ersten Hälfte seiner Regierungszeit eine ausgesprochen glückliche Hand in der Auswahl seiner Ratgeber und Mitarbeiter hatte, so auch Colbert, denen er weitgehend freie Hand ließ. Das gleiche gilt bei der von Ludwig getroffenen Auswahl seiner Künstler. Er hat das Lichtreich von Versailles in Auftrag gegeben. Es atmet seinen Geist und seinen guten Geschmack, sein Kunstverständnis, das alles, wie selten in der Geschichte, allein von ihm ausgehend das ganze Jahrhundert geprägt hat. Politik, und Geschichte ist ja geronnene Politik, ist meist banaler, fließt aus banaleren Brunnen, als man denkt, und nicht selten aus den Bedürfnissen der Unterleiber der Mächtigen. Da die Geschichtsschreibung jedoch edel und groß sein will, übersieht sie derlei gern und stilisiert hinauf, um sich selbst Größe anzustilisieren. Ein anderer Punkt ist, und auch dies ist bei Ludwig XIV. Der Fall, dass eine ungewöhnlich lange Regierungszeit die Proportionen der Erinnerung verschiebt und manche Figur größer erscheinen lässt, als sie war, was ebenso für Leopold I. gilt und 200 Jahre später für Kaiser Franz Joseph. Doch zurück zum Roi Soleil. Das unschöne Bild, das die Maintenon den König wie ein Hündchen an der Leine führte, trifft zu, ob man's mag oder nicht. Zum Ärger Ludwigs kam es zur Wahl des bayerischen Prinzen zum Kurfürsten von Köln. Der unterlegene Kandidat musste mit Waffengewalt, was unter anderem kurfürstlich-brandenburgische Truppen besorgten, aus dem Bistum, zuletzt aus den Festungen Bonn, der eigentlichen Residenz der Kurfürsten, und Kaiserswerth vertrieben werden. Wilhelm Egon setzte sich nach Frankreich ab und starb dort, seine Bestechungsgelder verzehrend, als Abt von Saint-Germain-des-Prés. Die Wut Ludwigs XIV. Entlud sich nun über die Pfalz. Er kramte seine absurden Erbansprüche von 1685 hervor, erklärte dem Reich den Krieg und befahl seinem General Mélac, die Pfalz, das mögliche Aufmarschgebiet eines Reichsheeres, das dann so gut wie nie zustande kam, zu verwüsten. Mélac erfüllte diesen Auftrag mit barbarischer Gründlichkeit. Das Heidelberger Schloss, eine Perle deutscher Renaissance-Baukunst, ging in Flammen auf und steht heute noch als Ruine und Denkmal der Brutalität des Machtstrebens eines sogenannten Sonnenkönigs. Mannheim, Worms und Speyer samt ihren Domen, Städte und Dörfer ganzer Landstriche gingen in Flammen auf. Die Bevölkerung wurde massakriert oder dem Hungerpreis gegeben, kurzum, die Franzosen hausten in der Pfalz wie die Hunnen oder wie die Türken. Oder, ja, um nicht in den Verdacht der generellen Franzosenfeindlichkeit zu kommen, sieht sich der Erzähler der Geschichte gezwungen anzufügen, wie die Deutschen und nicht nur die SS ab 1941 in Russland. So halt wie uniformiertes Gesindel jeglicher Nation, wenn es das Heft in der Hand hat. Mélac war danach jahrhundertelang der Name, den die Pfälzer gern ihren Hunden gaben. Der Krieg, der danach der Pfälzische genannt wurde, zog sich, fast möchte man sagen, läpperte 8 Jahre lang hin. Zwar konnte Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden, der Türken Louis, den der Kaiser zum Kommandeur der Reichsarmee ernannt hatte, 1692 Heidelberg zurückerobern. Prinz Eugen gelangen zeitweilig Erfolge in Italien, er drang von dort aus sogar nach Südfrankreich vor, wurde dann jedoch an die Türkenfront abkommandiert, wo es wieder brannte. Im Grunde genommen waren beide Seiten erschöpft und nicht in der Lage zu einem entscheidenden Schlag. Das Reich und Habsburg, weil man sich, das darf nicht vergessen werden, noch längst nicht wirtschaftlich und finanziell vom Dreißigjährigen Krieg und den seither fast ununterbrochenen kriegerischen Verwicklungen erholt hatte und jetzt einen Zweifrontenkrieg führen musste, Frankreich wegen der zunehmenden Misswirtschaft Ludwigs XIV. Seine alten tüchtigen Berater und Finanzleute waren gestorben. Sie wurden durch der Maintenon genehme Kreaturen ersetzt und der Aderlass durch die Vertreibung der Protestanten schwächte die Wirtschaftslage zusätzlich. Ein schwerer Schlag für Frankreich waren die Niederlage in der Seeschlacht von La Hougue 1692 und die Vernichtung der ganzen französischen Flotte, Folge des größenwahnsinnigen Versuchs, England zu erobern. 1697 wurde der Friede von Ryswijk geschlossen, in dem Ludwig XIV. Zwar die Pfalz und Lothringen wieder herausrückte, aber das Elsass mit Straßburg behalten durfte. 300.000 Taler zur Abgeltung seiner fragwürdigen Allodial-Erbansprüche bekam und die Zusicherung, dass die Pfalz katholisch bleiben müsse, obwohl 5/6 der Pfälzer protestantisch waren. Es kam in der Folge zu Be- und Unterdrückungen von Protestanten, die bis 1705 andauerten. Die protestantischen Reichsstände, namentlich das immer mächtiger werdende Brandenburg-Preußen, schritten dagegen ein. Und die entsprechende Klausel, der Paragraph 4 des Ryswijker Friedenstraktats, wurde gestrichen, ohne dass Ludwig XIV. Mehr etwas dagegen unternehmen konnte. Der erste katholische Kurfürst der Pfalz, der schon erwähnte Philipp Wilhelm, war vor den Franzosen nach Wien geflohen und dort 1690 gestorben. Sein Sohn, Johann Wilhelm, kehrte nach dem Frieden von Ryswijk zwar in die Pfalz zurück, fand aber einen Aschen- und Trümmerhaufen vor und residierte lieber in Düsseldorf, der Hauptstadt des Herzogtums Jülich-Kleve-Berg, das sein Großvater, damals Pfalzgraf von Neuburg, seinerzeit geerbt hatte. Als Jan Wellem ist er bis heute bei den Düsseldorfern beliebt. Die Protestanten in der Pfalz halten ihn weniger günstig in Erinnerung. So war denn nach den Friedensschlüssen 1697 von Ryswijk im Westen und von Karlowitz im Osten endlich und wieder einmal Friede. Das war auch höchste Zeit, um den wie eine düstere Wolkenwand heraufziehenden spanischen Erbfolgekrieg mit frischem Mut angehen zu können.